Bin mir nicht sicher, in welcher Lebensphase wir gerade stecken. Sind wir noch in der Probe? Sind wir schon im Smalltalk? Also ihr seht aus, als würdet ihr in Trennung leben und gerade beim Paartherapeuten sitzen. Nee, das Ding ist halt, ich habe halt zu sehr gekuschelt das letzte Mal. Wieso? Weißt du? Wieso zu sehr? Naja, ich war ja halb auf die gelegen. Ja und? Ja, das ist... Ich habe Fotos. Nee, ich finde eigentlich eher das Remote-Foto besser. Das Remote-Foto? Was war das? Dass wir nicht öffentlich gepostet haben. Ich kann mich einmal mehr nicht erinnern. Ja, dass du irgendwann mal eine V-Mode auf dem Bauch liegen, glaube ich. Wissen wir, was wir nachher zu sagen haben? Oh, guter Punkt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was du zu sagen hast. Warte. Ich weiß, was ich zu sagen habe. Ihr seid gefeuert. Das ist so geil. Wenn ich euch einfach entlassen würde aus diesem Podcast. Und weißt du, was richtig witzig wäre, wenn da so zwei offensichtliche Alternativen, unsere, so wie Steven Spielbergo. Ja, Steven Spielberg. So, die halt exakt so aussehen, wie wir, nur günstiger aus der Ukraine sind. So. Noch günstiger. Ja, das stimmt. Eigentlich viel billiger geht's gar nicht. Aber warum Ukraine eigentlich? Unbedingt? Es ist notiert, dass du mir diesmal kein Sandwich mitgebracht hast, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Sind wir denn zufrieden mit dem Ton? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, als würde ich nur auf einem Ohr was hören. Filippo Inzaghi. Vielleicht bist du nicht ganz eingesteckt, mein Freund. Ich glaube aber, das betrifft nur, wenn ich rede. Das ist irgendwie merkwürdig. Huh. Aber ist mein Pegel okay? Ja, ich glaube, der Pegel schaut gut aus. Ansonsten trinkt er nochmal. Gott, ich hätte nicht zwei Stück von dem Kuchen essen sollen. Was war denn für ein Kuchen? Gebäck, ich habe das nicht näher hinterfragt. Ich habe es einfach reingefuttert. Unhinterfragtes Gebäck wartet auf Sie. Reingefressen. Ah, da fällt mir ein, ich hätte euch nicht den Kuchen da draußen anbieten sollen, denn ich habe noch Kuchen hier drin, um euch den anzubieten. Ist euch so jemals auf meine Bikini-Figur kommen? Vom Kuchen hier drin klingt wie, als wäre er schon im Bauch. Ja, ihr müsst ihn dann einfach mit nach Hause nehmen zur Not. Ja, das klingt nach einem grausamen Schicksal. Mhm. Chirp. Sind wir jetzt glücklich? Chirp. Ja, das frage ich dich. Ich? Ja. Das ist eine komplexe Frage, Philipp. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit meiner geliebten Couch wieder vereint bin insofern. Oh. Und es gab kostenlos Getränke und Gebäck von der Veranstaltung, die hier vorher war. Und ich habe es gerade eben zum Jürgen gesagt, dass ich glaube, egal wie reich ich jemals werden würde. Nicht sehr. Ich freue mich. Nur was die Wahrheit ist, musst du noch lange nicht so drauf rumreiten. Nein, ich kenne nur dein Ausgebeverhalten. Aber das wäre echt geil. Es gibt immer diesen Effekt, dass du quasi deine Spendings an deinem Einkommen skalierst. Und ich glaube nicht, dass das bei mir der Fall wäre. So, ich glaube, dass wenn ich jetzt irgendwie 5 mehr Millionen... ausgibst, als du hast. Ja, aber ich glaube, irgendwann würde ich das einfach nicht tun. Ich glaube nicht, dass ich dann mit dem Bentley jeder, fahren würde. Das glaubt würde. Jeder von sich. Ja? Yeah? Das glaubt jeder. Okay. Es gibt einen Faktor, glaube ich, der da viel ausmacht. Und das ist, wann du in deinem Leben Reichtum erlangst. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Und je was, desto was passiert? Ich glaube, je später du reich wirst, desto vernünftiger gehst du mit deinem Geld um. Ja, aber ich bin ja jetzt schon 40. Ja, ist vielleicht spät, vielleicht noch nicht spät genug. Aber ich glaube, dass trotzdem jeder von sich sagen würde, na, also ich wäre nicht so, ich würde mir keinen Diener halten und ich würde keinen Bentley mit Mahagoni-Schaltknopf fahren. Und am Ende ist ja immer hier George Best, der Fußballer aus den 60er Jahren von Manchester United, legendärer englischer Nationalspieler, der diesen berühmten Satz geprägt hat. Ich habe die Hälfte meines Vermögens für Frauen und Alkohol ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Den kennt sogar ich. Aber das ist doch gerade bei US-Sportlern, die sehr jung zu Starum kommen, so ein Ding, das dann sich so, ich sag mal, schwierige und auch echte Freunde da so dranhängen und dann die Kosten so immens in die Höhe treiben und sich da so mit, naja, den Lebensstil mit hochziehen lassen, dass wenn die irgendwann nicht mehr... Nee. Das erinnert mich sehr an Entourage. Also tatsächlich ist es ja vielleicht was eine perfekte Überleitung ist und normalerweise sprechen wir ja keine Themen im Pre-Talk vor dem Vorspann an. Deswegen wäre jetzt die perfekte Gelegenheit für... Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hier sitzen zusammen auf der wohl bequemsten Couch aller Zeiten. Wir müssen es ändern in hier lümmeln zusammen. Ja. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und ich sag mal, hallo, wir sind's. Wir haben, glaube ich, noch nie in all den Folgen quasi ein Eintaktung für den Vorspann gehabt. Weil das ist eigentlich immer, hat sich quasi ergeben. Organisch ergeben, ja. Organisch ergeben, und ich habe quasi jetzt schon sehr, sehr, sehr quasi die Augen zu gerollt, so dass bitte der Abspann jetzt dann kommt, weil es thematisch passt. Das hat man tatsächlich noch nie. Ja, ich glaube, viel besser dramatisch nutzen. So. Ich bin bei dir. Ich glaube aber im Moment sind wir einfach sehr hibbelig gewesen und da ist auch gerade zu viel, oh, man sieht sich wieder und da Dinge passieren und ja, okay. Also du meinst, es hat nichts mit den unzähligen koffeinhaltigen Getränken zu tun, die ich in kürzester Zeit runtergestürzt habe, weil sie kostenlos waren. Also ich war am Wochenende im Kino, ich habe jetzt eigentlich wieder die Schnauze voll. Quatsch, Mann, die Schnauze echt? Voll von Leuten. Gesehen? Das, darüber möchte ich nicht reden. Der Film war. Ich habe tatsächlich der erste, ich habe jetzt quasi ein neues Setup und den ersten Film, den ich geguckt habe, war Moneyball. Und ich habe wieder gemerkt, wie sehr ich Moneyball liebe. Das ist Show me the money! Nein, das ist tatsächlich ein anderer Film. Aber nein. Show me the money ist Jerry Maguire. Oh, okay, vielleicht. Moneyball, da geht es um die reale Geschichte eines Baseball-Managers für die Oakland A, der quasi Mitte der 2000er Jahre gemerkt hat, dass er mit den Geldern der Yankees und der Red Sox nicht mithalten kann in seinem kleinen Markt. Und der hat dann quasi datenanalytisch ist er an den Aufbau des Teams rangegangen und hat quasi nach Statistik seine Leute aufgestellt und gekauft und so. Und das ist wirklich, selbst wenn du mit Sportfilmen und Sport nichts am Hut hast, mit Baseball nichts am Hut hast, ist ein absolut fantastischer Film. Starring Moneyboy? Brett Pitt. Okay. Aber dramaturgische Überleitung von vorhin, wir werden nämlich bald wissen, wie wir quasi mit immensen Reichtümern umgehen und mit den Pflichten und Möglichkeiten, die sich quasi daraus ergeben, weil unsere T-Shirt-Aktion ja mitten am Laufen ist. So, die ersten von euch haben schon quasi zugeschlagen. Der Jürgen grinst über beide Ohren und der Philipp schaut eher kritisch. Ich glaube, ich bin der Einzige, der welche gekauft hat. Nein, von uns. Also rein. Spaß beiseite. Wir werden da, egal wie viele gekauft werden, nicht reich werden davon. Aber ich möchte es an dieser Stelle offen nochmal gedroppt haben, weil, sagen wir es mal so, es ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Tagen. vielleicht hat tatsächlich keiner mehr Interesse. Vielleicht habt ihr auch bald Geburtstag im August, aber auf jeden Fall möchte ich es nochmal erwähnt haben. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du Talent für Marketing hast? Wir haben T-Shirter, wie meine Mutti sagen würde. T-Shirter. Hat deine Mutti schon eins? Na, die Mutter hat noch. Wann hatten die Geburtstag? Das ist total witzig, weil ich habe am 6.8. und die Mutter hat am 8.6. Das ist ja der Brille. Das ist echt speziell. Aber die Mutter, ich glaube, dass die schon ans Kaufen geht. Aber ich glaube, dass man als erstens haben wir ihr Größe nicht und zweitens ist es so, dass mir das ganz schön peinlich wäre, wenn es das immer zum Kaddeln anzieht. Kaddeln wäre eigentlich auch. Gibt es eigentlich Kaddel-T-Shirts? Ja, was soll da draufstehen? Skippo? Weiß ich nicht. Skippo-Gang, kann man schon vorstellen. Skippo-Gang. Das ist für dich Kaddeln, ja. Die so eine typische Frauen einfach in unterschiedlichen so Gruppen. Typische Frauen ab 60 Skippo-Gemeinschaft, die pre-Corona einmal in der Woche zusammenkamen und quasi um Geld gespielt haben, aber nicht im Sinne von, dass jemand das am Abend mit nach Hause nimmt, sondern alles ist quasi in den Topf gesammelt worden, sodass halt einmal oder zweimal im Jahr halt nach Hamburg fahren oder mal da einen Ausflug noch. Ich glaube, das sind so wie diese Sparvereine. Ich glaube, das ist ein verbreitetes Prinzip, das haben meine Eltern genauso gemacht. Das ist tatsächlich eigentlich schon ein bisschen süß so. Ja. Ja. Beim Thema süß haben wir tatsächlich was. Ich fand nämlich Folgendes ist extrem süß und das möchte ich sagen, dann dürft ihr alles andere sagen. Ich grüße an dieser Stelle die Christine S. aus der 7a ganz herzlich. Dein Lehrer, der Herr Weigel, ist nämlich ein alter Kumpel von mir. Hallo. Der hat nämlich gemeint, dass du auch Ach hörst und das finden wir total super. Freuen uns, dass du dabei bist und hoffen, dass es dir auch weiterhin noch gefällt. Was für ein Shoutout. Ja. Yeah. So, Jürgen, jetzt musst du auch was Nettes sagen. Ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus beim Thema süß. Ja, Christine, kauf bitte ein T-Shirt, ist mir egal, ob du kein Geld hast. Überzeug deine Eltern, klau Geld von deinen Eltern, ist mir egal. Nein, nur Spaß. Beim Thema süß ist mir nämlich neulich ein Paket ins Haus geflattert. Oh. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt sowas wie, fang das Rauchen an oder so. Den reste ich euch jetzt gerne hier noch, das müsst ihr jetzt einfach. Das ist kümmerlich. Ja, hast du irgendwie Besteck oder sollen wir das jetzt mit den Händen Da ist die ganze Familie drüber hergefallen, das tut mir leid. Aber wieso? Alles gut. So Heuschreckenplage. Es hieß, wobei, man muss es schnell aufessen. Diese Entenschwärme, habt ihr das mal gesehen? Wo diese Enten dann durch dieses Gebiet getrieben werden und die dann quasi wirklich, also irgendwie diese Tausende von Vögeln, die dann irgendwie den kleinsten bisschen. Aber Jürgen, erzähl doch mal für diejenigen, die es nicht sehen, was das hier ist und woher das kommt. Oder anders, ich sehe ja schon, das ist ein noch ungefähr, ich würde sagen, so ein Zehntel von dem Baumkuchen. Also das ist schon mal ein sehr kennerhaftes Auge, denn ich weiß gar nicht, ob ich einen Baumkuchen erkannt hätte. Also ich glaube, ich kannte in 100 Jahren. Ich kannte dieses Gebäck nur dem Namen nach. Es gab auch in Nürnberg mal einen Laden, der hatte nur Baumkuchen. Ja, ist halt pleite. Traurigerweise, ja. Ja, also ich weiß nicht, warum er zugemacht hat, aber es gibt ihn leider nicht. Aber ich glaube, ich weiß, warum er zugemacht hat. Naja. Tja, das hat sich angekündigt mit einer Mail vom Oliver aus Salzwedel und er hat gesagt, ey, es kommt hier demnächst ein Paket, bitte schnell aufmachen und sofort verzehren. Aber der scheint sehr gut gewesen zu sein, so viel wie der weg ist, ne? Nee, also der war auch nicht so viel größer. Nein. Ja, also da müsst ihr mal mit dem Oliver reden, also, ja. Überleg mal, das bildet ja einen Ring und der ist nochmal so hoch. Also ich würde sagen, so ein Zehntel ist gar keine so eine schlechte Abschätzung. Ach. Aber spricht ja nur für ihn und für den Baumkuchen. Für den Baumkuchen. Nachdem Papa Kraus sich jetzt alle M1-Produkte der Apple-Line abgeholt hat, gar nicht wahr. Halt auch irgendwo sparen. Gar nicht wahr, den iMac hätte ich eigentlich auch gern noch. Vater, endlich etwas zu essen. Aber beim Thema endlich etwas zu essen, also du hast jetzt kein Besteck da, wir sollen das jetzt mit den Händen essen, if at all. Na, reiß halt auseinander. Wenn. Hast dich doch hier gerade schon im Kühlschrank bedient, als wärst du zu Hause, da wirst du wohl auch eine Gabel finden, Dominik. Hast du was dagegen, wenn ich das mit der Hand jetzt einfach? Nee, gar nicht. Nehmen, weil alles das gut. Ding ist nimm ja tatsächlich, dass wir mitten in der Aufnahme sind, Jürgen Kraus. Ja, kann man ja gut rupfen und die Leute freuen sich auch, wenn du isst. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Okay. Oliver zuliebe werde ich das mal festhalten. Apropos. Da setzt er sich gleich wieder auf mich hin. Apropos freuen. Wir haben neue Bonusformate gemacht und eines davon ist für uns aus dem jetzigen Zeitkontinuum schon draußen. Das war das Karten. Muss ich wieder nachdenken? Das muss ich wieder nachdenken. Ja. Nee, ja. Jetzt gar nicht nachdenken. Da ist auch ein zweites bis dahin noch draußen. Ja, genau. Und wenn wir jetzt dran denken, wann ihr, liebe Hörenden, diese Folge hört, dann ist da auch noch mehr draußen. Und da kommt auch noch mehr. Von daher. Okay, du hast selbst mich verwirrt und ich weiß tendenziell, um was es geht. Ja, ja. Nein, der Unterschied ist ja, wir nehmen heute auf. Für uns ist bis jetzt eine veröffentlicht. Wenn die Leute das aber hier hören, sind bis dahin mindestens zwei verschiedene Formate dann online. Und da kommt auch noch mehr. Von daher, für alle, die sagen, Bonus lasse ich sonst links liegen, nicht so mein Ding, hört da vielleicht mal rein. Und jetzt kleiner, wird es noch weniger euer Geschmack sein. Und ein kleiner Reminder, das ist natürlich super. Und ein kleiner Reminder, wir haben auf unserer Homepage, klein versteckt, eine Audiokommentarfunktion, wo man uns freundliche Grüße schicken kann. Die ist gar nicht so klein versteckt. Es sagen mir alle Leute, was? Ihr habt das als Feature? Website. Das ist einfach. Die ist nur weit unten, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dieser Website. Ja, nein, nein. Ich glaube, die Funktionalität ist super. Ich glaube nur, die Leute sehen es halt leider nicht. Auch die Optik ist super. Nein, nein, nein. Auch da bin ich auch bei dir. Und die Domain ist auch super. Auch die ist super. Und der HTML-Code und die JavaScript-Dateien. Das weiß ich wieder nicht. Die haben wir nicht gesehen, genau. Aber, liebe Leute, es gibt eine Audio-Kommentarfunktion. Man muss sie ein bisschen finden an der Stelle. Das wäre so geil, wenn wir einfach so ein UX-Audit kriegen würden. So. Wir gerade noch, da ist mir vorhin eine Kollegin über den Weg gelaufen, die hätte ich mal fragen können. Aber wie er jetzt gerade noch die Kurve gekriegt hat von man muss sie nur suchen, auf ja. Man muss sie nur finden. Ja, man muss sie finden wollen. Einigen wir uns auf die Formulierung. Ja, das ist jetzt aber schon sinnig. Das war die, ich habe ja The Crown geguckt, mit viel Stolz kann ich das sagen. Und in der vierten Staffel kommt hier die Thatcher vor. Und da ist in einer Folge geht es darum, um eine Formulierung, was die Apartheid angeht. So, und das basiert ja auf realen Fakten. Die Apartheid, die, ja. Die, auch das. Und schöne Grüße an Sean. Die, das, ich habe die, der ist ja aus Südafrika. Ja, ja, ich weiß. Aber das, wir haben die Tage, ich habe mit dem Sean Get Him to the Creek angeschaut. Okay. Und da ist so, dass dieser fiktive Rockstar, gespielt von Russell Brand, African Child, einen Song raus und ein Album, ein Konzeptalbum rausbringt. Und die Kritiken sagen unter anderem, the worst thing that happened to Africa since the Apartheid. Charmant. Er hat herzhaft gelacht. Aber auf was wollte ich eigentlich raus? Moment, keine ich Ahnung. Apartheid, Thatcher. Ah ja, genau. Und da ist quasi eine komplette Folge, wie Thatcher quasi sich unzählige Formulierungen von einem einzigen Dokument machen lässt, bis sie zustimmt, dass das quasi die Official Standing der UK ist. Mhm. Wo es wirklich, es geht nur um ein einziges Satz und da hängt halt irgendwie die offizielle Kommunikation Großbritanniens dran und sie ist halt, sie stellt sich halt super quer. Ich glaube, es ging sogar darum, dass die EU halt quasi als Gesamtes die Apartheid verdammen wollte. Und die Thatcher die einzige war, die, also man merkt, dass ich echt zu lange rede. Wahrscheinlich war nur ein Bindestrich statt ein gegangen. Ja, das würdest du machen, gell? Ja. Ja, wenn du König von Deutschland wärst. Stopp die Maschinen! Welche Maschinen? Egal. Die Gedankenstrichdruckmaschinen. Egal. Stopp sie, alles anhalten. Ach, schön. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch da einhaken, aber der Dominik hat einfach losgequatscht. Ja, ich sag jetzt nichts mehr. Wir haben ein schönes Kartenspiel gebaut, dass wir bald mal mit den Leuten auf unserer Achtterrasse spielen wollen. Siehe Bonusfolge. Genau, um auf die Referenz auf die Bonusfolge zurückzukommen. Ich weiß nicht, wem Cards Against Humanity was sagt, aber wir haben unsere eigene Version davon. Und ich finde es sehr schade, dass Dominik den Titel der Episode nicht Ach Against Community genannt hat, aber das ist genau das, was wir vorhaben. Ich habe gerade ernsthaft überlegt, nennen wir das im Winter eigentlich auch die Achtterrasse? Oder könntest du zugucken? Ist es eine überdachte Terrasse? Das hat ein Heizpilz. Das ist eine überachte Terrasse auf jeden Fall. Überachte Terrasse. Geil. Ja. Da gibt es einen Heizpilz und die trinken wir dann. Oh Mann, ich habe echt eine ganz schwierige Beziehung zu Heizpilzen, weil mein Vater hat ja so eine Scheune mit am Haus dran. Die quasi immer eine Partyscheune ist. Die abgebrannt? Mein Vater, nein, viel, also für mich viel schlimmer, so wann immer auch nur im Entferntesten jemand in Gefahr war, auch nur leicht zu frösteln, hat er sofort so einen Heizpilz angemacht. So, und tendenziell bin ich halt jemand, mir ist halt eher zu heiß, als dass mir zu kalt ist. Das fand ich immer super nervig. So. Das sind mal die First World Problems. Und deswegen habe ich diesen Coronavirus in die Welt gelassen, damit keine Feiern mehr sind in der Schule von meinem Vater. Es ist aber schön zu hören, dass dein Vater sich von dem finanziellen Desaster, in das ihn Marianne und Michael gestürzt haben, doch wieder erholt hat. Oh ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich jemals wirklich erholt hat, aber gut. Das erinnert mich jetzt in dieses Meme aus, hier Tiger King, dieses, ja, ich werde mich dafür, wir werden uns finanziell nie davon erholen. Ich habe tatsächlich mit Tiger King Memes habe ich überhaupt nichts mitgekriegt, aber da fällt mir was ein beim Thema nicht mitkriegen. Das hat man die Tage erst. Entschuldigung. Nein, ich find's schön, wie redefreudig du heute bist. Was haben wir denn nicht mitgekriegt? Wirklich viel Koffein gehabt. Na, alles gut. Die liebe Grüße an die Steffi an dieser Stelle, ganz subtil, weil die Steffi hat nämlich nicht mitgekriegt, dass der Ozean gebrannt hat. Das ist ja auch meme-technisch durch die Twitter-Sphären gegangen. Und besonders witzig fand ich, dass der Diablo-Twitter-Account das retweetet hat und geschrieben hat, so it begins. Was ist Tor zur Hölle aufgemacht wurde. Das fand ich so witzig. Ja. Ach, das war das. Jetzt kann ich es irgendwie, das habe ich in dem Moment nicht verstanden, als du mir das geschickt hast. Ja, das war, keine Ahnung, hat halt jeder eine Meinung dazu gehabt. Auch vor allem der Fakt, dass halt irgendwie mitten im Meer was gelöscht werden muss, ist halt schon was man irgendwie mal hinterfragen kann, warum das so ist. Aber was ich gelernt habe, scheinbar Salzwasser löscht nicht so gut, deswegen muss man mit Süßwasser löschen. Wirklich? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Naja, es ist ja, also das Wasser hat gebrannt, also schlicht und ergreifend so. Das an der Stelle, die sind da hingefahren und haben es gelöscht mitten im Meer. Naja, aber es hat ja das Wasser selber nicht gebrannt. Da muss ja irgendwas drin gewesen sein, also irgendwelche Gase gelöst oder irgendwas. Im wahrsten Sinne des Wortes hat das Wasser drumherum es nicht gelöscht. Genau. Und die UdSSR hatte mal ein Gasleck, was sie mit einer Atombombe geschlossen haben. Es gibt doch auch diesen absurden Ortschaft in den USA, wo unterirdisch schon eine Kohlemine mal zu brennen hat angefangen und dann sind halt die Leute weggezogen. Das brennt immer noch. Es brennt immer noch. Ja. Alter Vater. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch, aber und ich glaube sogar, dass irgendwie diese Spielserie Silent Hill sich von der Ortschaft hat inspirieren lassen, weil dann natürlich einfach die ganze Zeit überall so Rußschwaden waren. Krass. Und halt einfach die Ortschaft komplett verlassen ist, weil sozusagen das hat halt gebrannt wie blöd, die Leute sind weg und nie zurückgekommen, weil ja, ne, da ist halt immer noch Rauchschwaden und nicht ordentlich bewohnt. Das ist ein typischer Fall von, wenn uns die Ressourcen irgendwann ausgehen, dann kommen sie dann auf die Idee, dass sie es vielleicht doch mal löschen könnten. Naja. So. Also ich habe einfach keine Ahnung, wie kompliziert es wäre, da zu sagen, man flutet es. Das muss ja ein Riesenareal unterirdisch sein oder so. Von daher. Oder vielleicht brennt es auch gar nicht mehr. Was weiß ich schon. Es ebbt langsam ab. Ja. Jetzt kann der Jürgen anfangen. Jetzt kann ich anfangen. vielen Dank, Franz. 10 Kilometer, 1000 Wörter später. Ja, danke. Das ist jetzt ein wenig kompliziert. Dominik, du musst mal aufstehen. Muss ich jetzt die National vom Sealand? Nee, von Spanien? Nee, komm, steh doch mal auf. Ach, Mensch, ich hab doch. Muss ich den Bauch einziehen? Aua. Ja, du musst mal den Bauch einziehen. Jetzt stell dich doch mal da hin und guck mal zum Philipp. Das, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier, ich habe eine neckische, wie heißt das, Basecap von den Green Bay Packers. Ja, Aaron Rodgers für immer. Ich halte jetzt gerade mein Gesicht in die Kamera und lese nicht, was auf diesem überdimensionierten Scheck steht. Da könnte schau doch mal drauf. Wer das hält, hat einen kleinen Penis. So, Achtung, Moment. 5,50? What the fuck? Und warum? Weshalb? So? Machst du auch ein Foto oder machst du nur Video? Ich mache die ganze Zeit Video. Okay, kann ich da bitte ein einzelnes Foto auch haben für meine... Ja. Für meine Krieg mich. Ja, sehr schön. Franz war so nett, an unsere Unterhaltung vom letzten Mal zum Thema Schecks und übergroße Schecks anzuknüpfen. Er hat gesagt, ey, ja, wir haben hier ein paar rumliegen Witze haben. Da habe ich gesagt, das ist super, ich schulde dem Dominik sowieso noch 5 Euro. Nein. Also ich habe hier einen ungefähr 1 Meter großen Scheck, auf dem steht, zahlen Sie gegen diesen Scheck 5,50 an Dominik Schmidt in Klammern Lord für das beste Schnitzel-Sandwich der Welt. Fürth, der 5. Juli 2021. Ist das ein ernsthafter Scheck? Kann ich in die Raiffeisenbank und den einlösen? Es wäre sehr schön, wenn du das probieren würdest. Das wäre halt der absolute Knaller. Also vielen herzlichen Dank. Das ist wie in der NFL, wenn du den ersten Gehaltscheck kriegst. Das nehmen ja auch manche und tun es einfach an die Wand. Ich überlege ernsthaft, ob ich das tue. Ich wäre sehr gekränkt, wenn ich irgendwann mal bei dir zu Besuch eingeladen werde, ja, zum Helferessen zum Beispiel. Ja. Und dann dieser Scheck nicht an der Wand hängt. Ja, aber wir sind also, doch viel gekränkter, wenn er nicht versuchen würde, das einzulösen und das dokumentieren würde. Also vielen Dank, Franz. Der hat das ja alles möglich gemacht. Der hat gesagt, vielen Dank. Die, das ist echt eine geile Aktion. Die machen sowas sehr, sehr regelmäßig und das ist nichts weiter als ein großes Stück Papier. Aber für mich ist es so viel mehr. Aber dürft ihr das jetzt einlösen? Es wird keine Bank annehmen. Also ich meine, da steht ja kein Konto dahinter oder irgendwas. Das ist einfach nur, Papier. Das wäre der Gag. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Raiffeisen cool ist, nicht so wie andere Banken, über die ich mich heute schon auf Twitter geärgert habe. Ja, du hast ordentlich gerantet. Wenn die Raiffeisen cool ist, würden die einfach schmunzeln und sagen, alles klar. Lösen wir ein. Wir geben ihnen 5,50 Euro dafür. Ja. Ich werde das mal direkt vertwittern hier live, dann rede ich auch nicht so viel. Ich habe ja meine Worte schon aufgebraucht. Ist es so? Aber dann schaffen wir es heute vielleicht in unter 3 Stunden. What? Nein! Es hat schon auf dem Herweg geregnet, von daher bin ich fein damit. Nee, so schlimm wird es nicht. So schlimm wird es nicht. Ich brauche aber dann schon Dominiks Aufmerksamkeit. Ich kann ja noch ein bisschen Meta vorher. Also ja, bitte doch. Ich habe heute tatsächlich ein Thema, das ist eigentlich tendenziell, ist mir das fast zu bekannt. Und es ist auch nicht so, jetzt ist nicht die typische Ach-Story, aber es gibt am Ende noch eine sehr schöne Top-Liste, die ich schon lang auf meinem Wunschzettel habe. Und außerdem wurde das Thema vorgeschlagen. Ich habe allerdings die Mail dazu nicht mehr gefunden, aber trotzdem danke. Ich hatte dann aber auch noch ein Buch auf meinem Kindle dazu. Also es hat einfach gepasst. Ich wollte das machen. Da kam alles zusammen. Manchmal passt es einfach. Manchmal sind die Stars einfach aligned. So. Ich höre dir zu, tatsächlich. Ich sag's, wie es ist, ich höre dir zu. Wann und wo Henry Hudson geboren wurde, wissen wir nicht genau. Je nach Quelle um 1565, 1560 oder 1570 rum, irgendwo im Vereinigten Königreich. Das klingt wie eine Figur aus Harry Shearers Büchern, also diese, wie heißen die denn im Englischen? Ich weiß gar nicht mehr, so diese, Busy Town. Aerith Blyton? Ja, Busy Town. Aber ich hätte gedacht, so, dass ihr beim Namen sofort wisst, worum es geht. Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das sagt alles. Was wir wissen ist, und da hättet ihr eigentlich jetzt mal dem Namen draufkommen müssen, Hudson hat schon sehr früh für Schiffe übrig. Ja, weil er einen Fluss erfunden hat. Und ist insgesamt... Den Fluss erfunden. Den hat er nur erfunden, damit später jemand drauf landen kann. Genau. Habt ihr den Film gesehen? Mit Tom Hanks? Nein. Nein. Ich auch nicht. Wie soll, ey, das wäre aber auch ein schönes Format. Ich wollte gerade sagen, ich muss dich auch mal in die Podcast-Pastete einladen, so als Podcast-Idee. 3 Leute unterhalten sich über einen Film, den alle 3 nicht gesehen haben. Boah, das ist eine geile Idee. Und dann einfach so spekulieren, was dagegen könnte. So. Ja, so überhaupt nicht stringent oder so sein. Hudson, worum könnte es gehen? Vielleicht um Katzen, das wird sich reimen. Ja, und plötzlich Hudson. Wir sind in einer Zeit, wo der Gewürzhandel mit Indien gerade so richtig durch die Decke geht. Ja. Das heißt, da freuen sich die Nürnberger und die Pfeffersäcke sind los. Genau. Und das nicht nur, weil... Kauften ihr eure Gewürze? Beim örtlichen Edeka. Und du? Bei der Elsbeth Müller in Höchstadt, beziehungsweise in Lonnerstadt. Hat die einen Online-Laden? Ja. Die machen aber sogar so Kaffee-Butterfahrten dahin. Also du wirst, wenn du diesen Laden vor Ort hast, ab und zu hält er ein Bus und da steigt dann so eine Horde an älteren Leuten aus, die da reingehen und alles leer kaufen. Also ältere Leute im Sinne von in meinem Alter oder? Nee, schon eher so, ich sag mal 60 plus. Also in meinem Alter. Für einen unter 40-Jährigen reißt du hier die Klappe mit dem Alter ganz schön auf. Ey. Aber anders, wenn du, also wenn du davon irgendwas willst, ich komme da schon ab und zu mal hin, ich kann das irgendwie mal als Ziel mitnehmen oder so. Der Philipp fährt da mal auf Butterfahrt für dich mit. Das ist ja im Endeffekt in der Nähe, wo Verwandtschaft von mir wohnt, von daher. Liebe Kunden, ab sofort gelten unsere Preise und Angebote nach der neuen Bestellliste Stand April 2021, die Sie im Downloadbereich ansehen und herunterladen können. Ja. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gedisst, dass der Dominik jetzt anfängt, nebenher Gewürze zu kaufen. Ja, aber, ich habe auch gerade gedacht. Aber okay. Ich weiß, dass es im ersten Absatz meistens noch nicht ganz so spannend ist, aber es wird, ja, hör schon wieder auf. Es wird vielleicht. Oder natürlich ein paar lokale Asialaden. Gibt es auch sehr, sehr leckere Sachen. Habe ich auch von einer Freundin, die hat mit indische Wurzeln, die hat mir ein paar Tipps gegeben für lustige Gewürzmischungen. Holy shit, gibt es ja leckeren Kram, wenn man nur weiß, was es ist und dass es das gibt. Man weiß, was es ist. Naja, das Problem ist, bei solchen Läden, ich würde ja am liebsten da immer, also das wäre auch so ein, also wenn es wirklich so ein, du gewinnst morgen im Lotto, dann würde ich echt sagen so, ich schnapp mir mal jemanden und gehe in so ein Gewürzladen. Wann hat er Geburtstag? Dröhn mich mal so richtig zu. Asialaden. Also fürs nächste Jahr. In so ein Asialaden. Gewürzgutschein. Nein, es geht nicht um den Gutschein, es geht darum, dass ich mir jemanden schnapp, der mir sozusagen alles erklärt. Okay. Also gerade von anderen Küchen oder so, wie da was wie funktioniert und welche Gewürzmischungen es mit da gibt und so. Eigentlich dann fast eher wie wahrscheinlich eher wie so eine Art Verkostung, die aber halt wirklich so Schwerpunkt auf Gewürze hat. Das finde ich mal spannend. Das ist jetzt tatsächlich für den, du wirst mir jetzt dafür hassen, aber ich muss tatsächlich noch was, quasi es passt wirklich hervorragend, einschieben, weil tatsächlich an der Stelle schöne Grüße an den edlen Spender des Seminars von neulich. Ist jetzt vielleicht das passende Follow-up mit Gewürzen, also just saying. Nicht, dass wir, wer auch immer uns ein wie nennt man das, Tutorial in Sachen Gewürze spendieren will. Be careful, what you wish for, Dominic. Wir sind dabei und ich habe ihm versprochen, dass ich meine Whisky-Anekdote erzähle. Das können wir mal nachher auch machen, wir dürfen es nur nicht vergessen. So, jetzt fangen wir mal mit der Geschichte an und ich denke da nachher mittendrin dran. Und hier ist jemand. Ich wollte gerade sagen, es liegt in deiner Verantwortung, die Dinge zu tun. Ach, das ist mein Chef. Der Chef. Hallo Chef. Hi. Alles gut? So, und sonst an der Stelle, liebe Leute, schneiden wir ja nie, aber hier ein Minischnitt. Es kam noch jemand rein. That's it. Soll ich nochmal reinkommen? Ja. Henry Hudson. Nein, Quatsch. Hat er einen Fluss erfunden? Nee, Gewürze. Ah, nein, Quatsch. Das Hudson-Kraut. Das Hudson-Kraut. Also in der Zeit, es ist ein bisschen Philipp-Spirit so. Er möchte diese ganzen Gewürze und diese schöne neue Welt. Und das wäre doch alles so toll, wenn wir das nach England karren könnten. Aber es ist gar nicht so einfach. Was will ich denn in England? Ich sag ja, das ist gar nicht so einfach. Nein, aber warum ist das mein Spirit? Ich karre doch keine Sachen nach England. Ja, damit es nicht so einfach ist, meine ich. Ach so. Es ist gar nicht so einfach. Okay. Also die könnten das über den Landweg dahin karren, was sehr, sehr mühselig ist. Ist aber schwer, nach England Sachen auf dem Landweg zu kriegen, oder? Auch das. Und das mit dem Seeweg ist auch doof. Ist doch so. Tja, er hat ein geografisches Wissen. Hat er den Ärmelkanal komplett alleine gegraben. Leer getrunken. So, er weiß was, bring ihn um. Der Seeweg ist auch ziemlich mühsam, weil man muss ja... Weil da ist so viel Wasser. Okay, Leute. Wir sollten echt mal eine ganze Folge einfach abbrechen, weil wir überhaupt gar nicht mal zurande kommen. Das wäre voll witzig. Ja. Also dann erzähle ich die Whisky-Geschichte gleich. Auf jeden Fall, Henning, war es so, dass wir haben damals, war quasi ausgemacht, mit einem befreundeten Kind, dass wir im Garten quasi bei ihren Eltern zelten. Whisky trinken. Ach. Nein, zelten so. Und dann haben wir halt hier irgendwie so schön uns beisammen gesessen und haben irgendwie so ein, zwei Bierchen getrunken. Und der Vater von diesem Kind war tendenziell jemand, der nicht viel Alkohol getrunken hat, sondern manchmal hat er sich quasi so einen guten Single Malt gegönnt. So. Mhm, und das Ding ist, dass er aber schon dann über die Jahre eine fantastische Sammlung hatte von Single Malts, aber halt, wie gesagt, so ab und zu gönnte er sich mal ein Glas am Sonntag. Und dann ist es so, dass letztendlich, ich verkürze stark, dieses Kind dann nicht in diesem Zelt schlafen wollte, weil sie sich doch Angst hatte. Und dann wir beide, also der Vater und ich, dann gemeint haben, so einer der verhängnisvollsten Sätze meines Lebens so, ist ja voll schade, ich hätte jetzt voll Bock zu zelten, so ungefähr. Und er so, ja, hätte ich auch. Und dann sind wir beide irgendwie in diesem Zelt gelandet, was ein bisschen alt Brokeback Mountain ist, so. Ja. Aber nichts gegen Brokeback Mountain, aber also ihr habt das, die wie war alt warst etwas du da? Awkward. Keine Ahnung, aber die leichte Awkwardness habe ich dann quasi weggespült mit dem Single Malt, wo wir beide auf den Geschmack gekommen sind. Und es ist aber so eskaliert, dass wir quasi zu zunehmender Stunde. Warst du kleines oder großes Löffelchen? Ich habe ein großes Gläschen benutzt, weil wir haben wirklich dann Single Malts gekippt und zwar gläserweise, also gefühlt, ja. Aber ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unvorstellbar betrunken. Und ich war am nächsten Tag so krass dicht immer noch und so einen Kater gehabt, dass ich in Regensburg auf einer Parkbank geschlafen habe wie so ein Penner. Das war wirklich, wirklich schwierig. Du hast die Geschichte angefangen mit einem anderen Jungen, wolltest du zelten oder so? Ja. Yeah. Ich habe ein Mädel wollte zelten, quasi ein Kind. Ich habe die Geschichte, in der Geschichte in meinem Kopf warst du irgendwie 11 Jahre alt oder so. Oh, okay. Und dann ist das mit, da schläft der Papa mit mir in dem Zelt. Oh, okay. Daher meine Nachfrage. Vor 6 oder 7 Jahren war das. Am Ende habe ich die Geschichte auch wieder erkannt. Ich war gedanklich dabei. So, und diese fantastische, schreckliche Geschichte habe ich jetzt hier mit dem Henning gewidmet. Diese Geschichte wurde präsentiert für Henning. Wisst ihr, wer auch viel Alkohol trinkt? Der Henning? Das kann sein. Ich nicht so. Die Seeleute, die den ganzen Weg um Südafrika rumfahren müssen, weil das so weit und gefährlich ist. Es gibt viele, die an dem Weg glauben, den man obenrum, Norden, ja, um Russland rum fahren kann, nach Asien. Es gibt aber auch viele, die an den Weg nach Norden und nach Westen glauben, also um Amerika rum im Norden. Mhm. Geschafft hat es freilich noch niemand und nicht. Das mit dem Seeweg nach Indien, das sollte euch eh auch irgendwie bekannt vorkommen, so in der Zeit. Ne? So hier, der versucht hat, Indien zu finden mit dem Schiff. Naja, in den USA läuft derweil die Kolonialisierung ziemlich schleppend. So, es gibt eine dauerhafte Siedlung. Wie heißt die? Geschichtswissen? Die Siedlung in den USA? Die erste Siedlung. Na, hier, wo der Felsen ist. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ayers Rock. Plymouth. Plymouth Rock? Nein. Jamestown. Na Quatsch, wie komme ich denn auf Plymouth? The Plymouth? Nee, das ist Plymouth ist Quatsch. Okay, ja. Jamestown. Die Leute dort haben mit schlechtem Wasser, Krankheiten, Hunger und auch mit Indianern zu kämpfen. Und überhaupt ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist ein ziemliches Geldgrab. Und es ist geografisch eigentlich auch komplett unerforscht. Also die sind halt irgendwie da in Neuengland. Ansonsten wissen die aber über das Land noch nicht sehr viel. Und keiner hat auch nur einen blassen Schimmer, wie weit überhaupt der Weg von der Ostküste nach Westen zum nächsten Meer ist. Also, das dauert auch noch ein wenig, bis das klappt. Genau, und von daher weiß man auch nicht, wie weit der Weg potenziell sein könnte, den man obenrum, um Amerika rum nehmen könnte. Und wer weiß, wo es da denn weitergeht? Wer weiß, wo es dahin geht. Und überhaupt ist England um 1600 rum, das war mir auch nicht ganz klar, ist eine ziemlich späte Nation, die auf die Weltmeere losstürmt. Also die sind eher spät dran, okay. Aber die nehmen so richtig Anlauf und dann so an allen vorbei. Machen wir es gescheit, gell? Die bauen da so große dreimastige Segelschiffe, was andere auch machen, also Portugal, Spanien zum Beispiel. Aber die Englischen sind besonders fortschrittlich und technisch überragend. Und die können auch, sie sind auch viel größer. Also das hier als Beispiel genannt wurde, war die Trades Increase. Die kann 1200 Tonnen laden. Das ist 12-mal so viel wie die Santa Maria, mit der Columbus nach Amerika gefahren ist. Und jetzt mal in den Fehler nimmer, jetzt sind wir im Kilotonnenbereich, nicht Megatonnen. Ja. Ich habe mal in der Folge von Megatonnen geredet, dabei habe ich so? Kilotonnen gemeint, genau. Ja, Tonnen ist eh so eine schwierige Einheit, weil da gibt es unterschiedliche Tonnen und die englische Tonne ist auch wieder anders als wirklich? Die englische Tonne mit N-N-E-S und da gibt es mega viele. Und dann gibt es auch Tönnes, der macht ihr Fleisch irgendwie ziemlich derb und ja. Es dauert nicht lang, bis London zu einem der wichtigsten Häfen und Warenumschlagplätze der alten Welt wird. 1610 sollen hier schon 2000 Segelschiffe unterwegs gewesen sein. Was damit zu tun hat, ist, dass Königin Elisabeth I. 1600 die East India Company genehmigt, was auf dem Papier sowas Ähnliches ist wie eine Einkaufsgemeinschaft meets Aktiengesellschaft vielleicht. Und eins der teuersten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit und werden wird. Faktisch ist es ein Staat im Staat. Ja. Also die scheffeln irgendwann so viel Geld, dass die ihren eigenen Staat betreiben. Und das fängt an, als sie das Pfefferhandelsmonopol bekommen, was auch irgendwie lustig ist. Und dann werden die einfach unverschämt vermögend. Und noch vermögender wären sie, wenn es endlich mal jemandem gelänge, einen besseren Weg von Europa nach Indien zu finden. Ich meine, es gibt ja auch noch den Suezkanal, der kommt allerdings erst 1869. So früh schon. da wieder fertiggestellt, ja, okay, nach 10 Jahren Bauzeit. Ich finde ja diese Kanäle, die wirken ja immer von außen nach so ein, ja, da hat man halt ein paar Meter gegraben und es ist schon krass, dass da jetzt auch riesige Schiffe durchfahren können. Aber was das für die Warenwirtschaft bedeutet und für die Verkürzung der Reisezeit, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das haben wir doch neulich gesehen, was das bedeutet. Mit dem querstehenden Schiff, ja, ja. Wer hätte mal lieber dieser eine Typ, das gab doch mal so einen, der wollte das Mittelmeer trockenlegen. Vielleicht hätte der mal da irgendwie was machen Mittelmeer können. Mittelmeer trockenlegen? Ja, da war doch mal was. Okay. Vielleicht muss ich das auch mal noch als Geschichte mitbringen, wenn ihr das noch nicht kennt. Aber jetzt wisst ihr es ja. Die East India finanziert diverse Expeditionen. Also klar, die sind sehr interessiert dran, da ihr Geschäft zu optimieren. Die meisten haben aber eher durchwachsenen Erfolg. Also es werden irgendwie Kapitäne und Crews von Indianern getötet. Die Trading Crease, das Schiff, das ich gerade erwähnt habe, in den USA. Mhm. Das Prestige-Schiff von denen wird auf der ersten Fahrt im Indischen Ozean versenkt. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Ich finde es auch bemerkenswert, dass dieses Schiff Trade Increase heißt. Das ist ja ungefähr so, als wenn du ein Kriegsschiff nennst, Destroy Enemies. Ja. Also, das ist halt sehr, sehr, sehr deskriptiv. Beschreibend. Ja. Haben wir nicht schon mal festgestellt, dass es bei Schiffen eine Zerstörerklasse gibt? Ja. Kaputtmacher. 1607 bricht Hudson an Bord der Hopewell, vielleicht gefällt dir der Name besser, bricht er auf zu seiner ersten Expedition. Und meine Quelle dazu sagt, dass der mehr oder weniger aus dem Nichts kam, was aber eigentlich nur heißt, dass die entsprechenden Dokumente und Belege wahrscheinlich verschollen sind, weil wenn du 2000 erfahrene Seeleute in England hast, dann schickst du jetzt nicht unbedingt einen Nobody zu so einer Expedition. Außer es ist ein Otto-Film und es ist eine Verwechslung. Kein Geld, keine Ahnung, kein oh, wie war das? Da waren sie wieder meine drei so Probleme. So gern wieder mal in diese Otto-Filme. Ich habe den neulich mal geguckt. Jetzt haben wir gelernt, hier im Moment kann man sehr günstig Kinoräume mieten. Aber nicht zum Filme gucken, sondern nur zum Zocken. Das darfst du explizit nicht? Ja. In Fürth kann man das Kino mieten, 3 Stunden für 120 2. Euro, 2 Stunden für 120 Euro und den, kannst zocken. Den großen Saal, ich glaube 200 Euro für 2 Stunden. Boah, das wäre halt schon echt geil. Hat schon geil. Also ich habe es ja vorhin gesagt, so die Jedermannstour, die im August durch Franken geht, kostet irgendwie für den Start. Erklär doch ganz kurz erst, was das ist. Eine Fahrradtour, wo du quasi die Strecke abgesperrt ist und man mitfahren kann, jedermann, im Zuge der Deutschlandtour. Und da kostet der Startplatz 90 Tacken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eher das mal so abfahren werde und stattdessen das Geld eher in das Kino investiere, das ich nicht haben kann. Du kannst, du weißt, was du machen kannst. Du kannst dir so einen Heimtrainer oder so ein aufgebautes Rad ins Kino reinstellen. Also Leute, okay. Sagen wir mal nach Corona, wenn ihr mal Bock habt auf einen 2-stündigen Abend mit uns in einem Kino und das ist ja wie Spiele streamen, nur dass die Leute zum Zuschauen direkt drumherum hocken. Wie ein Twitch, nur in echt. Genau. So, wenn da immer jemand Bock drauf hat, also ich glaube, das wäre es mir, da würde ich... Es wäre so geil, wenn man einfach so furzlangweilige für Zuschauer Spiele spielen würde. Ja, ich wollte sagen, Crusader Kings oder so. Nee. Risiko. Nee. Text-Adventure. Das finde ich viel lustiger. Der Riesenbildschirm, brillante Farben. Und Zorg 1. Zorg 1. Auf einem Amstrad genau. Oder so. Ja. Also, wenn da jemand sich angesprochen fühlt, sagt mal Bescheid, wenn wir genug T-Shirts verkaufen. Jetzt fühle ich mich angesprochen. Buche ich mal das Kino. In Fett. Ey, wie lustig das wäre, wirklich so ein Zorg-Live-Event zu machen. Zorg-Live. Oder Colossal Cave Adventure, wenn du noch weiter zurückgehen willst in der Zeit. Pogen wäre auch schon wieder geil. Aber gut. Stimmt. Nee, das ist schon, das kannst du ja im Kongress machen, irgendwie so Pong in der Gruppe auf großen Dingen, das ist schon wieder zu gut, ja. Naja, Hudson. Hudson Hawk. Hudson, der hat eine Frau und 3 Söhne, das wissen wir zumindest. Und der fährt im Auftrag. Und 3 grunzende Schweine. Der fährt im Auftrag der englischen Handelsgesellschaft Muscovy Company, was auch immer, wo auch immer die herkommt, weiß ich nicht genau. Die schicken ihn los zu seiner ersten Expedition, da ist er ungefähr 40 und er nimmt auch seinen 14-jährigen Sohn John mit. Und er und 10 Seeleute fahren bis nach Grönland und Spitzbergen auf seiner ersten Expedition, was schon keine so schlechte Leistung ist. Weil, ja, aber die Karte ist nicht bei Pirates Gold mit drin. Nee, aber das klingt so einfach, ne? Bis nach Grönland fahren, so macht man halt mal schnell. Aber in Wahrheit hat er es da mit Sturm, Nebel, Regen, ewige Midsommer und anderen Unbequemlichkeiten zu tun. Ewige Midsommar klingt eigentlich voll geil, ich oder? Ich wollte es auch tatsächlich sagen. Also bevor dieser Horrorfilm jetzt rauskam, der Midsommar heißt, glaube ich, war es bedingungslos positiv konnotiert. Und jetzt? Aber ich habe auch gelernt, dass in den skandinavischen Ländern, Achtung Trigger Warning, Selbstverletzung und Selbsttötung, dass das Thema Selbsttötung insbesondere dann am höchsten ist, wenn es komplett dunkel ist nur noch. Und noch höher, wenn es nur hell ist die ganze Zeit, okay. weil die Leute komplett ihren Tag-Nacht-Rhythmus kaputt machen und dann auch schlechter schlafen können. Und das wirkt sich halt auch auf Hormonaushalt und dann Stimmung und so weiter nieder. Okay. Also es macht einen psychisch fertig, wenn du halt nicht schlafen kannst ordentlich. Who would have thought? Naja. Es ist schön, dass ihr ungefähr so vorausschauend denkt wie ein Kartograf im 17. Jahrhundert. Denn die haben auch gesagt, ey, Midsommer, da scheint die ganze Zeit die Sonne, da ist da oben kein Eis, da kannst du auffahren. Ja, war dann aber nicht so. Er schafft es bis nach Spitzbergen, was, wie gesagt, eine ziemliche Leistung ist. Er war damit der nördlichste Europäer mit einem Schiff. Also das hat vorher noch keiner bis zum 80. Nördlichen Breitengrad geschafft. Mhm. Von daher ist das schon eine Leistung. Er entdeckt unterwegs noch eine Insel, Jan Mayen. Und ja, er ist allerdings ziemlich geknickt, dass er es nicht schafft, eine Nordwestpassage. Also er versucht, Moment, ich muss mir überlegen, nee, links rum zu fahren. Ich dachte, er versucht zuerst, ist egal. Ambitioniertes Kerl auf jeden Fall, ja. 1608 versucht er es über die Nordostpassage. Ach ja, genau, nee, er versucht es erst nach Westen und dann im nächsten Jahr versucht er es nochmal nach Osten, sowas. Und er schafft es bis in die Barentssee und wieder mit dem gleichen Schiff, mit der gleichen Mannschaft. Und es ist ein Weg, der einfach auch wieder in der Witterung nicht befahrbar ist. Also er dreht um, er kommt diesmal gar nicht so weit in den Norden wie vorher. Und das Einzige, was er diesmal entdeckt, sind ein paar Walrosse. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Naja, Walrus ist auch gar nicht so schlecht, weil der kann man immer in die Stoßzähne verkaufen. Noch ein Jahr später macht er noch einen Versuch an Bord der Halve Man und dann nimmt er Kurs auf Russland und scheitert auch hier am Eis. Und statt jetzt aber nach London umzukehren, beschließt er dann auf eigene Faust quasi nicht die Ostpassage, sondern die Westpassage zu fahren. Also er dreht nicht um, sondern er fährt einfach statt rechts rum, links rum. Ich habe kurz überlegt, ob er das männlichste Gefährt in der Geschichte der Menschheit erfindet. Den Atomeisbrecher. Den Atom, der kommt später auch noch. Philipp schaut so. Nö. Okay. Schon von gehört und ich habe gerade überlegt, ob es wohl auf dem Atomeisbecher gibt, so als Dessert für die Mannschaft. Ja, das wäre schön. So mit also wenn ich das Smoothie wäre, würde ich das auf jeden Fall machen. Smoothie. Das kann nur der Superheld der Atomeisbecher. Bei der Disney-Plus-Serie über Jeff Goldblum gibt es eine Folge über Eiscreme und da gibt es unter anderem, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast erzählt haben, aber es gibt auf jedem Flugzeugträger der USA zum Beispiel gibt es jemanden, der für Eiscreme zuständig ist. Ja, das ist so, das ist irgendwie so ein Ding, Riesending, ja. Anscheinend so. Und war das nicht, hatten wir es im Podcast drüber, dass irgendwelche spinnerten Flieger Eiscreme an ihre Maschinen dran, ja, also stimmt, irgendwie so Sahne dran gemacht haben, um absolut. Dann Eiscreme drauf zu machen. So ist ja. Es. Und die Spaghetti-Eis wurde übrigens in Mannheim erfunden. Ja, fand ich auch super. Total verrückt. Ach also, ja, Carambolage, da lernt man viel. Im Gegensatz zu uns, also weiter im Text. Also ich finde die Nummer ziemlich krass. So, der Westen ist voll Eis, also fährt er halt nach Osten. Also ihr hält nicht nochmal an? Nö. Ich möchte auch wissen, was die so an Proviant an Bord hatten. Doch, so, richtig, ne? Genug. Walross. Für so eine Fahrt. Ja, zwei Walrosse. Zwei Walrosse. Ja, und reicht. Bertha, du musst dran glauben. Er kommt dann, ja, er wirft seinen Anker dann vor Nova Scotia. Also, ist das Code für irgendwas? Nee, das ist ein Name von der Person. Das ist Code für den Ort Nova Scotia. Ich werfe meinen Anker auch gleich nochmal in Nova Scotia ab. Und das ist dann im Hochsommer 1609 und er segelt dann von dort aus, also Kanada, in Süden quasi die Küste entlang. So, und sein Plan ist, oder seine Denke, seine Überlegung, er fährt jetzt die Küste entlang, bis er eine Bucht findet, die vielleicht einen Fluss beinhaltet oder beherbergt, mit der er dann quer durch Nordamerika fahren kann. Weil der Fluss zufällig komplett Nordamerika durchquert. Ja, das ist wirklich ein sehr optimistischer Mensch. Okay. Ja, so hat man das gemacht. Mhm. Optimistisch sein. Wie gut wussten die Leute damals schon, wie breit Nordamerika ist? Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Wussten sie nicht. Kein Schwein wusste, ja, wie breit es ist. Eben. Und es kann ja dann auch nicht der Fluss quer durch Nordamerika sein, sondern es sind vielleicht zwei Inseln. Ja, für mich das Ding ist halt, das kann ja total eng werden, dann kommt dann immer mehr, kann dann immer mehr umdrehen. Ja. Das ist wirklich. Da müssen alle Leute von Bord das Schiff so hochheben, umdrehen und das. An Dummheit grenzend, würde ich behaupten. Also ich glaube. Tollkühn nennt man das. Ich würde sagen, ein erfahrener Seemann kann das wahrscheinlich absehen, wie weit er vor kann, ohne dann wieder umzudrehen. Und wenn er dann direkt das Schiff hat über den Berg. Am Abgrund der Dummheit. Bei einer Erkundung an Land werden die Männer von Indianern angegriffen und ein Seemann stirbt nach einem Pfeiltreffer. Im September 1609 findet Hudson endlich den gesuchten Fluss. Nein. Doch. Oh. Die halbe Mähne nimmt nun Kurs auf die Mündung und tastet sich langsam durch das Gewässer ins Inland voran. Aber es war nur eine halbe Mündung. Ein Fluss ist aber halt kein Meer. Ne? Wie ihr gerade schon sehr, sehr, also ihr denkt nicht nur wie Kartografen, sondern auch wie Geografen und überhaupt. Und Stenografen. Das Wasser wird immer seichter und seichter und auf der Höhe von Albany muss die Halve Man schließlich umdrehen. Und sie haben es aber immerhin. Es ist Onani. Albany? Albany. Ich wollte sagen. Ich habe tatsächlich Onani verstanden. Gibt manchmal einen Unterschied. Sachen, die man hört und Sachen, die man hören will. Sie haben es 230 Kilometer den Fluss hoch geschafft. So viel zu dem Thema, ist es nicht ein bisschen dumm und kurzsichtig? Also 230 Kilometer. Schon einiges. Das, ja, das ist schon einiges, aber die USA sind halt mal deutlich breiter nochmal. Ja, aber wenn du es nicht weißt. Ja. Aber das kann ich jetzt irgendwie, also ganz glauben oder anders. Dass jetzt nicht vielleicht komplett ausgerechnet ist, wie breit das Ganze ist, ja. Aber man muss doch so an Dingen wie Horizontkrümmung und ähnlichem, müsste man doch grob abschätzen können, wie groß dieser Kontinent ist. Denn selbst im 1610? Ja, aber ich glaube, selbst in Griechenland wusste man schon um die Erdkrümmung. Also tatsächlich, weil man bin ich eher bei, auf Philipps Seite so. Weil man bei verschiedenen Stationen wusste, dass zur gleichen Uhrzeit die Schattenwerfung anders war. Und damit müsstest du doch eigentlich so die Krümmung rausrechnen können. Und dann, wenn du sozusagen einmal die Ostküste besucht hast und einmal die Westküste. Ja, aber an der Westküste war doch noch niemand. Ja, jetzt höre ich Chirpen. Stimmt natürlich. Ja. Jetzt höre ich Chirp. Ja, hast du hast recht. Ja, ich weiß. Ich habe auch hier 30 Seiten Skript. Ja, ja. Ich habe halt gedacht, sozusagen anhand der also wenn du auf beiden Seiten stehst. Europa, Amerika, ja, dass und, du dann sogar noch weiterrechnen kannst. Und rüberspuckst, dann kannst du anhand der Länge, wie lang deine Spucke unterwegs ist, kannst du ungefähr ausrechnen, wie breit das ist. Ja, und dann sind wir wieder beim Barometertest und bei Entbehrliches. Empfehlung fürs Hören, danke. Damit auch Checkmark an diese Aktion für diese Woche. Finde ich raus, was die dir zahlen. Ja. Ist das eigentlich im Bingo schon? Ist das schon so alt? Okay. Auf dem Rückweg erkunden die Seeleute eine Insel, auf der sie dann auch mit Indianern in Kontakt kommen. Also diesmal in nicht tödlichen Kontakt. Hä, ich wollte gerade sagen, ist Töten nicht Kontakt? Nee, ja, doch, in nicht tödlichen Kontakt. Und von den Eingeborenen. Das Thema nimmt die Jürgen doch mehr mit, als er zu lieben wird. Um Jottes Willen. Was ist mit den Native Americans? Danke. Erzähl. Also, es hat niemand Gesundheit, aber danke. Gesundheit, nochmal. Von den Eingeborenen erfahren sie, fragt mich bitte nicht wie genau, dass das Eiland Manahatta genannt wird. Und spätestens jetzt solltet ihr auch wissen, wo sie sind und welcher Fluss das ist. Manhattan. Ne, der Fluss ist nicht Manhattan. Nein, aber daran wird es dann benannt. Wird später nach ihm benannt. Im November 1609 kehrt Hudson zurück nach England. In Aufzeichnungen ist die Rede davon, dass er nicht vor dem Wetter, sondern eher vor der Mannschaft kapitulieren musste. Ja gut, die haben auch irgendwann keinen Bock mehr, ne? Und auf den ersten Fahrten war alles noch cool, aber jetzt, wo dann auch wirklich mal einer hops gegangen ist und die halt irgendwie, keine Ahnung, 18 Mal so lange unterwegs waren, wie sie dachten. Naja, weil sie ja eigentlich nicht umgekehrt sind, sondern dann nochmal eine Weltreise in die andere Richtung versucht haben. Deswegen haben wir gefragt, halten Sie doch mal kurz an. Ja, probieren doch mal Leute austauschen. Muss mal pinkeln. Also da weht jetzt schon ein anderer Wind an Bord. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass Henry Hudson von Huch, wo kam der denn her, in Rekordzeit zu einem der wahrscheinlich erfahrensten Seemänner im Vereinigten Königreich geworden ist. Und was das nach sich zieht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Er wird quasi mit Geld und Verträgen zu neuen Expeditionen regelrecht überhäuft und überschüttet. Ich würde gerade, man hatte mal diese 10.000 Stunden, die man investieren muss, dass man Experte ist. Das meiste. Musst du halt einfach 10.000 Stunden am Stück See fahren. Vor allem einfach irgendwo hin, völlig egal. Ich bin jetzt voll Experte. Aber er kann sich jetzt den Job aussuchen quasi. Er kann sich den Job aussuchen, aber ich glaube, es ist einer dieser Typen, die sich halt an einer fixen Idee festbeißen. Ja. Aber jetzt mal blöde Frage. Er hatte jetzt eigentlich nichts vorzuweisen, aber der Fakt, dass er quasi so lang unterwegs war, ist schon ein Qualitätskriterium. Naja, er war nördlicher als jemand vor ihm, er war westlicher als je jemand vor ihm, nee. Er hat ein ganzes Stück von diesem Land, also er weiß schon mal, dass Amerika breiter ist als 230 Kilometer, wobei er ist da eigentlich den Fluss nach Norden hochgefahren, aber ist egal. Ist ja egal, aber also, das reicht auf jeden Fall. Naja, er hat halt Neuland betreten. Du kannst natürlich sagen, okay, was bringt es der Menschheit, aber die Frau Merkel. Was bringt die Weltraumfahrt? Du weißt es halt im ersten Moment nicht. Ja, okay. Und es ändert jetzt auch nichts, ne? Alle wollen, dass er wieder losfährt, um diese Nordwestpassage zu finden, ja? Also das ist genau. Weil wenn er das findet, was findet er noch? Was? Hallo, den G-Punkt vielleicht. Meine Socken unterm Bett. Oh Gott, Leute, es wird gerade nicht besser. In der Winterpause 1609, 1610 sucht er sich jetzt. Winterpause, spielen sie da Hallenturnier oder was? Nee, da sind sie im Trainingslager. Ja, da paddelt er über die Badewanne. Also er sucht sich. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Lassen Sie sofort die Ente zu Wasser. Die Ente bleibt drin. Wusstet ihr, dass Napoleon auf seinem Russlandfeldzug eine Badewanne dabei hatte? Nein, aber eine Quietsche-Ente finde ich viel geiler. Und zwar eine beheizbare. Okay. Ja. Die andere friert ja ein. Aber also, wie haben sie das gemacht? So ein kleines Stöfchen drunter oder was? Das war so ein kompliziertes Rohrsystem mit heißem Wasser und bla. Und also das war relativ ausgetüftelt. Dieser Mann verstand zu leben. Verrückt. Also, Hudson sucht sich 23 Mann. Weil ich meine, mit der alten Crew hat er jetzt ja vielleicht nicht mehr so das beste Standing. Also sucht er sich ein paar neue und ich glaube, die kann er sich jetzt auch ziemlich aussuchen gerade. Die Besten der Besten. Darunter ist unter anderem sein Sohn wieder. Ein Herr namens Thomas Wydowski. Es wäre schön, wenn er nicht überhaupt mit Nachnamen. Wydowski. Es ist eine andere Person noch. Er nimmt noch mehr. Der Sohn, Komma. Er nimmt noch mehr mit. Ah, als okay. Es wäre schön, wenn diese Person überhaupt keine Rolle spielen würde, aber eine, wo du sagst, ach, der Name wäre so lustig, die will ich versuchen zu sprechen im Podcast. Der spielt auch keine große Rolle. Ja. Aber er ist Mathematiker, was ich einen immerhin interessanten Fakt fand. Mhm. Umso interessanter wird der Fakt, weil noch jemand dabei ist, der Abacus Brickett heißt, also der aber nicht der Mathematiker ist, sondern der Diener von einem Geldgeber. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Dann ist noch Henry Green dabei. I see what you did there. Das ist der Diener und der Vertraute von Hudson. Der ist aber in der Vergangenheit hauptsächlich dadurch aufgefallen, vor allem, dass er ein ziemlich sündiges Leben geführt hat. Awesome, tell me more. Und zwar so sündig, dass Zitat, gerne Dominik, Zitat, er die Unterstützung aller seiner Freunde verloren hat. Oh, weil es so sündig war. Aber er kann lesen und schreiben und wow. Boah, er ist halt auch ein reicher, verzogener Bengel. So. Hä, was genau zeichnet ihn jetzt aus? Du hast gerade noch gesagt, hier kann sich die Elite der Menschheit zusammennehmen und jetzt erzählst du, dass ja, er eigentlich nur ein Leben voller Sünde führt. Ja, das sagt ja jetzt nichts über die menschlichen Qualitäten und vor allem die nautischen Qualitäten von diesem Mann. Aber aus. Der kann schon was. Lesen und schreiben, ja. Ja, aber, schon. Aber Brüche an Bord sind ein Thema, einmal mathematisch und einmal mit der Kirche. Also er ist ja als Diener und Vertrauter. Ich glaube, er ist ihm einfach menschlich sympathisch, würde ich sagen. Das mit der Kirche, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das macht auch gar nichts. Mhm, okay. Das ist ein bisschen wie hier Jeff Goldblum bei Jurassic Park, der dann eingeladen wird als Mathematiker, um diesen Park mit zu beurteilen mit der Chaos-Theorie. Hast du dich nie jemals gefragt, warum ausgerechnet Jeff Goldblum damit dazugenommen wird, um das zu beurteilen? Jurassic Park 1? Ja. Philipp ja. Sieht aus wie jemand, der das Gespräch einfach jetzt beendet. Nein. Ich habe gedacht, du meinst nicht. Ist doch dubios, dass quasi der, dass quasi ausgerechnet Mathematiker dazu Beurteilung dieses Dinosaurierparks mit dazu genommen wird. Ja, ehrlich gesagt, dem habe ich gar nicht so viel zugemessen, weil ehrlich gesagt, ich kenne so viele Leute, die ich irgendwo in einem beruflichen Kontext kennengelernt habe, die was völlig anderes vorgemacht haben, wo du auch sagst, so, wie passt das denn jetzt zusammen? Aber von heute, daher. Man hinterfragt schon gar nicht mehr. Heute würdest du einen Virologen mitnehmen. Ja. Herr Drosten, was sagen Sie zu diesem Brontosaurier? Es ist jetzt interessant, dass auch noch Robert Jewett dabei ist, ein Mann, der älter ist als der Kapitän und der auch schon früher bei Hudson mitgefahren ist. Das ist ja interessant. Ja, und der wird erster Mat, also quasi der zweitwichtigste Mann auf dem Schiff. Okay, vielleicht ist er auch doch nicht so interessant. Nee, aber schon mega interessant. Aber ein bisschen. Ich hätte es nicht hier stehen, wenn es nicht interessant Jürgen, wäre. Jürgen, super interessant. Danke dafür. Ja, ich hätte es nicht hier stehen, wenn es nicht interessant wäre. Was denn? Ich unterstütze ihn halt. Boah, ich lese die extra 10 Seiten hinten, die ich für, wenn es nicht lang genug dauert, habe, auch noch vor, zweimal. Ja, das ist dieses Schnarchen, mit dem präsentiert von? Apropos Schiff. Habe ich von einem Schiff geredet? Nein. Apropos Schiff. Der Platz auf der Discovery ist sehr beengt, weil das ist jetzt kein 1200-Tonnen-Schiff, sondern es ist eher so eine kleine Barke, auch mit 3 Masten, aber die kann nur 55 Tonnen laden. Und jetzt haben wir schon 23 Männer. Wirklich weniger, ja. Wir haben einiges an Vorräten, weil man ja beim Hudson nicht genau weiß, wie lang so eine Fahrt wird. Und sie haben auf Deck noch eine Schaluppe, was der beste Name für ein kleines Boot ist. Ja, sehr schön. Und das ist so ungefähr die Größe. Ich finde Schnigge noch besser. Schnigge habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Hast du nie eine Patrizier gespielt? Schabracke im Vergleich dann? Das ist ja ein despektierlicher Kosename für eine etwas überschminkte ältere Dame, aber das, die glaub, nicht, das so, nicht auch aus der die nicht so viel Wert auf ihr Äußeres legt. Meinst du die Barke? Nein, Schabracke hätte ich gedacht, dass es tatsächlich ein gekentetes Boot ist oder so. Ich bin tatsächlich gar nicht sicher, ob Schabracke für ein Boot oder für so eine Scheune oder so ein abwertender Begriff ist. Aber ich glaube, es ist ein Boot. Also ist mir merkt man vielleicht, dass wir hier als Franken so Gebirgsvolk eigentlich eher sind als Seefahrende. Gebirgsvolk. Nee, also, ich zähle tatsächlich zu den Gebirgsvolk. Ja, ich wollte jetzt sagen, das ist am besten. Vielleicht. War eigentlich ein Kellervolk, ne? Sowohl irgendwie im Keller zum Computerspielen als auch im Biergarten. Beziehungsweise auf dem Bierkeller. Das Gebirgigste in meinem Leben sind Gletschereisbonbons, glaube ich. Na, du gehst klettern. Ja, aber nicht im Gebirge. Also nur auf dem Berg in Erlangen. Ich bin halt wahnsinnig. Ja. Also, diese Schaluppe, die fasst ungefähr 10 Mann und die braucht man natürlich, um mal dann, wenn du in flache Küstengewässer gerätst oder so mal, ne? Also Schaluppe. Eine Schaluppe. Der Mathematiker an Bord ist sicher für die Navigation zuständig, wobei das damals eigentlich, und das knüpft jetzt sehr direkt an deine These von vorhin an, eigentlich ist Navigation eher eine Frage von Segelerfahrung und keine von Mathematik. Also du hast zwar plumpe Messgeräte und du kannst nach Sternen peilen, das sagt dir aber nur die Breite und nicht den Lenkrad, also nur die Breiten und nicht den Lenkrad. Und dazu hast du noch einen Kompass und du kannst ungefähr, wenn du erfahrenes Seemann bist und ein bisschen Buch führst, wie so Sextant und so, kannst du irgendwie sagen, wo du bist, aber es hat viel mit Pi mal Daumen zu tun. Kommt der Ausdruck, du bist verpeilt daher, dass man nicht richtig sich gepeilt hat? Ganz bestimmt. Das habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. Oh, schöne Frage. Mich ärgert es manchmal ein bisschen. Also ich habe ja irgendwann diesen Podcast angefangen, Redhuhn, wo ich Redewendungen erklärt habe und habe halt irgendwann festgestellt, mir macht dieses alleine Podcasts produzieren in der Form für das Format nicht so richtig Spaß. Aber ich würde mir echt wünschen, dass jemand genau solche Sachen mal erklärt. Okay. Also ich habe den ja damals gemacht, auch mit einem, es müsste einen geben. Aber gibt es nicht irgendwie so Fiverr für Podcast-Host? Einfach alles so, auslagern. So ein Inder, der dazu buchen für 5 € im Monat. Ja, aber so Redewendungen erklären, nein. Ich glaube, da gibt es auch diverse Radioformate, die sowas machen. Ja, aber die sind dann immer irgendwo eingebettet und nicht richtig als Podcast verfügbar und so, von daher, ne? Und halt Radio. Und das ist ja nicht Philipp. Am 17. April 1610 geht's los. Die ersten Tage an Englands Küste entlang und an Tag 5 schickt Hudson das Beiboot aus. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, um einen Mann abzusetzen, den er gekündigt hat. Okay. Also, so wie unsere Storys sonst auslaufen, kann sich die Person wahrscheinlich sehr glücklich schätzen. Womöglich, ja. Das ist schade, es gibt eigentlich ein Schreiben dazu. Also er hat dreimal gefragt, ob er aufs Klo darf und ich habe jetzt gerade. Wann sind wir endlich da? Genau. Wann sind wir endlich da? Es wäre doch geil, wenn es der Typ wäre, der dieses sündige Leben hatte, wo wir vorher noch ellenlang diskutiert haben, warum der überhaupt dabei ist. Es gibt eigentlich ein Schreiben dazu von Hudson an seine Geldgeber, warum der jetzt quasi gehen musste, aber das ist leider verschollen. Das hätte mich schon interessiert. Voll infantil so. Das ist voll doof. Rund einen Monat später sind sie schon bei Island und da haben sie jetzt donnerndes Rauschen der Klippen und einen Vulkan, der von weitem hin sichtbar ist. Und als Seemann ist man so ein kleines bisschen vielleicht abergläubisch. Und jetzt machen sie sich alle ein bisschen ins Hemd. Hä, aber ist das nicht gut? Was? Also ist es nicht besser, einen Vulkan aus der Entfernung zu sehen? Ja, cooler Punkt. Ja, also jetzt mal ernsthaft so. Ja, aber es ist doch alles ein Zeichen. Es geht ja gar nicht um den Vulkan, es ist ein Zeichen. Ich wollte gerade sagen, da kann ich auch wieder diese Podcast-Idee aus meinem anderen Podcast, Philipps Podcast, Pastete in den Raum schmeißen, mit dem Namen Auf Distanz. Sachen, die man sich gerne anschauen möchte, aber nur auf Distanz. Also Philipp, wenn du jetzt, noch einmal einen von deinen Podcasts pluggst, dann hast du 10 Minuten Redeverbot. Ja, habe ich kein Problem damit. Also die ist entbehrlich ist einer seiner Podcasts. Das wird ein Gericht entscheiden müssen. Das ist geil. Ich finde ja auch, dass wir ein Ach. Es kommt zum Streit zwischen Henry Green und dem Schiffsarzt, sodass der Arzt sogar droht, an Island von Bord zu gehen. Hudson nimmt es aber nicht sehr ernst. Du nimmst jetzt deine Abendmedizin. Ich will nicht, nein. Hä, aber er kommt zum Streit wegen diesem Aberglauben? Oder nein, das ist die Stimmung, ist einfach gerade okay, so ein bisschen angespannt, ja, weil alle sich ins Hemd machen und dann streiten die halt ein bisschen. Aber für Hudson ist das alles nicht, für ihn ist das alles nicht wichtig. Okay. Nicht relevant. Also für das, dass er seine Crew handpicken durfte, ist das aber gerade nicht so besonders gut. Sie fahren weiter im Juni und obwohl Sommer ist, dauert es nicht lange, bis die Discovery eine Discovery macht. Aber Sekunde. Um auf deinen Einwand einzugehen, würdest du dir für so ein Team eher sagen, du suchst dir wirklich Leute raus, die totale Koryphäen auf ihrem Gebiet sind oder eher so eine eingeschworene Mannschaft, die gut zusammenhält? Was weiß ich, bin ja kein Seemann. Ja, ja, aber also nein, das ist ja generell so eine Entscheidung. Auch so, aber man ja auch sollte doch meinen, mit dem ganzen Kontext, den der Jürgen gegeben hat, dass er jetzt wirklich Menschen sich versammelt hat, die A, gut sind und B, wissen, auf was sie sich einlassen und nicht nach 3 Tagen wegen Frivolitäten von Bord gehen müssen. So. Also das verwundert mich ein wenig. Aber Herrgott, was weiß ich schon? Ich kenne mich im Biergarten aus, wie wir vorhin schon sagten. Wo ist denn hier der nächste gute Biergarten? In Fürth gibt es eigentlich, war neulich beim Zeltner zum ersten Mal Traunkock, das war super. Die haben einen Schäuferler-Salat. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das jetzt? Und dann hat er gemeint, wir machen das wegen anders hier, weil das Schäuferler war quasi, also nicht normal auf dem Salat drauf, einfach so krupft, sondern im Tempura-Teich rausbraten in der Fritteuse. Das war geschmacksoptimiert, war recht sehr fette Sache, aber es war sehr, sehr geil. Also Moment, Schäuferler-Salat ist Schäufele genommen und dann nochmal frittiert. Also tatsächlich, normalerweise, es gibt ab und an gibt es quasi einen Salat und Schäuferle ist ja quasi der Nationalbraten der Franken. Yeah. Ist ja ein Schweineschulter, die dann prototypische knusprige Kruste hat. Und bisweilen kannst du quasi, wie du auch mit Schnitzelstreifen einen Salat haben kannst, kannst du quasi in seltenen Gelegenheiten, zum Beispiel in der Schäuferle-Wirtschaft in Nürnberg, kannst du halt einen Salat kriegen. Und die in Fürth beim Zeltner in der Komödie machen halt quasi, nehmen dieses Fleisch und machen so eine Tempura-Panade drum und frittieren das. Und das schmeckt extrem lecker, ist aber halt... Tempura, ist das nicht das, was in den Matratzen drin ist? Ja, nein. Nein, das ist doch diese japanische Frittier... Genau, ein Teig. Sehr, sehr lecker. Aber finde ich sehr, sehr lustig, dass das dann eigentlich ja... Also du nimmst ein super fettes Essen, frittierst es nochmal und das ist dann irgendwas mit Salat. Das klingt tatsächlich mal super lustig. Minus zumindest gibt es. Wenn Mathematiker wüsst. Ich fühle mich schon leichter. Wir haben auch einen Mathematiker in der Küche stehen wahrscheinlich. Also, Kalorien finden ihr habt jetzt hier meinen Spannungsbogen ein wenig versaut, ja, aber die Discovery stößt trotz Sommer auf Eis. Nebel, Wale und die irrationale Angst vor Seeschlangen schüren weiter Unmut auf dem Schiff. Das sind Torpedoschiffe. Torpedoschlangen. Es gibt keine Schlangen. Green fängt wieder an, sich zu streiten, diesmal mit dem ersten Mat. Und Hudson begeht jetzt einen fatalen Fehler und schlägt sich auf die Seite nicht von dem ersten Mat, sondern er hält zu Green. Am 9. Juni fahren sie an der bereits früher von Hudson entdeckten Desolation Island vorbei. Die so heißt, Desolation Zitat, wegen des schrecklichen Anblicks der schneebedeckten Küste, wo weder Gehölz noch Erde oder Gras zu sehen sind und das Eis furchterregenden Lärm gibt. Wie viele Leute fahren da heute hin als Touri-Ausflugsziel? Das weiß ich nicht, aber es klingt auf jeden Fall so, als müsste man es mal gesehen haben. Ja. Hallo und herzlich willkommen, der erste Podcast live von Desolate Island. Ich habe später noch eine andere Insel, da wo wir mal hinfahren sollten. Okay. Hudson nimmt regelmäßig Proben vom Meeresboden, was ich sehr, sehr spannend finde, mit irgendwie einfach einem, wie geht's denn da runter? Einem Eimer und einem langen Seil. Ja. Naja, wenn es tief runter geht, weiß er, okay, wir sind ziemlich weit draußen. Ja. Und wenn es aber nicht so tief runter geht, dann weiß er, okay, da ist irgendwie vielleicht Küste in der Nähe. Okay. Also er nutzt es tatsächlich auch, um zu bestimmen, irgendwie, wo sie grob vielleicht sein können. Bei welchen Platten dann eigentlich noch sind. Die Discovery ist noch südlich des Polarkreises auf dem 66. Grad nördlicher Breite, falls du es genau wissen willst. Dankeschön. Und Hudson meint, in der Meeresströmung eine Passage entdeckt zu haben. Und sie paddeln jetzt da, also segeln jetzt da zwischen ein paar so Inseln durch, Baffin Island, wenn euch das was sagt, und die Insel Labrador, wo wahrscheinlich die Hunde herkommen. Und überall eigentlich nur Nebel, Eisberge, es ist kalt, es sind ganz gefährliche Böen, die Segel frieren ein. Also es ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Gegend, um einfach mal so durchzusegeln. Und dann, cool, dann bricht quasi das Licht durch und du siehst lauter Labrador-Welpen. Der Kapitän lenkt sein Schiff nahe an den Eisbergen entlang, um deren Windschatten zu nutzen. Aber die Mannschaft zittert nicht nur vor Kälte, sondern auch vor der Aussicht, dass da plötzlich mal irgendwie 100 Tonnen Eis runterbrechen könnten. Der Chronist schreibt von einigen kleinen Zeichen der Unzufriedenheit. Die Wahrheit ist womöglich nackte Angst. Blanke Nerven, kollektives Gezitter. Der Kapitän ruft alle auf Deck und fragt nach deren ehrlichen Meinung. Ja. Panik! Der Schriftführer, der Chronist, hält die Antwort jetzt leider nicht wortgenau fest, sondern nur mit so einer vagen Umschreibung von wegen, da gab es einige Worte, die sagten, an die man sich etliche Zeit später erinnern würde. Mhm. Also es klingt für mich so, als hätte da schon jemand gesagt, ja, vielleicht ist das jetzt nicht so die geile Idee, aber keiner, bringt ihn um. Keiner will aussteigen. Das ist ja die Tage, ist ja so ein Spiel, vor ein, zwei Jahren, Return of Obra Dinn. Habt ihr das gesehen? Was so sieht aus wie früher C64, also so Schwarz-Weiß-Grafik, aber es ist halt ein sehr neuer Stil. So ein bisschen wie dieses Shovel Knight, was aussieht wie NES, aber halt einfach super modern. Es wird niemals oder besser so aussehen. Ich fand neulich die Formulierung sehr schön. Es sieht so aus, wie an das, was du dich erinnern, genau, an, wenn du dich zurückerinnern würdest, wie NES aussah, so sieht es heute aus. Genau, und du bist quasi auf so einem Schiff in dieser Zeit, okay, sind alle tot. Und du quasi, also die komplette Crew ist gestorben und du musst quasi dann, du bist der Investigator, musst schauen, was, musst rekonstruieren, was passiert ist. Mhm. So, und das war 2018 oder so, ist das quasi ganz vorne in den Top-Listen der Spiele. Das wäre, glaube ich, was für dich. Okay. Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Das okay. Sehe ich 1:1, wie das quasi jetzt hier komplett vor die Hunde geht und dann quasi dieser Investigator von Return of Obra Dinn quasi dann an Bord geht, um zu schauen, was passiert ist. Und er geht vor die Laboratorien. Wer wen wann umgebracht hat und warum. So. Halt den Gedanken. Hold that thought. Das ist Hold that thought. Wie schön jetzt auch so ein Murder-Mystery-Ding wäre. Im Juli segeln sie weiter und tatsächlich war noch nie ein Europäer so Art, derart weit westlich, so weit westlich. Okay. Die ganze Fahrt ist schrecklich, aber irgendwie auch wild romantisch. Aus den Tümpeln geschmolzenen Eises auf den Eisbergen schöpfen die Männer Wasser, weil das besser schmeckt, als das Gammelige, das sie in ihren Fässern dabei haben. Und Prickett schießt auf den menschenleeren Inseln Vögel und sammelt Treibholz und die Matrosen beobachten Eisbären. Also es klingt auch irgendwie nicht so schlimm. Schön. Mhm. Irgendwie schön. Aber dann. Hudson tauft die Gegend Inseln der Gnade Gottes, weil er im schimmernden Licht der Polarnacht eine große Wasserfläche vor sich entdeckt und das muss jetzt die gesuchte Passage zum Pazifik sein. Der Kurs kann ja sonst nichts sein. Der Kurs führt sie nach Südwesten und in eine Bucht, auch die wird später mal nach ihm benannt. Und jetzt weiß ich nicht, wie konkret ihr die Karte von Nordamerika vor euch habt, aber... Wir sind jetzt ungefähr beim Hudson Bay, denke ich. Sehr gut, Dominik, da kennt sich einer aus. Tatsächlich ist Hudson jetzt gerade mit seinem Schiff sehr nahe an einer tatsächlichen Nordwestpassage. Aber die Hudson Bay ist eine Sackgasse. Sonst wäre es auch keine Bay. Schlimmer noch, die meiste Zeit weht hier ein kalter Wind von Norden, sodass selbst im Hochsommer alles voller Eis ist. Und es hat im Meer dort nie mehr als 7 Grad Wassertemperatur. Okay. An den Küsten entdecken die Seeleute Karibus und bei näherer Betrachtung auch eine bitterschmeckende Pflanze, die sie Skorbutgras taufen. Das finde ich ziemlich bemerkenswert, weil die wissen überhaupt nicht, wodurch Skorbut ausgelöst wird. Und die Pflanze enthält tatsächlich Vitamin C. Nee, aber das kann ja fast nicht sein. Also die, naja, aber zumindest ausprobiert haben vor Ort. Weil wir ja, aber es enthalten einfach, glaube ich, super viele Sachen Vitamin C. Von daher glaube ich doch fast schon, dass ja, also ich denke, dass die sich in der Hoffnung, dass es irgendwie gegen Skorbut, ich denke, dass die schon wissen, dass frische Sachen tendenziell vielleicht gegen Skorbut helfen. Weil am Schiff hast du eben keine frischen Sachen und an Land kriegst du kein Skorbut. Und dass die daher vielleicht da drauf kommen. Aber tatsächlich stellt sich irgendwann wahrscheinlich einige hundert Jahre später raus, dass tatsächlich Vitamin C in der Pflanze ist. Ja, auf der anderen Seite, es gibt ja auch so viele Pflanzen, die selbst heute noch unter X Namen gebräuchlich sind. Und wer weiß, wie viele Namen es im Laufe der Zeit dafür gab. Vielleicht gab es da auch genau einen Giftkraut und irgendjemand stellen sie fest, ja, nein, ist gar nicht giftig. Es gab nur einen. Und dann ist der Name verfallen. Es kann nur einen geben. Wenn ich jemals eine Punkband aufmache, dann nenne ich die an Land, gibt es kein Skorbut. Das klingt sehr systemkritisch. Finde ich gar nicht so sehr. Das war jetzt ironisch, weil eine Punk... Ach, ne, egal. Sie entdecken noch was anderes, was viel spektakulärer ist. Haltet euch fest. Deine Mutter. Ich hoffe doch nicht. Eine Kammer, die offensichtlich in den Stein gehauen wurde. Ist das ein Hydralisk? Was? Was? Nein, hier hat jemand einen Kühlschrank installiert. Also okay, der Hydralisk erschien mir wahrscheinlich ja. Es ist quasi eine Öffnung in den Steinen und es ist irgendwie ausgehauen und da hängen Seevögel drin. Das muss so eine Art Inuit-Kühlschrank sein. Die Europäer sehen aber weit und breit niemanden. Ich habe jetzt dieses Vieh vor Augen von hier dem zweiten Star Wars Teil, wo der dann den Luke quasi aufhängt und ihn konservieren will zum Fressen. Ach, du meinst, also okay. Also ja, im zweiten Strikes Originalfilm. Ja. Jetzt. Ungefähr so. Und während sie diesen Kühlschrank weiter untersuchen und schauen, ob da nicht doch irgendwo sich eine Menschenseele vielleicht versteckt, hören sie einen Kanonenschuss und das ist das Zeichen der Discovery, dass sie schnell wieder zurückkehren sollten an Bord und es zieht nämlich gefährlicher Nebel auf und sie müssen weiter. Am 10. September... Heute werden wir einen Kühlschrank sehen. Dabei ist er gar nicht erfunden. Am 10. September 1610 red doch nix, die ist nur nicht der Fußball. Liegt die Discovery vor Anker im Süden der Hudson Bay. Und die Stimmung an Bord, ja, beschissen wäre übertrieben. Wahrscheinlich kommt es zum Streit zwischen Hudson und Jewett, der seinem Captain schlechte Navigation vorwirft. Du navigierst scheiße und du hast den Kühlschrank nicht mitgebracht, was soll das? Und der Kapitän kontert damit, dass Jewett wahrscheinlich schon seit Island vorhat zu meutern. Aber warum war da Licht drinnen an? Ich gehe einfach nicht weiter. Ich mache einfach weiter. Irgendwie gerät auch der Bootsmann zwischen die Fronten. Keine Ahnung, wer das genau ist. Aber ebenso wahrscheinlich ist jetzt einfach gerade die Stimmung scheiße, weil die Verpflegung schlecht ist und dass sie dabei haben, langsam irgendwie schlecht wird und auch in dieser Umgebung jetzt nicht so wahnsinnig Wir viel. Wir hätten den Kühlschrank tun können. Wahnsinnig viel aufzufinden ist. Angeln bei gefrorenem Meer ist irgendwie auch schwierig. Da gibt es bloß Fischstäbchen. Und irgendwie, glaube ich, haben alle so ein bisschen recht. Einen Backofen haben sie auch nicht. Das Ende von dem ganzen Gestreite ist, der Kapitän entlässt zwei seiner wichtigsten Männer. Hä, was macht er mit denen dann? Das habe ich mich auch gefragt. Er lässt sie von Bord gehen. Wie entlässt man jemanden x-tausend Meilen von der Zivilisation entfernt? Oder steckt den so ein Rumpfass einfach? Wir wollen über Details schweigen, wir. Nein, also sie bleiben. Oder zieht sie in so einem kleinen Beiboot hinten nach. Sie bleiben als einfache Matrosen quasi an Bord. Was jetzt nicht irgendwie das Geilste für die Stimmung, glaube ich, ist. Also sie sind weiter mit den anderen Matrosen eingepfercht im engen, kalten, nassen Schiffsbauch und werden aber ihre Ämter und Funktionen... Das scheint mir echt extrem schwachsinnige Bestrafung zu sein. So ist es halt, ne? Auf dem Meer, da geht nur das Haben Gesetz ja noch des Kapitäns. Mehr Zeit jetzt zu meckern, wenn sie nichts mehr arbeiten müssen. Es herrscht auch eine gewisse Unruhe an Bord. Danke, Dominik. Na gut, aber du hast keine Machtposition mehr in dem Sinne. Sozusagen ist doch eigentlich lieber, hast du einen, blöd gesagt, einen meckernden Angestellten als den meckernden Chefchef, der irgendwie seine ganze Abteilung gegen die Obrigkeit aufbringt. Ich weiß nicht, ob der Kapitän das schon so reflektiert betrachtet hat, aber auch er muss feststellen, dass die Leute jetzt einfach auch nicht mehr so geil drauf sind, seine Befehle auszuführen. Komisch. Also, dass sie nicht bei jedem Befehl sofort losrennen und Feuer schlagen. Yeah, Mann, geil, freu mich voll. Ob das der Grund ist, warum kurze Zeit später der Anker verloren geht, weiß ich nicht, aber was verloren? Es geht später der Anker verloren. Okay. Wer hat denn eingesteckt von euch? Na, jetzt alle mal Hände zeigen. Einige Wochen darauf stirbt ein Kanonier an Krankheit oder Kälte, wahrscheinlich auch Erschöpfung, ich weiß es nicht genau. Und die Anmerkung hat den Anker gegessen? Des Schriftführers dazu ist, Gott verzeiht dem Kapitän des unbarmherzigen Verhaltens gegenüber diesem Mann. Boah, okay. Wow. Eins meiner Lieblingswörter in der deutschen Sprache ist unbarmherzig. Ja, es ist jetzt nicht ganz klar, was genau der gemacht hat oder was bedeutet, aber allein die Tatsache, dass der Chronist das irgendwie festhält in den Logbüchern, finde ich schon, sagt schon was. Was macht denn ein Chronist? Ist der wirklich nur dafür da, dass er da Tagebuch schreibt? Ich glaube, das ist halt das ist wahrscheinlich so ein Protokollführer, ich glaube nicht, dass das ein Vollzeitjob ist. Und ich auch nicht. Das war der Handlanger und Diener von einem der Geldgeber. Und der ist natürlich schon daran interessiert, hier zu sehen, was mit der Investition passiert, ob das, keine Ahnung, die Vorräte sind voll. Ich stelle mir einfach vor, das ist ein Embedded Journalist. Okay. Der dann so eine Reportage dazu schreibt. Damit kann ich leben. Aber es ist eigentlich auch super hart, wenn du diese Rolle hast und du weißt, historisch gesehen, werden bei solchen Leuten immer nochmal, also die Sachen werden auf jeden Fall benutzt. Ob du denn noch lebst oder nicht? Tja. Ich dachte, du sagst jetzt, es werden auf jeden Fall als erstes die Chronisten gegessen. Dass Hudson den Mantel von dem Verstorbenen dann an seinen aktuellen Lieblingsseemann Green gibt, ist jetzt auch nichts, was die anderen so richtig toll finden. Und dann läuft die Discovery auch noch auf einem Felsen auf. Sie kommen dann zwar nach 12 Stunden hartem Geschufte wieder frei, aber es ist irgendwie alles gerade... Ja, so semi. Es ist zum Kotzen. Ja? Also sie finden es alle gerade nicht so cool. Hudson wird jetzt so ein bisschen wachgerüttelt von diesem Unglück und er befiehlt tatsächlich am 1. November 1610 das Schiff sicher zu verteuen und sie beschließen quasi da jetzt vor Anker zu gehen. Ja, können wir auch obwohl sie kein Anker mehr haben. Heißt quasi, dass sie Taue werfen? Ja, sie machen es fest und warten auf den Frühling im November. So geil. Was ernsthaft? Naja. Okay. Was willst du machen? Super. Statt Asien und Gewürze hocken sie jetzt irgendwo im Eisfest bei minus 23 Grad mit Wind aus Norden und in einer schier endlosen Polarnacht. An der Küste entdecken sie alsbald einen menschlichen Fußabdruck. Der passende Mensch dazu geht ihnen allerdings ab. Die Bucht, in der sie liegen. Bestimmt der Besitzer von einem Kühlschrank. Die Bucht, ich wollte hier noch schnell was holen. Die Bucht, in der sie liegen, ist die James Bay. Das ist so ein Zipfel unten an der Hudson Bay. Und die ist vollständig gefroren. Und die Männer machen sich jetzt, weil jetzt die Vorräte am Schiff irgendwie langsam zur Neige gehen und sie auch tatsächlich Hammer und Meißel brauchen, werden immer sie was aus dem Vorratsraum holen, weil alles auch am Schiff gefroren ist. Mir wird gefallen, wenn die so ein ganz kleines Ding so. So ein ganz, ganz, ganz kleines Team. Das ist immer wieder hier bei dem kleinen Eispickel für die Lobotomie. Ja. Sie machen aber auch an Land dann Jagd auf Karibus, auf Bären und auf Hasen. Aber ich meine da auch, im Winter ist das auch alles nicht ganz so einfach. Aber weißt du, das Problem ist, die haben den Kühlschrank offen stehen lassen, deswegen ist es so kalt. Deswegen Kühlschrank packt er gar nicht mehr. Das ist echt witzig. Der Kapitän befiehlt dem Zimmermann an Bord, dass er an Land eine Unterkunft bauen soll. So praktisch, wenn man so einen Zimmermann dabei hat. Vor allem diese voll, dieses ambitionierte Ding. So, mach mal eine Unterkunft. Naja, da steckt eine ganz einfache Überlegung dahinter. Er hat Angst, dass in dem Eis das Schiff zu Bruch gehen könnte und versucht jetzt irgendwie halt seine Leute in Sicherheit zu bringen. Der Zimmermann weigert sich aber und es kommt erneut zum Streit, dass der Hudson ihm sogar mit Aufknüpfen droht. Mm. Und es ist überliefert ist, man weiß nicht genau, warum der Zimmermann sich weigert, aber man weiß von anderen Expeditionen, dass Zimmermänner in ähnlichen Situationen immer zuerst gegessen werden. Nein, sich wahnsinnig schlimm im Gesicht verletzen, weil sie gewohnterweise die Nägel im Mund halten und die dann da festfrieren. Boah. hängt es damit zusammen. Das klingt extrem schmerzhaft. Das ist es auch. Die Unterkunft wird schließlich doch gebaut, wenn auch ohne den Zimmersmann, sondern von den Matrosen. Vor allem einfach gar nicht. Und der wird nicht entlassen, wenn er seinen. Der wird nicht entlassen. Überhaupt gar nicht. Und es kommt noch schlimmer, Er erdreistet sich dann auch noch ohne Erlaubnis des Kapitäns von Bord zu wollen. Ja, also das. Zu wollen, nicht zu gehen, sondern zu wollen. Zu wollen. Okay. Und das gibt dann noch einen Eklat. Jetzt wird gepaddelt. Aus dem Fenster schauen und träumen, schon paddelig der Eins. Auch der Green, eigentlich der Liebling des Captains, wollte ohne Erlaubnis, quasi ohne Passierschein an Land. Und er rauscht jetzt auch ganz schnell in der Gunst des Kapitäns, ganz, ganz weit nach unten durch. So weit, dass der gleich kurz danach anfängt, Missmut unter seinen Kollegen zu säen. Irgendwie langsam habe ich das Gefühl, dass der Kapitän irgendwie nur noch so eine Art Puppentheater dirigieren kann, weil alle Leute schon überhaupt nicht mehr auf ihn hören. Was sagt ihr das? Was hat ihr den entscheidenden Hinweis gegeben? So die Gesamtsituation, okay. Des Lebenserfahrung und dein Blick. Hier eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, hier unsere russische Marine, die da auslief in Richtung Japan, aber die sind ja ein Erfolgsobjekt im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade hören. Aber warten ab, wenn die Torpedoboote kommen. Bis Januar 1611 wird die Situation immer schlimmer. Skorbut, Kälte, festgefrorene Bärte und Augenlider. Festgefrorene Bärte. Der Kapitän verteilt Essen auch an die Kranken, was die nicht so Kranken jetzt als ziemliche Verschwendung kritisieren. Also soweit lohnt sich nimmer. Soweit ist die Stimmung jetzt schon. Angeblich soll der Captain außerdem Essen für sich und seinen Sohn irgendwo bunkern. Die kritische Lage entspannt sich im Laufe des Frühlings etwas. Und als Anfang Mai auch endlich mal wieder die Sonne scheint, schöpfen alle neuen Mut. Dann aber kippt das Wetter erneut und es gibt 3 weitere Wochen Schnee, Eis, nachts bittere Kälte, tagsüber wird es teilweise unerträglich heiß mit ganz vielen Mücken. Und warum? Weil sie nicht aufgegessen haben. Wahrscheinlich. Die Seemänner schleppen sich hungrig an Land, um Frösche und Moos zu suchen, damit sie überhaupt was zu essen haben. Moos? Ja. Und weißt du, was das denn sind? Mooskauer. Ist das der Ausdruck Mooskauer? Mooskauer? Warte, fällt gleich der Groschen. Warte. Moskau. Und dann ist da plötzlich dieser Typ. Hudson ist glücklicherweise versiert im Umgang mit Urvölkern. Hey, haben Sie einen Kühlschrank? Und auch ohne, dass er den Indianer wahrscheinlich vom Cree oder Cree-Stamm, ohne dass er den wirklich auch mit dem Dialog führen kann, also ohne, dass er den versteht, bietet er ihm Äxte als Tauschware an. Weil das hat in der Vergangenheit, oder das hat er auch, weiß er auch von anderen Expeditionen, das ist was, das immer zu üppigen Gegengeschenken führt in der Regel. Und das Dumme ist nur, seine Seeleute weigern sich. Sie haben keine Äxte. Sie weigern sich, ihre Äxte herzugeben. Nee, ich wollte gerade sagen, überleg mal, dass so eine Horde an weißen Europäern und die winken alle mit ihren Äxten. Ja, wenn du da als Native American rumläufst, dann ist doch nicht der erste Gedanke, oh, die wollen bestimmt tauschen, oder? Ich weiß nicht, was der erste Gedanke ist, aber Äxte gibt es schon mal nicht. Stattdessen müssen es ein Spiegel, ein paar Knöpfe und ein Messer tun. Also das machen sie jetzt quasi dem Indianer zum Geschenk. Und tatsächlich kommt der am nächsten Tag mit 2 Hirsch- und Biberfellen zurück. Und womöglich haben die jetzt, ja, einen Tausch gemacht, aber wahrscheinlich haben sie so eine Art Friedenspakt geschlossen. Okay. Also was vielleicht noch viel wichtiger ist. Ja. Ich würde dich wirklich, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich würde dich wirklich extremst abfeiern, wenn eine Geschichte einfach mal völlig abrupt enden würde. Ja. Also wirklich so nach einer Stunde und dann sind sie alle gestorben. Das war's. Tschüss. Oder und dann sind sie einfach wieder heimgefahren und alle waren froh und glücklich. Das war's dann. Tschüss. Ja, und dann sehen sie diesen Indianer und sein Volk nie wieder. Das Ende. Nein, sie sehen aber einige Lagerfeuer entlang der Küste, also in der Nacht vor allem, und sie wissen, dass die Indianer nicht weit weg sind. Also es war, glaube ich, ein ganz guter Move, mit denen in den Dialog zu kommen, yeah. Wenn man so sieht, Kommunikation, so wichtig. Was sonst so andere Indianer mit anderen bisher ja schon gemacht haben. Mitte Juni taut das Eis endlich so weit, dass die Männer zumindest mal mit dem Beiboot zum Fischen rausfahren können. Das ist die Dimensionen, die sind ja monatelang, wo sie gar nichts machen. Mhm. So, ja. Das finde ich immer so krass, gerade wenn sowas hier so Seefahrer, ja, wenn wir es halt bis November nicht geschafft haben, müssen wir erstmal 5 Monate warten, bis es wieder weitergeht. So, wie schnell dann die Jahre ins Land ziehen, so. Ja. Das ist echt krass. Und stell dir auch mal so, also, das mag jetzt wirklich eine Kleinigkeit sein, aber so an Bord vor, du hast noch ein Kartenspiel und dann, keine Ahnung, raucht einer und irgendwie die Schellenast geht in Flammen auf. Und du weißt, das war das einzige Kartenspiel des Martin. Das ist so das schlimmste Szenario, das mir als Beispiel einfällt. Nein. Das spielst du ja gerne Karten, sondern, ne, Philipp? Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber einfach so ein, verdammt, das Kartenspiel ist jetzt nicht mehr komplett. Wir können das auch nicht mehr reparieren. Wir hocken hier fest. Fuck. Also so diese Endgültigkeit der Situation, weil du kannst ja nicht weg irgendwas herholen, sondern... Und ich übertrage das, habe das jetzt in so einem harmlosen Beispiel genommen, weil das ist ja, das überträgt sich auf alles, wenn du, keine Ahnung, dir reißt dein Bett auf, denkst du, ach, ich nähe, oh, mir ist die letzte Nadel kaputt gegangen, dann hast du halt nichts mehr. Bleib mal lieber bei der Schellnass, ich finde das Beispiel bei der Schellnass sehr schön. Wo kauft man am besten ein fränkisches Blatt? Weißt du, ja, in einem Spielwarenladen? Irgendeinem, okay. Ja. Also. Weißt du, das ist ja auch kein fränkisches, sondern ein bayerisches Blatt. Nein, das stimmt halt. Ja, doch. Es gibt tatsächlich auch explizites fränkisches Blatt. Ja, aber das ist Marketing, bla, Schmarrig. Ja. Es gibt ein bayerisches und ein französisches Blatt. Dann kauft er hier, wie heißt es, die Variante vom Tim. Von Schafkopf, da gibt es auch den Preußen drin. Sag mal nochmal, wie das heißt. Schau ich gleich nach. Hast du die Shell-Ass ausgewählt, weil das die mit den meisten Kosenamen ist? Ist halt in dem Blatt auch einfach die motivtechnisch am lustigsten, ja. Mit dem Schwein drauf. Mein Lieblings-Kosename der Shell-Ass ist die Drecks-Odelmanns-Quatschen. Die was? Die Drecks-Odelmanns-Quatschen. Also Drecks wie dreckige, ich weiß, aber was ist der Rest? Ich kann es dir nicht auflösen, was das genau bedeutet. Okay. Aber schön. Es ist eben... Es ist einer der kreativeren, weil die hat auch so Namen wie der Hund hockt drum. Und das ist halt einfach. Ja, gut, das ist, weil sich auf dem Bild verbissen hat. Auf dem Bild einfach so zu sehen. In den Bildschwein. Also da finde ich den anderen schon sehr viel kreativer. Also, sie fahren jetzt endlich mal wieder zum Angeln raus, was eine sehr willkommene Abwechslung zu dem gammeligen Schiffszwieback und dem verschimmelten Käse und dem Moos und den Fröschen ist. Ich nehme an, der Käse, der Vollständigkeit halber, ist nicht auf die angenehme Art verschimmelt, sondern auf die unangenehme. Ich würde sagen, es wäre jetzt so schlimm, wenn das einzige nicht verschimmelte ist. Und da hätten wir es aber eigentlich gern. Green flüstert denen, die zum Fischen rausfahren ins Ohr, dass sie doch am nächsten Tag einfach mit dem Beiboot abhauen sollen. Ja? Mhm. Also er versucht jetzt, die so ein bisschen zum Spalten zu bewegen. Und gehen halt alle drauf. Die sind noch in Gewässern, wo sie keine Ahnung haben, wo sie hin müssen, oder? Richtig. Und kommen die je wieder zurück. Voll die Arschlagaktion. Aber die Stimmung und die ganze Lage und das alles ist schon so scheiße, dass alles ist besser als das hier, dass sie es wirklich machen wollen. Echt? Aber dann fährt am nächsten Tag, da wo sie es machen wollen, zufällig Hudson mit raus zum Fischen. Und deswegen können sie es dann nicht machen. Aber also, es ist ja nichts passiert, was man nicht sehr gut hätte vorher antizipieren können. So, also im Prinzip ist ja jetzt nur die Dynamik in der Gruppe das Problem. Weil sie haben ja jetzt nicht irgendwie einen Mega-Unfall gehabt oder dass irgendwie die Pest ausgebrochen ist an Bord. Nö. Und das ist wirklich was, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das finde ich wirklich bemerkenswert, weil er durfte sich ja die Crew aussuchen. Ja. Dass man sich so verstreiten aber kann. Aber guck so. Dir doch auch mal an, zum Beispiel Real Madrid in der Saison 2010. Aber überleg mal, du fliegst zum Mars und du musst dir jetzt 10 Leute aussuchen, mit denen du die nächsten 18 Jahre an Bord von einem Raumschiff verbringst, auf engstem Raum. Da gibt es ja auch ganz viele so Sozialexperimente, dass du... Auf dem Mars, Habe ich auch gelesen. Dass du simulierst den Marsflug sozusagen auf der Erde. Um zu gucken, wie die Leute sozial miteinander umgehen. Das wäre so geil, wenn der Philipp, nein, warte mal, lass mich mal. Und der Jürgen die ganze Zeit, ja, doch, ja. Und dann am Schluss, ja, okay, du hast recht, das war ein gutes Flagge. Also ich glaube, dass du, ja, dass du das eigentlich vorausahnen kannst, was da auf dich wartet, aber dass du dir das nicht so. Das sind auf professionelle, also sind auf Seemänner. Ja. Ganz anderes Beispiel: der Super Mario Film. Wenn du da. Das ist wirklich. Wenn du da die Shellsau in Flammen aufnehmen lässt. Also jetzt, ich war selten so gespannt, wie man die Brücke schlägt, und ich bin der Meister der komischen Vergleiche. Ja, wenn du da Leute zu Wort kommen lässt, die bei dem Dreh beteiligt waren, das konnte, was alle, konnte da passieren soll? Dass es ganz furchtbar war, dass irgendwie Leute am Set betrunken waren, dass die ganze Zeit Streitereien gab, dass es irgendwie nur Zoff gab, dass irgendwie dieser Film weird wurde. Ich glaube, fast alle Leute, die daran beteiligt waren, bereuen dieses Projekt. Das ist ganz traurig eigentlich. Okay. Ja, jetzt stell dir vor, du kannst nicht einfach abends heimgehen und am nächsten Morgen beschließen, ich gehe dann immer hin. Genau. Ich würde voll gerne mal wieder Falsches Spiel mit Roger Rabbit gucken. Das ist einer meiner Lieblingsfilme mit Bob Hoskins. Ich mir neulich auch mal überlegt, ob ich den mal meinen Kindern zeige, aber ich glaube, die reagieren immer auf so alten Kram. So, ist euch das bewusst, wie krass gut die Spezialeffekte in diesem Film sind? Das ist mega. Das ist wirklich mit einem Detailgrad gemacht worden. Das ist ja, vor allem, was du dir unfassbar heute ja nicht mehr vorstellen kannst, ist einfach die ganzen Figuren, die da drin vorkommen, dass die rechtmäßig heute noch irgendwie sich in irgendein Projekt einigen würden. Ja, auch das, ja. Das ist echt bemerkenswert. Absoluter random Side-Fact. Meuterei kommt vom Wort Mutinity und es bezeichnet eigentlich den Ungehorsam an Land. Also das kommt gar nicht aus dem Seerecht ursprünglich. Aber. Ja, und das ist in der Zeit, wo wir unterwegs sind, im Seerecht überhaupt noch nicht definiert. Mhm. Also meutert also jemand an Bord eines Schiffes, dann wird er nicht automatisch, wie in den Jahren und Jahrhunderten später, automatisch an den Galgen gebracht und Todesstrafe verhängt. Es gibt allerdings einen Präzedenzfall zu der Zeit von Francis Drakes Weltumsegelung 1578 bis 1580. Reden wir eigentlich von Seefahrtsrecht oder von englischem Seefahrtsrecht? Ich weiß gar nicht, ob da eine große relevante Unterscheidung ist. Das ist eine interessante Frage, aber ich meine, die Seefahrnationen, die sind alle aus Europa. Ich nehme an, die haben schon ähnliches Recht, aber wahrscheinlich geht es um englisches Recht. Weiß ich tatsächlich nicht. Naja. Aber es gibt einen Präzedenzfall von Sir Francis Drake und da wurden alle Meuterer ausnahmslos gehängt. Also ohne, dass es eigentlich ein konkretes Gesetz gab für Meuterei. Fand ich spannend. Ja, aber es gibt ja hier noch gar keine Meuterei. Das ist nämlich die Achfolge, wie die Meuterei erfunden wurde. Nee, die war ja schon bei hier Sir Francis Drake erfunden. Sonntag, 17.06.1611. Nun kann die Discovery endlich wieder in See stechen. Also sag nie die Wochentage eigentlich dazu. Ist das irgendwie besonders, dass Sonntag ist? Kommen Sie von der Kirche heim? Ich finde es so bemerkenswert, dass ich 400 Jahre später in einem Podcast sitzen kann, 410 Jahre später, und sagen kann, hey, es war Sonntag, 17.06., da war jetzt endlich das Eis so weit weg, dass die wieder losfahren konnten. Und dabei haben wir sogar so einen Bruch drin mit Gregorianischem und... Und ich kann noch Zitate von den Leuten von damals irgendwie vorlesen. Ich finde das bemerkenswert, ja, Leute. Ja, absolut. Also das macht mich, das manchmal beglückt mich das. Wie schön. Deine Handgeste war wirklich sehr schön. Ja, das ist, weil ich hier so ein bisschen in diesem Sessel so eingesungen bin, dass ich einen sehr eingeschränkten... Ich bin auch schon wieder in den Gelee-Status. Bewegungsradius. Du hast übrigens deinen Baumkuchen nicht aufgegessen, das werde ich dem Oliver sagen. Bin ich so der Fan von Baumkuchen. Da, da, da. Aber der kommt aus Salzwedel. Ja, aber es ist die Geste, die zählt. Ich habe schon probiert, das war sehr baumkuchig. Besser als Moos. Lass es dir gesagt sein. Besser als Moos und Frösche. Also ich muss sagen, das ist Bier, was mir hier über die Hörerinnen und Hörer in den vergangenen Jahren zukommen gelassen wurden. Ihr wisst, was der deutsche Satz eigentlich richtig ist. Das war ausnahmslos gut. Zwinker, zwinker. Ich glaube, die Haltung wirkt sich so ein bisschen auf dein Denk- und Sprachzentrum aus gerade. Bla, bla, bla, bla, bla. Alle wollen zurück nach Hause, jetzt wo sie endlich wieder losfahren können. Nach Hause, nach alle? Hause, nach Nein, Hause. Nein, nicht alle. Ein kleines Kapitänchen von feindlich gesinnten Matrosen umzingelt, träumt noch immer von der Nordwestpassage. Also lässt der Kurs nicht auf die Heimat setzen, sondern in genau entgegengesetzte Richtung. Alter Schwede. Im Sommer muss es doch jetzt mit dieser Passage möglich sein. Vielleicht ist er ignorant, vielleicht ist er dumm, vielleicht ahnt er einfach nicht, wie schlecht die Stimmung wirklich gegen ihn ist, aber nach mehr als einem halben Jahr im Eis, mit mehreren gedemütigten Untergebenen, nach mindestens einer offenen Befehlsverweigerung und nach einem offenen Streit ums Sterben lassen von den kranken Kameraden, ist das schon eigentlich eine relativ krasse Entscheidung zu sagen, nö. Was denkt ihr denn? Alter. Wir fahren noch nicht heim. Ich möchte gern auf diesen, wir hatten es in einem der letzten Male drum, als du von diesen YouTube-Video über die napoleonischen Kriege erzählt hast, diesen Oversimplified-Kanal. Und der hat mal schön zusammengefasst, wenn du so ein, und da hat er es jetzt auf Staatensysteme aufgebracht, wenn du so einen totalitären Staat hast, der nur auf dich gerichtet ist, also wenn du so ein Diktator bist und du halt alle um dich rum klein hältst, dann hast du ein großes Problem. Dir sagt keiner mehr, wo die Kacke brennt, weil alle Angst vor dir haben. Und dann, wenn es dann halt brennt, dann ist es in der Regel wirklich zu spät. Und dann bist nur noch du da in dem Moment. Und ich glaube, das kann natürlich bei sowas auch stark eskalieren, dass wenn du so brutal austeilst, dass dir keiner mehr ins Gesicht sagt, dass es scheiße ist und bei allen irgendwann die Suppe so hoch kocht, dass du es vielleicht, keine Ahnung, nicht wahrhaben willst oder wirklich nicht mitkriegst, bis es halt wirklich zu spät ist. Ich glaube aber, da wurde relativ offen ich sage jetzt mal rebelliert, wohl wissen, dass das etwas übertrieben ist, aber da wurde relativ offen rebelliert. Und B, ein Schiff ist kein Staat. Also Nee. Du bist so nahe, an den Leuten dran, dass das, auch wenn der Kapitän seine eigene Kabine hat und die anderen im Schiffsbauch schlafen, aber das kann nicht sein, dass du das nicht mitkriegst. Ja, und die andere Frage ist, wie filterst du es nochmal, ne? Ob du jetzt sagst, ach, die motzen seit Grönland, das passt schon. Ich glaube tatsächlich, meine Theorie ist, er ist so auf dieses Vorhaben fixiert und so drauf ausgerichtet, dass der nach 5 Monaten im Eis, dass der nicht selber auf die Idee kommt, heimzufahren, sondern dass der, endlich können wir weiter nach dieser Nordwestbahn, also dass der das komplett ausblendet. Das ist so meine Erklärung. Aber das ist ja auch, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Also es ist ja nicht so, dass in dem Fall wird es von mir geschrieben. Nein, aber also all die Menschen, die Erfolg hatten, war ja auch kein Zuckerschlecken. So. Also die keine derartige Expedition in der Geschichte der Menschheit lief komplett reibungslos ab. So. Und ist ja auch nicht so, dass die alle mit Happy-Go-Lucky pfeifend ein schönes Leben hatten. So, der gemeine Seefahrer hatte halt einfach ein hartes Leben. Und ich meine, jetzt offenkundig wird und ist diese Situation ja so, dass die komplett eskalieren wird. Ja. Und wenn nicht schon in diesem Punkt jetzt ist. Aber wenn er es auf den letzten Meter noch schafft, ist er halt der King. Und das Geschichtsbuch sagt, er hat es geschafft. Mhm. Und kein Mensch erwähnt, dass seine Crew ihn beinahe gehängt hat. So. In der Nacht vom 21. auf den 22.06.1611 dringen mehrere Männer. Schenken Sie ihm was, legen Sie ihm vor die Tür. Dringen mehrere Männer in die Kabine von Prickett ein, also von diesem Schreiberling, von diesem Chronisten. Und singen ihm Happy Birthday, weil sie haben reingefeiert. Alles Gute. Das ist so voll. Aber wir haben gemerkt, es ist viel schöner, wenn man positiv ist. Ja. Wir haben ein bisschen, negative Stimmung. Wir haben ein bisschen Moos und Frösche zusammen gemanscht. Wir haben zusammen Kuchen drauf gebacken. Ja, Baumkuchen. Fast. Ja, fast. Schmeckt auch genauso. Boah, komm. Jetzt. Nein, das ist stimmt nicht. Der Baumkuchen ist leckerer. Also, die Männer auf diesem Schiff haben jetzt bei dem Chronisten quasi angeklopft, um den zu einer Meuterei zu überreden. Weil du schreibst jetzt in Meuterei. Die wissen sehr gut, dass das ein Mann ist, der sehr gute Beziehungen in England hat. Und da die rechtliche Lage relativ unklar ist, wollen die sich möglichst gute Chancen verschaffen, wenn sie denn jemals wieder nach England zurückkommen. Angenommen, wir würden ihm den Kopf abhacken. Nee, die wollten unbedingt so Protestschilder haben und der kann halt schreiben. Prickett mahnt nach eigenen Aussagen zur Raison, lässt sich dann aber schließlich von der missmutigen Meute doch zum Mitmachen motivieren. Zum Rebellieren? Nein, Rebellieren passt nicht in meine Alliteration, ja. Von der missmutigen Matrosenmeute zum Mitmachen motivieren. Boah, wow. Soll ich das nochmal betonen? Ja, bitte noch ein letztes Mal. Achtung, Moment, ich mach die Augen zu, damit ich es genießen kann. Quad Alliteration. Er lässt sich dann von der missmutigen Matrosenmeute zum Mitmachen motivieren. Boah, ist das geil. In den frühen Morgenstunden, als Hudson seine Kabine verlässt, fällt ihm einer der Matrosen von hinten an und fesselt seine Arme. Damit ist es offiziell. Hier alles eine Meuterei. Hier wird gemeutert. Hier ist ein Scheck über 5,50 €. Herzlich willkommen im Dungeon. Das ist übrigens dein Geburtstagsgeschenk, ja. Ja, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, ey. Ich habe eine 10-seitige Wunschliste, die will ich dir zukommen lassen. Das sind 5,50 € mehr, als du in mein Geburtstagsgeschenk investiert hast, oder? Kriegst noch was. Ach. Es war aber Corona. Ach, okay. 25 Leute. Sind die Blumen nicht angekommen? Da ist der Baumkuchen nicht angekommen. Alter, ich habe neulich von der, die Anne, die kennst du doch auch. Deine Tochter? Nein, die heißt Anna, du Tölpel. Stimmt. Die Anne, die Ex-Kollegin, deren Geburtstag habe ich vergessen. Und das ist besonders tragisch, weil die Anne kommt ursprünglich aus dem Osten Deutschlands. Und ich habe an dem Tag, also ich habe mit ihr und ihrem Mann, habe ich eine eine Messenger-Gruppe und habe quasi ihre Meinung angefragt, was Gurken aus dem Spreewald angeht. Und habe dann quasi um 17 Uhr an ihrem Geburtstag sie in eine 10-minütige Diskussion über Gurken quasi involviert und habe komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie Geburtstag hatte. Das ist halt so unvorstellbar peinlich im Nachhinein gewesen, dass ich halt an ihrem Geburtstag Kontakt hatte, aber den komplett verpumpbeutelt habe und stattdessen mit ihr über Gurken geredet habe. Weißt du, wer mich an meinem 40. Geburtstag angerufen hat? Die Anne? Nee, mein ehemaliger Arbeitgeber. Nachdem ich monatelang keinen Kontakt hatte und einmal öffentlich meinem Ärger Luft gemacht habe. Ja. Ja, fand ich auch gut. Das LinkedIn hat, also ich bin bei meinem jetzigen Arbeitgeber seit im Juni, 1. Juni waren es 6 Jahre. So, jetzt ist heute ist der, wie viel der Juni? Nee, es ist Juli schon. So, auf jeden Fall hat irgendwie am 25. Juni oder so ging es los, dass mir Leute auf verschiedensten Wegen zum Firmenjubiläum gratuliert haben. Und die Vielzahl der Nachrichten von Menschen, die ich seit 1000 Jahren nicht mehr gehört und gelesen und sonst wie habe, auf LinkedIn. Und dann hat quasi, habe ich dann zugetragen bekommen, dass quasi LinkedIn eine Mail geschickt hat an Leute, keine Ahnung, Notifications aus dem Netzwerk, dass halt eben ich dieses Jubiläum habe. Ja. Und das war auch spektakulär, wer sich da alles bei mir gemeldet hat. Schöne Grüße vom Steve übrigens. Aber mit diesem Standard, ich drücke nur auf einen Knopf, Nachrichten oder? Teils halt. Okay. Tatsächlich ist es keine, ich drücke nur auf einen Knopf, Funktion mehr. Weil ich habe neulich jemand zu seiner Beförderung gratulieren wollen. Noch. Und habe ich drauf gedrückt und dann musste ich einen Text eingeben und dann habe ich es mir gespart. Das Geilste war, dass ich war früher für Pressearbeit unter anderem in Australien zuständig und die eine der Damen, die quasi bei der Presseagentur damals war, die Lucy, die war damals noch Junior und jetzt ist sie halt irgendwie Senior bei der 5. Agentur. Bitte sag Senior. Senior. Finde ich immer schön. Und dann hat die mir auch gratuliert und dann habe ich gemeint, hey, wie geht's dir halt und bla bla, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich gesagt so, ich werde für immer die Simpsons mit dir verbinden. Weil die hat Senior mir, Ding Dong. Die hat mir nämlich, die Lucy hat mir damals wir haben halt auch immer ein bisschen so persönlich geredet, so ich versuche da wirklich irgendwie auch menschlich zu sein, so in der professionell zu sein, okay. Menschlich, ja genau, so. Und dann hat die mir eine Liste gemacht mit ihren Lieblings-Simpsons-Folgen. Und er hat ihre Top 20 Simpsons-Folgen. Und ich habe ihr nämlich neulich erzählt, so dass ich quasi jetzt die Simpsons immer mit ihr halt assoziiere. Und dann hat sie gemeint, und es war so ein typischer Moment von, wir haben uns beide so gegenseitig so, oh mein Gott, ist das schön, dass du das noch weißt und bla bla. Mhm. Und sie hat gemeint, sie hat neulich, sie ist jetzt so weit, dass sie die Juniors ausbildet, so ungefähr. Und da hat sie erst erzählt, dass man professionell sein kann, auch wenn man quasi immer noch, auch wenn man quasi, Simpsons schaut. Auch wenn man quasi halt hier diese persönliche Bindung auch hat. Und dass sie immer dran denkt, dass sie mal diesen einen tollen Menschen hatte aus Deutschland, mit dem sie sogar über ihre Lieblingsfolge sprechen konnte. Und das, da ging mir ein bisschen das Herz auf. Kannst du mir sagen, was ihre Lieblingsfolge war? Nein. Also tatsächlich, nein, aber tatsächlich. Mega Anekdote. Nein, so zur Männlichkeit. Also jetzt nicht auswendig, aber ich habe ja okay. Tatsächlich eine, ich kann mal kurz gucken, ob ich mein Outlook hier, ich habe ja meine 50.000 E-Mails, die ich in der Geschichte bekommen habe. Müssen wir jetzt nicht gerade jetzt sofort machen. Ohne nachzudenken, was ist eure Lieblings-Simpsons-Folge? Ich tue mir super schwer, weil alle 5 Minuten ist es eine andere. Ja, das sind die sind so immer noch aus dem. Will ich ja jetzt in diesem Moment gerade. Jetzt gerade, wenn ich mich sofort anschauen würde, wäre vielleicht mal wieder die Monorail-Folge. Ja, das ist halt, die haben wir halt öfter, das Thema über diese, jene. Also meine ist. Aber welche ich gerade total Bock hätte anzuschauen, weil ich sie schon ewig nicht mehr gesehen habe, war diese 22 Kurzfilme über Springfield. Nee. Meine ist, er bringt uns Liebe. Brecht ihm die Beine. Mit den Simpsons, mit der X-Folge. Ja. Wo der Bus mit dem Streicherquartett. muss ich nur dran denken, also muss ich schon lachen. Super. Achtung, ja. 13. November 2017. Ja. Hi Dominic, hope you're well. I thought it was about time I sent this across my top 30 Simpsons episodes. 30 sogar. In no particular order. Obviously, obviously my favorite one is the first one, but there are some classics in this. Okay, was ist, ich will nur den Liebling. Und der Liebling ist Simpsons Roasting by an Open Fire. Ich weiß aber jetzt nicht auswendig, was das ist. Ich werde das jetzt mal kurz nachschauen. Das ist eine sehr frühe Folge, so eine Weihnachtsfolge, wenn ich mich nicht täusche. Keine Ahnung, aber tatsächlich. Schön. Und ich, also, das ist dieses Internet, wie ich halt hier an meinem Handy jetzt innerhalb kürzester Zeit meine Arbeitsmails nach den wirklich wichtigen Dingen. Ja. Das und ist völlig vom Thema abschwenken. Tatsächlich ist Weihnachten schwer, heißt genau, die auf Deutsch. Genau. Das ist eine ganz, ganz, ganz. Eine ganz frühe. Ist das nicht sogar die, wo sie den Hund, also wo sie Knecht Ruprecht kriegen? Die erste ausgestrahlte Folge, das ist wirklich aber die allererste Simpsons-Folge. Ja. Ausstrahlungsdatum, also, Sekunde, 10. Dezember 1989. Die erste, wo Simpsons eine Serie auch schon war. Ja. Weil vorher lief sie als Shorts in der Tracy Ullman Show. Du hast absolut recht. Ja. Ich habe mein Facharbeiturarbeit über Simpsons geschrieben. Das müssen wir mal zukommen lassen. Das ist echt die erste Folge. Naja, die erste fand ich noch nicht so. Da war es schon noch rough on the edges, würde ich behaupten. So. Ja, aber ist ja auch immer eine Frage, wie rezipierst du. Und vielleicht war das dann damals dein erster Zugang und das hat dich halt so berührt, dass das für dich was bedeutet. Ja, also an der Stelle Grüße nach Down Under an die Lucy. Was wäre deine, Jürgen? Du bleibst bei dir? Ja, ja. Dominik, was wäre deine? Ich habe jetzt nur gerade überlegt, ob ich unserem Admin sage, dass ich immer das Passwort fürs Gäste-WLAN ändern soll. Ja, sehr gute Idee. Also, da sind echt extrem viele dabei. Nein, aber Space Humor zum Beispiel. Ja, aber jetzt aus, wo der Humor, ein seelenloser Stahlbolzen. Wo der Humor ins Weltall geht und dann, genau. Oder, aber jetzt einfach aus dem Bauch raus, was wäre deine? Nur jetzt für den Moment. Na, ich habe ja diese Liste hier, die nein, deine. Du, ich weiß es nicht. So viel Bauch, nicht, so viel Bauch, wie ich da gerade sehe, muss doch da jetzt eine Folge rauskommen. Hallo, mein T-Shirt ist noch nicht mal. Ihr Bauchhit. Also er präsentiert ihn gerade halt einfach auch sehr gut. Grumbling Grandson and the Curse of the Flying Hellfish, das ist auch super. Oh, die ist wo schön, quasi rauskommt, dass Daniel Burns und der Abe Simpson. Der Abe Simpsons die letzten Überlebenden sind. Oder was auch geil ist, ist die Folge, wo der die Deutschen das Atomkraftwerk übernehmen. Burns verkaufen der Kraftwerke. Das ist auch überragend gut. Willkommen beim Simpsons Podcast, der am Rande etwas mit Geschichte zu tun hat. Ja. Hallo, das ist ja wohl auch schon Geschichte. Willkommen im Land der Schokolade. Ich glaube, ich mag nicht mehr weiterlesen jetzt. Nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte. Ich bin auch ganz lieb. 25 Leute, tu mal dein Handy jetzt weg. 25 Leute sind in England losgefahren. Einer wurde direkt wieder nach Hause geschickt. Einer ist gestorben. Es liegt wie ein Schüttelrand. Dann ist er keinen Bock mehr. Und von den 23 übrigen, 22, wenn wir den Kapitän nicht mitzählen, gehören 14 zum Team. Klar, machen wir mit. Und der Rest verhält sich, spätestens jetzt, wo Hudson gefesselt auf Deck liegt, verhält er sich wie die Schweiz und mischt sich nicht ein. Also, das ist ein Großteil quasi involviert. Wie ist denn das im Moment? Ist jetzt so die Macht zum ersten Mart übergegangen oder zum Anführer dieser Rebellion? Oder? Ich denke eher zum Anführer von so einer Rebellion. Also da werden die Karten neu gemischt, aber das ist jetzt zufällig der auch der erste Mart war. Ah, mit dem er sich echt ganz schön verscherzt dann. Ich kann mal kurz. Aber das tut der Sache vielleicht ja auch ganz gut, dass du jemanden mit ein bisschen Führungsqualitäten hast, der so ein, der jetzt halt auch sagt, so Leute, das ist zu viel, wir fahren jetzt zurück, das ist vernünftig. Ach nee, Moment. Der und nicht dann, wir haben noch wild auf die Kacke. Es war nicht der erste Mart, es war der, der eigentlich kein Seemann ist. Also der eigentlich von diesem Finanzier an Bord der kam. Oh, krass. Jetzt bringe ich was durcheinander. Moment. Es ist der in Sünde lebt. Moment. Ja, genau. Es ist der in Sünde lebt. Wirklich? Der Finanzier, das ist der schreibt, das ist der Chronist. Henry Green, das ist der Diener und Vertraute, der durch ein sündiges Leben aufgefallen ist. Ja? Also der, deswegen war das irgendwie relevant. Und dann gibt es noch den ersten Mart, das ist der Robert Jewett, der jetzt aber an der Stelle keine wesentliche Rolle spielt. Also der ist auch dabei, aber der hat es nicht angeleiert. Was sie jetzt machen ist, sie setzen Hudson in die Schaluppe, binden die, das klingt wie eine ganz fiese Strafe. Natürlich! Ja, binden die an einem Tau hinten an die Discovery und der Sohn von Hudson muss auch mit ins Beiboot. Ebenso drei kranke Matrosen, darunter der Mathematiker. Boah. Zwei weitere Seemänner gehen freiwillig von Bord und wahrscheinlich. War Land und weg, oder? Nee, mit in das Boot von Hudson. Also entweder aus Loyalität zu ihm. Okay. Oder aus Angst vor dem Gericht in London. Oder aus Angst vor dem, was auf der Discovery vielleicht passiert, auf der Heimfahrt. Also eben, kann ich nicht genau sagen. Aber also ich finde es immer noch unglaublich arschig, nett die Leute. Also klar, dass du den Kapitän, der was macht, wo du sagst, Alter, wir gehen drauf, das ist keine gute Idee, da reinzustecken. Aber einfach zu sagen, ja, die sind krank, die stecken wir jetzt da hinten in das Beiboot, wo sie wahrscheinlich noch gar verrecken. Das aber ist das halt ist ja offen, krass. Das Beiboot, oder? Weil das kann ja nicht lang gut gehen. Naja, auf offener See. Ja. Naja, Die sind, ja, die sind jetzt nicht so auf offener See, die sind schon noch in Küstennähe. Naja, trotzdem, du bist den Sachen trotzdem viel mehr ausgeliefert. Und die große Überraschung ist, dass auch der Zimmermann mit zu Hudson ins Boot klettert. Mhm. Da baut er dann eine Der eigentlich Befehle verweigert hat. Und der nimmt sogar seine Werkzeugkiste mit. Nee, der verweigert einfach immer alle Befehle. Was die Meuternden, bin dagegen, egal worum es geht. Was die meuternden Matrosen so verdattert, dass ihn überhaupt keiner davon abhält, hier sein Werkzeug auch noch mitzunehmen. Dann bohren ein Loch rein und geht. Dann kappen sie das Tau zum Boot. Es wäre einfach lustig, wenn sie einfach nur einen Tag hinterherziehen würden und dann wieder, ach, war nur ein Witz. Nee, sie kappen das Tau. Und was Hudson jetzt macht, ist Warte, wer kappt das Tau? Die Leute auf dem großen Schiff oder auf dem kleinen Schiff? Die Leute auf dem großen Schiff. Aber die Leute auf dem kleinen Schiff setzen das Segel und verfolgen jetzt das große Schiff. Da. Bleibt stehen! Nach 30 Minuten wird das aber den anderen zu bunt oder vielleicht auch ein bisschen zu gruselig. Und dann bleiben sie stehen und die anderen fahren so hinten drauf. Auferunfall. Vielleicht auch zu gruselig. Also ziehen sie jetzt dann richtig alle Segel auf und dann zischen sie ab. Oh, wie bitter das ist, wenn du da auf diesem kleinen Boot hockst und denkst, Alter, lass uns nicht hier verrecken. Und die so, zack, Segel hoch. Macht's gut, der Trottel. Niemand, der später davon berichten könnte, sieht Kapitän Henry Hudson jemals wieder. What? Hier 75 Kilometer vor der Küste in der James Bay. Aber das ist quasi dann nicht mit derjenige, unser Hauptprotagonist für die Folge. Ja, du hast dir doch gewünscht, dass die Geschichte einfach aufhört. Wie geil! Die Meuterer plündern nun die Kapitänskabine und finden tatsächlich gebunkertes Essen. Oh! Erbsen, Bier, Fleisch, noch im selben Tag ist alles weg. Das kann ja nicht so viel gewesen sein. Die Discovery verlässt jetzt die Hudson Bay durch den schmalen Ausgang und sie landen nochmal an, um auf einer Insel, um Vögel zu jagen. Das ist eine saublöde Frage. Und du stehst auf meinen saublöden Fragen. Du hast eine saublöde Frage, echt? Warum? Jetzt? Genau. Nach 1,45 hast du eine saublöde Frage. Wenn der Kollege Hudson jetzt offensichtlich hier nie mehr gesehen ward, wieso ist das Ding dann Hudson Bay geworden? Naja, weil dann ist vorher schon. War's da, die nee, sind jetzt, nee, nein, das ist ja schon. Event. Nein, nein, ach so. Nee, weil es ist ja, wir haben es ja vorhin erst gesagt, die Geschichte wird von den Siegeln geschrieben. Ja. Die müssen ja angekommen sein. Naja, in der Hudson Bay sind sie schon angekommen und sie sind 230 Kilometer flussaufwärts. Genau, aber der sieht diese Bay, ja? Ja. Sagt, hey, die ist jetzt nach mir benannt. Und es wird die wird aber den Heimweg ja nicht überleben. Dann hätten sie ja quasi. Es ist ja nicht er, der die nach ihm benannt hat. Er benennt die ja nicht selber nach ihm. Die wird später nach ihm benannt. Schiff gewesen. Ah, okay. Nicht dieses Schiff hat quasi beschlossen, dass diese in Zukunft Hudson Bay heißen soll. Okay. Nein, offensichtlich mehr Stücke so überlebt haben. Also die Aufzeichnungen. Ja, ja, aber es gibt ja häufig, dass sie jetzt sagen, hey, hier, ich habe diese Inseln entdeckt, die heißen jetzt nach mir. Ja. So. Ich glaube, war es nicht bei unserem verrückten Australien-Durchquerung, dass der einfach alles benannt hat nach Leuten, die er kannte? Oder ja, bei seinen Pflanzen und Steine. Genau, ich weiß nicht, wie es bei geografischen Landmarken ist, weiß ich es nicht. Finde ich schon eine berechtigte Frage, wenn er jetzt offensichtlich dann abgeschossen wurde, weshalb die dann nach ihm benannt wurden. Naja, wahrscheinlich, weil er da zuletzt gesehen wurde. Auch. Okay. Könnte ja sein. Also, die Discovery fährt jetzt durch diesen schmalen Ausgang, landet nochmal an der Insel, um Vögel zu jagen und wird dort von dem Rudel Inuit angegriffen, die 5 Männer töten. Darunter Rudel? Ist, die Geschichte ist echt vorbei, wie geil. Darunter ist Green, also der diese Meuterei angeführt hat, der kommt also nicht sehr weit. 7 Tage später, mitten auf dem Atlantik, stirbt auch Jewett. Wahrscheinlich verhungert er einfach, also auch noch einer der Namen, die vorhin mal eingeführt wurden. Und am 6. September erreicht die Discovery Irland. Und es sind nur noch ein Schiffsjunge und 7 Männer an Bord am Leben. Ui, ist das düster. Einer magerer und schwächer als der andere. Okay. Prickett, also der Chronist mit den Beziehungen, der lebt noch. Und der spricht jetzt tatsächlich bei dem Sir Thomas Smythe. Egal. Also das ist quasi der Chef der East India Company, der das Ganze finanziert hat. Bei dem spricht er jetzt vor und gibt dem irgendwie Aufzeichnungen und seine ganzen Notizen und der. Wir müssen jetzt da wieder hin, den Kühlschrank zu machen. Der erzählt jetzt quasi die Story, dass es gab eine Meuterei, aber die Schuld hatte A, der Hudson, weil er irgendwie völlig unverantwortlich gehandelt hat und B, die Verstorbenen halt. Hm. Und jetzt ist die Frage, wie sehen das die Leute, wo sie wieder ankommen? Kommen wir gleich dazu. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Genau. Also naja, aber könnte auch sein, dass sie sagen, ey, Befehlsverweigerung, alle Köpfe ab. Aber das ist jetzt schon auch, ja, das ist jetzt nicht so einfach, weil wie gesagt, es gibt kein Gesetz dazu. So, das gibt es später, dann wäre das so. Aber das ist ein Präzedenzfall. Egal wie die Umstände, Köpfe ab. Ja. Aber das gibt es noch nicht. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Hinweis, wie diese Zitate und Dokumente und Aufzeichnungen einzuordnen sind. Ne? Also du kannst jetzt unmöglich sagen, ob das wirklich die Originalaufzeichnungen waren, weil der Prickett halt dann vielleicht, wenn er da war. Ihr wisst ja, was man so macht auf See, wenn man was anderes aussagen will an die Nachwelt, als man eigentlich getan hat. Andere Tonbänder aufnehmen. Andere Tonbänder, andere Bücher verschwinden lassen. Wieso Tonbänder? Naja, unser Regatta-Freund, der dann quasi für die, was sind die Times, ach, die britische? Ja, ja, ja. Tonbänder aufnehmen, Bücher fälschen. Ja. Also aber das waren ja keine, waren das die Funksprüche? Na, der hat auch Tonbänder aufgenommen. Doch gehabt. Ach ja, stimmt. Der hat ja auch Film aufgenommen direkt. Ja, ja, ja, ja, du hast also recht. Englische Gerichte untersuchen den Vorfall sehr genau. Und sie schauen sich auch das Deck an und finden tatsächlich Blutspuren auf Deck. Jetzt habe ich gedacht, das Kartendeck. Die schönen Sau. Die ist verbrannt, was ist denn das? wo sie dann aber natürlich die anderen sagen, okay, das sind einfach die, die von den Inuit getötet wurden. Ne? Die haben sie irgendwie noch an Bord genommen und die haben erst noch gelebt und sind dann erst gestorben. Also die, da reden sie sich raus. Sie finden dann aber auch im Schreibtisch von dem Mathematiker einige Aufzeichnungen von der Reise, von denen die von dem Kühlschrank Meuterer nichts wussten. Also tatsächlich, welche die, damit haben sie jetzt nicht gerechnet, ja, welche die vielleicht das Geschehen. Ja, siehst du, hast einen Mathematiker, der rechnet damit. Der rechnet damit. Oh Gott, der war ja wirklich gut. Aber diese Aufzeichnungen könnten ja jetzt was ganz anderes aussagen als die von Prickett, tun sie aber nicht. Im Großen und Ganzen stützen die die Aussagen und so kommt es, dass die letzten vier noch lebenden Matrosen, also diese ganze Untersuchung und der Prozess und das alles dauert. Vier. Das dauert so lange, ich glaube 7 Jahre oder so, ja, okay, dass wirklich nur noch vier leben, dass die nicht wegen Meuterei angeklagt werden. aber wegen, ganz kurz, hocken aber die ganze Zeit in U-Haft währenddessen? Aber oder? Wegen Mord. Wow, Alter. Ja, ich glaube, dass die schon im Gefängnis sind. Also die werden jetzt nicht wegen Meuterei angeklagt, sondern wegen Mord an Hudson. Weil ich meine, das ist Fakt. Sie haben ihn ausgesetzt und da das kann auch keiner abstreiten so richtig. Ne? Ja. Also der ist weg und ja. Aus Mangel an Beweisen werden sie noch am selben Tag freigesprochen. Okay. Ja, so. Ist halt dann auch keiner, der dann irgendwie wirklich noch was gegen die aussagen würde. Aber wieso Mangel an Beweisen? Also so. Naja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so klar in den in den Aufzeichnungen steht jetzt nicht drin, okay, wir haben den Captain umgebracht. So, ne? Es ist jetzt irgendwie so ein bisschen, okay, es ist ein Fall, eigentlich wissen alle, was getan, was passiert ist. Ja. Aber du kannst es jetzt nicht so eindeutig, es ist nicht so. Ja, aber der Philipp hat schon recht. Also in der Geschichte der Menschheit hätte es garantiert schon mehr Fälle gegeben. Auf jeden Fall. Der Bruder hat trotzdem einfach mal pauschal die Todesurteile rausgegeben. Ich habe es gesehen. Wir haben ihn umgebracht oder ich war dabei, es gibt keinen, der sich da hinstellt und es gibt halt keinen handfesten Beweis, kein Indiz, kein. Woher wissen wir dann die Story heute? Wie gesagt, zwischen den Zeilen ist allen klar, was passiert ist. Also das ist nicht so, dass es. Ja, also jetzt sind wir mal ehrlich, es würden halt wirtschaftliche Interessen auch da gewesen sein, weil die East Company schießt mich tot, die werden auch keine schlechte Praxis, die die gewollt haben und so weiter und so fort. Ein anderes Argument, denn diese vier Leute, die jetzt noch leben, was glaubt ihr, wie gefragt die sind bei anderen Expeditionen? Sehr gefragt. Ich hab's gewusst. Gut, Dominik. Also keiner wird zur Rechenschaft aber gezogen. Auf der anderen Seite, willst du die Typen an Bord haben, die ihren Captain umgebracht haben? Und du, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so das Argument ist, wenn du den Kunyam non-ulit, wenn du den Kapitän in der gemeinschaftlichen Erzählung, als der war einfach wahnsinnig irgendwie hinstellst, glaube ich. Ja, ja. Frag nur. Also ist ja eine andere Perspektive auf die Sache. Wir können nicht sicher sagen, was aus Hudson geworden ist. Aber von den Cree-Indianern ist eine Legende überliefert, dernach weiße Entdecker im Winter 1610, 1611 in der James Bay überwintert haben sollen. Also das deckt sich mit der Story hier. Und angeblich hätte der Stamm später den Sohn des Entdeckers bei sich aufgenommen. Wow, was? Hammer. Das ist, finde ich auch krass, dass man so eine Indianerlegende heute noch irgendwie nacherzählen kann. Es könnte also sein, dass Hudson dort einfach dann an Land gegangen ist, klar, der konnte nicht mit der Schaluppe über See wieder nach Hause fahren und versucht hat, dort irgendwo Fuß zu fassen. Es wird 20 Jahre dauern, bis der nächste Europäer in diesem Gebiet aufkreuzt. 20, das ist ja unvorstellbar. Robert James im Jahr 1631, der nachdem dann diese kleine Bay auch benannt wird, und der findet an einer Küste eine Feuerstelle und zwei Pfähle, die so in den Boden gerammt sind. Und er meint, die sehen aus wie mit einer Axt geschlagen. Also ich habe gedacht, irgendwie Marterpfähle oder was. Aber nein, so als Seezeichen quasi. Also dass man halt von See sieht, okay, da ist an Land irgendwas. Aber sonst finden sie nichts. Nochmal 40 Jahre später überwintern erneut Europäer in der James Bay. Im Juni 1671 finden sie auf einer der nahen Inseln einen alten Wigwam. Also das ist so eine Insel in sehr flachem Gewässer. Also man käme mit einer Schaluppe hin, mit einem großen Schiff nicht. Und sie stellen fest, dass dieses Wigwam überhaupt nicht aussieht wie die anderen, die hier so von den Indianern in der Gegend sind. Kannst du mir nochmal bitte sagen, was ein Wigwam war? Ein zeltartiges Konstrukt, ne? Ja, okay. Ein Tipi, ein Wigwam. Ich kenne den Unterschied zwischen Tipi und Wigwam nicht, aber so kannst du dir es vielleicht vorstellen. Jo. Also sie stellen fest, es sieht nicht typisch aus für die Indianer, die hier unterwegs sind, und es könnte sein, oder tatsächlich gilt es als der wahrscheinlichste Ort, an dem Hudson irgendwann gelandet ist, weil das auch ein strategisch guter Ort wäre an der engen Ausfahrtsstelle aus dieser Bay, also wo man auch wirklich gucken kann, ob irgendwann mal wieder ein Schiff kommt. Aber ob er jetzt hat 60 Jahre gewartet hat, weiß ich nicht. Komisch, dass sein Boot nie gefunden wird. Könnte auch sein, dass die wirklich versucht haben, übers Meer nach Hause zu fahren. 1959 wird in Ontario bei Straßenarbeiten am Highway 17 ein seltsamer Stein gefunden. Naja, also der Stein ist halt ein Stein, aber eingeritzt sind Buchstaben HH und die Worte Captive und die Jahreszahl 1612. Es wäre denkbar, dass Henry Hudson hier seine Initialen hinterlassen hat, in einer Gegend, wo heute schon Flüsse, Buchten, Straßen, Supermärkte und was weiß ich alles nach ihm benannt sind. Aber vielleicht war es doch Heinrich Huber. Vielleicht war es auch Heinrich Huber oder Heinrich Himmler. Der Stein ist ziemlich weit im Süden. Also zweifeln einige Historiker dran, dass Hudson überhaupt dahin hätte kommen können oder dahin gekommen wäre. Aber er liegt in einem Indianergebiet, die im 17. Jahrhundert da den Fluss befahren haben. Also ein Indianerstamm, der auch nach Überlieferungen einen weißen europäischen Jungen als Sklaven gehalten haben soll. Und es ist nicht auszuschließen, dass Hudson und seine Leute von den Indianern gefangen genommen wurden, hier über den Fluss nach Süden gebracht sind. Wurde auch captive erklärt, also irgendwie gefangen genommen. Und auch eine Möglichkeit. Interessanterweise ist nur ein Jahr später ein französischer Forschungsreisender in exakt dieser Gegend gekommen, von Süden, also über Land. Und der hätte theoretisch Hudson dann antreffen können. Das wissen wir, weil der seinen Kompass dort verloren hat. Aber auch, also was ich ja nochmal betonen will, ist einfach bei all diesen Geschichten, Dominik, ich weiß, gerade, ich finde, das ist nicht sehr aufregend. Da wird gegähnt ohne Ende. Gerade bei so Geschichten mit Anlandungen und bei Meeresfahrten und so, wenn man immer denkt, wie viele Menschen wohnen auf diesem Planeten und was für ein Riesenzufall, dass du da überhaupt jemanden triffst. Dass du da überhaupt was triffst, ja. Also es ist ja zweifelsohne, dass Native Americans auch eine Hochkultur waren, bevor Europäer kamen. Aber natürlich ist es, selbst heute ist ja ein die Welt nicht so, genau, nicht so dicht besiedelt, dass du sagst, naja, wenn du irgendwo an einem Strand ankommst, dann findest du schon irgendwann was. Hm. Das ist ja heute noch, also keine Ahnung, wenn du irgendwo in Europa an einem Strand anlandest, da dauert es jetzt nicht wirklich ewig, bis du zur nächsten Stadt kommst oder so. Aber wir reden ja auch von einer viel höheren Bevölkerungsdichte, viel deutlicheren Merkmalen von Städten und ähnlichem und auch viel größeren Städten und dann, ach, Elektrizität und Licht und alles. Und wenn du das einfach so bevölkerungsdichtemäßig erstmal runterrechnest, plus dann eben weniger Licht, Strom, Rauch und alles, was damit einhergeht, das, also wie unwahrscheinlich es ist, dass du da überhaupt jemand triffst. Hm. Was denkt ihr denn, wann diese Nordwestpassage, die ja dann irgendwann tatsächlich, also die ist 6500 Kilometer lang und die wurde tatsächlich irgendwann mal durchfahren? Was denkt ihr denn? 100 Jahre später. Zeiten des Kalten Krieges erst oder sowas. Irgendwas richtig Bizarres und vorher sind immer alle mal festgefroren oder sowas. Also irgendwo dazwischen. Es gibt eine Durchfahrung mit einer Überwinterung im Jahr 1878, 79. Erzählt es mit Überwinterung? Sie sind durchgefahren. Ich würde schon sagen, ja. So. Durch den Skandinavier Adolf Erik Nordenskiöld. Und die erste Durchquerung ohne Überwinterung schaffte ein russischer eistauglicher Frachter im Jahr 1932. Oh, gar nicht schlecht. Relativ spät. Deshalb hat auch die Sowjetunion dann diesen nördlichen Seeweg eingerichtet. Später da oben dann so Hafenstädte und alles Mögliche irgendwie installiert und ist da halt mit Eisbrechern irgendwie durch, da auch der Atomeisbrecher. Ja, und erst seit 1967 ist die Passage für die internationale Schifffahrt freigegeben, was aber nur im Sommer möglich ist. In den 90ern ist dann ja die Sowjetunion zusammengebrochen und dann hat auch der Schiffsverkehr dort oben abgenommen, was zu einer kompletten Entvölkerung der Hafenstädte geführt hat. Ja, witzigerweise hat jetzt aber die Klimaerwärmung an der Stelle was Gutes, denn seit 2008 im Jahr 2008 waren zum ersten Mal die Nordost- und die Nordwestpassage gleichzeitig eisfrei. Und seitdem passiert das jetzt regelmäßig und die Zeitfenster, wo die eisfrei sind, werden auch immer größer. Ob das jetzt so positiv ist? Naja, die Alternativroute durch den Suezkanal ist rund 5000 Kilometer länger. Und kostet? Das habe ich ja erfahren, dass man hier Gebühren zahlen muss, wenn man da durchgeht. Ja, ja, ja, ja. Okay. Wobei, also mir ist nicht ganz klar, von wo nach wo jetzt da die Routen auch gemessen werden. Also mir kommt das wie die direktere Route vor, aber das verschätzt man sich auch schnell mal. Ne? Ich wollte gerade sagen, das Problem ist auch immer mit der Kartendarstellung. Ja, ja. So dieses Mapping von auch, Erdkugel auch auf das. Karte, das ist oft super unintuitiv. Ist ja auch so mit der Größe von Ländern, dass es sich super wirr anfühlt. Vor zwei Wochen oder so erst gelernt, so, dass Grönland halt überhaupt gar nicht annähernd so groß ist, wie das auf einem Globus erscheint. Nein, und wenn du auch mal guckst, wo wir zum Beispiel was gleich auf mit, wir liegen glaube ich gleich auf mit New York ungefähr. Ne? Also du denkst immer, das ist irgendwie viel mehr nach oben versetzt noch und das passt irgendwie alles, kann man sich sehr schwer vorstellen. Ja, aber es gibt auch, finde ich, allein schon in Deutschland, in Europa so ein, ja, ist Nürnberg nördlich oder südlich von Wien? Allein solche Sachen finde ich manchmal so, das ist so unintuitiv. Ja. Ich habe euch die Story eigentlich nur erzählt, weil Dominik unbedingt mal hören wollte, dass eine Geschichte einfach aufhört. Juhu! Nein, ich wollte unbedingt mal über Meutereien reden. Ich hab ein Buch über Hudson in die Hände bekommen und ich wollte unbedingt mal über Meutereien reden. Und jetzt habe ich eine, wir können es mal Top 6 nennen, ja, wobei eigentlich jeder Eintrag sein eigener Top ist. Seht ihr jetzt schon gleich. Aber du darfst zählen, wenn du möchtest. Also, Entschuldigung. Das war die Audioklappe. Philipp, möchten Sie zählen oder nicht? Oder? Ja, gerne doch. Okay. Von unten oder von oben? Das ist egal, weil, wie gesagt, das ist eigentlich eine Liste. In no particular order. Eine Liste in der Liste. Ihr werdet es gleich sehen. Aber ist hier ein Ranking? Also ist sie irgendwie wertend? Nicht so, wie du denkst. Also zähl einfach nicht. Die meisten Toten. Okay, dann fange ich an. Nummer 1. Die blutigsten aller Meutereien. Die blutigste aller Meutereien. Die Batavia war ein Schiff der niederländischen Ostindien-Kompanie, kurz VOC. Und auf einem solchen Vehikel war es üblich, dass dem Kapitän noch ein Unter- und ein Oberkaufmann vorgesetzt sind. Also, vorgesetzt? Also der Kapitän hat noch zwei Chefen an Bord. Das fand ich echt auch bemerkenswert. Und dass das in dieser Konstellation zu Reibereien führen kann. Hätte man vorsehen können? Ich wollte gerade sagen, vor allem wenn du Leute an Bord hast, deren der Profit der Ladung und so weiter am wichtigsten ist, dass das irgendwie nicht gut aussehen kann in Situationen. Da basiert Aliens auch drauf. Der Film Aliens, der zweite Teil von Alien, dass er der von diesen Firma quasi, die schicken ja die Ripley und die Marines wohlwissend auf diesen Planeten, wo sie wissen, dass quasi diese Kolonie da schon komplett ausgerottet wurde von den Aliens. Und dieser schmierige Typ von dieser Firma, der weiß das quasi schon, dass das so sein wird, aber er schickt es ja trotzdem hin, weil hier Profit. Ja. Und so stelle ich mir das vor. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich einen schlechten Witz auf die aber Firma macht. Aber ist es prozentual oder in absoluten Zahlen? Was? Weil, keine Ahnung, wenn von 100 Mann 99 gestorben sind, kann das ja die blutigste sein. Es kann dann natürlich auch sein, dass in den absoluten Zahlen 1000 Mann gestorben sind. Also ich habe jetzt. Oder die gehen alle zum Blutspenden gleichzeitig und dann platzen die Beutel. Die Liter, ich habe es nicht in Litern dabei. Ich habe das eher ich habe das der Dramaturgie wegen so betitelt. Und um geschmacklos Badesalz zu zitieren, der hat aber auch Blut hier. Geschmackloses Badesalz. Nein, Ungeschmack. Ich weiß schon, ich habe schon verstanden. Im Frühjahr 1628, nach 6 Monaten mit etwa 340 Mann, Frau und Kind Besatzung auf See, erreichte die Batavia das Kap der guten Hoffnung. Und so viel Hoffnung war da schon gar nicht mehr. Sie hatten dort bis dorthin schon 10 Männer verloren, was jetzt bei 340 Mann auf dem Schiff jetzt auch nicht die Welt ist, Sie haben aber auch ihre beiden Begleitschiffe verloren. Also die Männer unwiederbringlich, die Schiffe eher so im Sinne von, huch, wo sind die denn jetzt? Im Juni lief die Batavia dann auf Grund vor Australien, obwohl der Kapitän, also da gibt es ganz viele Riffe, die sind nicht kartografiert, aber der Kapitän war eigentlich erfahren in der Gegend und kannte sich aus und wusste das eigentlich, aber er hat seine Position falsch berechnet. Ah. So viel zum Mathematiker. 20. Ich habe kein Bier heute, daran liegt es. Aha! Gatzig so viel. Der Zungenlockerer. 20 Menschen starben, der Rest rettete sich mit dem Beibooten auf eine nahe Insel. Der Oberkaufmann, der Kapitän und eine Handvoll Begleiter stachen von dort aus dann nochmal mit dem Beiboot in See Richtung Java. Also gab es doch noch ein Beiboot? Ja, wie so eine Schaluppe wieder, ne? So ein kleines auf Deck halt. Aber die Schaluppe ist der eigentliche Held dieser Folge. Die waren eigentlich zu dritt, also mit drei Schiffen. Und zwei davon sind verloren gegangen, aber ihr Beiboot an Bord hatten sie natürlich nicht. Das ist schön, dass du das jetzt erwähnst, weil es gibt ein Programmierbuch, das heißt Java ist keine Insel. Und jetzt sind wir bei der Insel Java. In dem Fall ist es eine Insel. Namensgebend für den Kaffee ist. Ja, also die eigentliche Leistung an der Stelle, die schaffen es jetzt in diesem ollen Kahn 1600 Seemeilen zu segeln nach Java, um dort schließlich Hilfe zu alarmieren. Aber der Unterkaufmann ist in der Zeit nicht untätig. Ja. Der bleibt zurück, der hat jetzt per Rang dort das Sagen, klar. Und der bereitet sich jetzt auf seine Rettung auf eine etwas andere Weise vor. Denn er plant nämlich, sich an diesen transportierten Waren zu bereichern. Und wenn man das nachliest, dann stolpert man über so Begriffe wie Terror, Schreckensherrschaft und solche Dinge. Mhm. Scheinbar hat der Kaufmann... Aber was will der machen? Ja, scheinbar hat der Kaufmann schon angefangen, während der Fahrt noch, also als sie noch auf dem Schiff waren, Leute für eine Meuterei zu öffnen, zu begeistern, ja. Also da hat er schon mal. Für eine Meuterei begeistern. Hat da schon mal so ein paar Leute Flöhe ins Ohr gesetzt. Und die Leute hat er dann an Land jetzt kurzerhand zu einem Tötungskommando quasi umgewandelt. Der soll, jetzt schnallt euch an, das ist jetzt nicht Pause dem Drama wegen, sondern des Zuges. Aber er soll 125 Männer, Frauen und Kinder hinrichten haben lassen. Wow! Was? Kann man ja mal machen. Und vor allem verstehe ich auch gar nicht so richtig, warum. Ja, also, Größenwahn? Ja, ich meine, die hocken auf der Insel. So, okay. Sind jetzt ja, aber keine. Halt, weil langweilig, gab es kein Fernsehen damals. Ja, okay. Irgendwas muss man ja machen. Das ist ein Argument. Könnt ihr nochmal Running Man nachspielen? Als der Kapitän zurückkehrte, wurde er dann glücklicherweise, waren also bei den Zurückgebliebenen klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Zurückgelassenen. Von denen sind ein paar geflohen auf eine vorgelagerte Insel, also die konnten, die konnten sich vor dem Tötungskommando in Sicherheit bringen. Und die warnen jetzt den Kapitän, als der mit der Hilfe zurückkehrt. Und nur so kann er einer Enterung durch die Wahnsinnigen. Durch die Wahnsinnigen, das ist ein guter Wort. Ja. Durch die Wahnsinnigen entgehen. Also nur weil er gewarnt wird, läuft er nicht quasi in eine Falle. Und so kann er dann diesen Unterkaufmann festsetzen und vor Ort eigentlich lässt ihn sofort hinrichten und die anderen, die da mitgemischt haben. Und womit? Mit Recht. Alter, mit Seerecht. Schwede. Die kommen dann in ein Gefängnis auf Java. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Philipp. Nummer 2. Die bekannteste aller Meutereien. Die Bounty. Auf der Bounty? Ja, nicht Snickers, nicht Mars, die Bounty. Die HMS Bounty verließ England im Jahr 1787. Blaues oder rotes Bounty? Weil tatsächlich ist das rote Bounty mein präferiertes Bounty. Wirklich? Ja. Ich bin hier schon eher ein Freund auch von bitterer Schokolade, aber ich irgendwie bei Bounty geht es gibt rotes Bounty? Was? Ja, weißt du nicht? Ja, bist du gerade bei Ballisto. Das hat nein, bitterere Schokolade aus oder so zartbittere Schokolade aus dem rotes Bounty. Ich habe noch nie in meinem Leben rotes Bounty gesehen. Okay, ich mache mir sofort eine Notiz. Ich werde dir das zukommen lassen. 1787 verlässt die HMS Bounty England, um nach Tahiti zu segeln und auf den westindischen Inseln Brotfrüchte einzusammeln. Und um die nach England zu bringen. Also sie fahren dann recht lang und haben einen recht langen Zwischenstopp auf Polynesien. Was sind denn genau Brotfrüchte? Ist das so Johannes? Das ist dieser Brotfruchtbaum. Ich glaube, das könnte das gleiche sein wie der Johannesbrotbaum. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist auf jeden Fall eine ähnliche Frucht. Okay. Sie haben dann einen langen Zwischenstopp auf Polynesien, bei dem sich die Seebären an das Landleben ziemlich gewöhnen. Und da halt vor allem die Frauen ganz gut fanden und an Land eigentlich ganz gut fanden, dass jetzt da nicht so diese strenge militärische Disziplin wie an Bord und eigentlich fanden die das alle ganz gut. Wie lustig, dass du einfach so eine Ladung Matrosen hast, die irgendwo sagen so, ach, das ist dieses Land, das ist eigentlich viel besser als Wasser. Und auf der Fahrt bis dahin war eigentlich auch noch gar nicht so schlimm, es musste nur einmal ausgepeitscht werden, ja. Also alles boah, ein bisschen so. Also ich muss ja gestehen, ich habe nicht mitgekriegt, dass du anfängst, einen Red Bull zu trinken. Ich habe irgendwann gedacht, so, was stinkt hier drin? Es gibt allerdings einen. Aber alles gut. Einen Zwischenfall auf dem Herweg gibt es dann doch. Man hat einen Red Bull getrunken. Der Schiffschirurg, fast so schlimm. Der Schiffschirurg war ein Trunkenbold und taugenichts. Und der hat einen der Matrosen bei einem Aterlass, den er dem gegen das Asthma gegeben hat, wollen wir machen? Hat er den leider verbluten lassen. Auch weil er. Aber hey, dafür gibt's an Bord wenigstens regelmäßig Singen und Tanzen. Ja, wow. Kapitän Leutnant William Bligh, der hat unter Captain Cook gelernt und von dem hat er sich abgeguckt, dass man eben sehr väterlich für seine Untergebenen sorgt, ja. Aber er hat sich auch die Wutabfälle von dem so ein bisschen abgeschaut. So viel nur so ein bisschen zur Stimmung. Naja, also die Bounty kommt dann an dem Ziel an, lädt dort 1000 eingetopfte Brotbaumpflanzen an Bord. Das ist auch ein Zungenbrecher, ja. Ja, die der Kapitän mit dem König von Tahiti tauscht. Der König von Tahiti klingt wie ein Mallorca-Hit. Stimmt. Den kannte er sogar schon von der früheren Reise. Also den Malle-Hit? Das war quasi ein Jürgen, du auch hier. Oh Gott. Es war ein herzliches, es geht mal ein Gag, den ich hier reingeschrieben habe, ganz unter. Es war ein herzliches und brotfruchtbares Wiedersehen. Naja, so gut war er auch nicht. Captain Bligh versucht auf dem Heimweg die Moral dann nicht mit Gesang und Tanz wiederherzustellen. Wie gesagt, die waren jetzt alle mit Blumen und Töpfen. So mit polynesischen Frauen, das habe ich schon rausgehört. Ja, nee, er versucht es jetzt mit besonderer Härte. Ach so, weißt du, was ich jetzt gedacht habe, was der jeden Tag an Bord veranstaltet zum Belustigen der Leute? Topfschlagen. Nein. Also das Blöde ist, wenn über welche stehen, bing, bing, hast gefunden. Also er versucht durchzugreifen, würde ich sagen, durchzugreifen. Es gibt jetzt vor allem ein Crewmitglied, Fletcher Christian, das sich da... Fletcher Christian. Das ist ein sehr männlicher Name, ja. Fletcher. Wer ist ein Wrestlername, oder? Der sich da so ein bisschen dagegen stellt und die Lage eskaliert. Dann, als die Crew das Gefühl bekommt, dass die Pflanzen mehr und besseres Wasser bekommen als die Crew. Und ich gehe davon aus, es war auch so. Okay. Nach 3 Wochen auf See führt dieser Christian schließlich eine Revolte gegen den Kapitän an und die scheint jedoch, auch wenn Hollywood das uns anders glauben machen will, die scheint nicht so richtig gut vorbereitet und geplant gewesen zu sein. Die US-Marinehistorikerin Carolyn Alexander schrieb dazu, es war ein schwacher Moment in einer einzigen grauen Morgenstunde, ein kurzzeitiges, verhängnisvolles Versagen der Selbstdisziplin eines Gentlemen. Mhm. Auch schön, um eine Meuterei zu beschreiben. Die ist auf jeden Fall eine der kundigsten Expertinnen im Bereich Bounty. Die hat bestimmt eine Vorliebe. Für das Dunkle? Ja, für eins der beiden. Okay. Oder fürs Eis? Interessant ist, dass der Führer der Aufständischen, also dieser Christian, während der Meuterei angeblich ein Senkblei um den Hals getragen hat, damit er, falls es schief geht, einfach über Bord springen und sich ertränken. Mhm. Und wen spielt der Marlon Brando in dem Film? Einen von beiden. Ah ja, danke. Das Bounty. Die Matrosen setzten also ihren Kapitän erst ab und dann aus, zusammen mit 18 ihm loyalen Seeleuten. Das scheint so ein Ding zu sein. Ja. Also er wird gedacht mit 18 loyalen Pflanzen. Das auch. Nein, das weiß ich nicht, was aus den Pflanzen wurde. Aber die wirklich wichtigen Fragen beantwortest du wieder nicht. Sie packen ihn ein Beiboot mit 18 seine Leute und eigentlich würden sie gerne noch mehr Leute loswerden, aber das Boot war einfach voll. Ja, man sagt ja auch so Beischlaf, aber man fragt ja nie, ob man beischlafen möchte mit jemandem, aber ich stelle mir gerade vor, ob möchtest du mit mir beiboten etwas ist, was wir vielleicht als Verb etablieren können. Ich würde gerne mit dir beiboten. Der verbleibende Rest der Mannschaft, das sind immerhin auch noch 25 Leute, die segeln in Richtung der Pitcairn Islands. Du musst das Boot halt auch erstmal wieder steuern können, weil ich meine, wenn du 18 1 ausgesetzt hast und dann nur 25 über sind. Naja gut, das sind jetzt 25, die vorhin, die waren dann noch zu siebt am Ende oder so. Das ist ja nicht bescheuert. So. Mhm. Und also die mischen sich jetzt quasi auf diesem Inselstaat, der sehr, sehr entlegen ist, mischen sie sich und das Volk und werden da auch echt ein bisschen sesshaft. Sie fahren auch mal auf andere Inseln dann irgendwie in der Gegend, wo sie dann von Eingeborenen auch angegriffen werden. Ja, der ist ja auch schön, sind wir mal ehrlich. Sie kommen auch nochmal in Tahiti vorbei, wo sie dann nur eigentlich gut durchkommen, weil sie Cooks Namen irgendwie verwenden. Also weil sie halt sagen, okay, wir kennen hier Cook und der ist da beim König von Tahiti bekannt. Und so können sie da sogar ein bisschen Vieh abstauben und irgendwie Geschenke und Gastfreundschaft. Hm. Aber am Ende setzen sie sich eben auf diese Pitcairn Islands ab. Hm. Also stimmt auch nicht ganz, die zerstreuen sich dann auch. Also ein paar landen auf dieser Insel, andere werden dann irgendwie auf anderen Inseln, gehen dann verloren. An einem Punkt von dem Ganzen verschleppen sie auch noch 20 polynesische Frauen. Ich habe gelesen, sie veranstalten eine Party auf ihrem Schiff, wo sie irgendwie die einladen und dann einfach abfahren. Im Kopf, ich sag schon durch, was deine restlichen Kategorien sind und frage mich, ob es die unbekannteste Motorrad aller Zeiten auch kommt. Captain Bligh, aber führt jetzt auch auf diesem kleinen Boot ein hartes Regiment. Also der hat so ein Miniboot mit 18 Leuten völlig überladen. Bis in sein Ding, ja. Kaum Vorräte. Und er segelt jetzt 2 Monate lang 6500 Kilometer. Es ist keine Schaluppe. Oh. Das ist eine Barkasse. Das ist, glaube ich, größer als eine Schaluppe. Aber er segelt 6500 Kilometer bis zu einer Insel in Papua-Neuguinea in Sicherheit. Ohne Seekarten. Mit einem Boot voller hungriger Seemänner. Aber die überleben. Wow. Oder ist er der einzige Überlebende am Schluss? Ich habe jetzt nicht gelesen, dass da einer nicht überlebt. Kann sein, dass da schon Einzelne vielleicht es nicht schaffen, aber ja, das ist mal Führungskraft, würde ich mal sagen. Nicht schlecht. Von dort aus macht er sich schnurstracks zurück auf nach England, um den Behörden, um zu petzen quasi, also um die Behörden zu informieren. Petzen. Weil in der Zeit ist es schon ein serious crime, also es gibt nichts Schlimmeres als Meuterei. Und die Admiralität, also das ist quasi der Teil der Regierung, die für die Flotte zuständig ist, die schicken sofort die HMS Pandora auf nach Tahiti, um die Verbrecher aufzuspüren. Aber und eigentlich kannst du doch bei sowas nichts anderes machen. Also wenn du bei so einer Meuterei mitgemacht hast, irgendwo an Land gehen, irgendwie die Sachen, die du mitgepackt hast, egal ob Schiff oder Ladung, irgendwie veräußern, egal um welchen Preis, und dann nur abhauen, irgendwo möglichst in nirgendwo, sodass keiner mitkriegt, dass du da irgendwas mit zu tun hast, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so das ultimative Lebensziel von den Leuten ist. So ja, ist es nicht, aber in dem Moment, wo du gemeutert hast, wo da das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist. Ich denke, die stellen dann recht schnell auch fest, wenn die dann überall von Eingeborenen angegriffen werden, dass auch das nicht so einfach ist und dass sie vielleicht doch lieber auch wieder nach England wollen würden. Ja, klar. Also ich glaube schon, dass da andere auch dann versuchen, irgendwie zu Hause irgendwie der Gerechtigkeit zu entgehen oder keine Ahnung. Also ja, aber so als Strategie würdest du ja nicht eher sagen, du gehst irgendwo in oder also versuchst einen größeren Hafen. Das machen die ja im Grunde auch. Und dann dort wieder irgendwo anzuheuern, dass du zurückkommst nach England, anstatt in diesem Boot komplett zurückzufahren. Also es ist tatsächlich so, dass es werden einige von diesen Verbrechern dann gefunden. Ja, ich meine, das spricht sich natürlich auch rum, wenn auf so entlegenen Inseln irgendwo Fremde auftauchen. Ist auch nicht so einfach. Schickst du auch etwas heraus. Dann steht da irgendwo noch dieses Boot rum. Sie sammeln die dann ein und sperren die auf dem Schiff ein, verlieren dann aber wieder ein paar, als sie im Great Barrier Reef auf Grund laufen. Sie kommen dann aber mit 10 von diesen Meuterern zurück nach England, von denen letztendlich 4 freigesprochen werden, 3 begnadigt und 3 gehängt. Mhm. Fletcher Christian, also der Führer der Meuterei, aber blieb verschollen. Bis 1808 mal jemand auf die Pitcairn Islands kam. Und da waren ursprünglich einige Meuterer hergeflohen, aber es lebt jetzt nur noch einer. Der Rest hat sich entweder gegenseitig die Köpfe eingeschlagen oder wurde irgendwie von den Ortsansässigen um die Ecke gebracht. Mhm. Und da ist jetzt nur noch dieser eine Typ und den lassen sie dann auch einfach da sitzen. Also sie nehmen ihn nicht. Das ist wie das Ende von The Shining, wo er dann einfach da hockt so und dann einfriert. Und es ist tatsächlich so, dass im 21. Jahrhundert noch Nachkommen der Meuterer und von den Gefangenen auf den Pitcairn Islands leben. Wow, cool, kann man auch mal stolz sein, so also auf seine Vorfahren. Das ist eine Inselgruppe, da haben 2014, ich glaube, 54 Leute gewohnt. Mhm. Also es ist sehr, sehr, sehr klein. Und sehr inzestiös. In Australien ist es ja so ein, oder da, es ist ja so dieses große Bild von, oh, in Australien da wohnen Verbrecher. Ja eigentlich nur Leute, die irgendwie von Verbrechern abstammen, weil es ja so eine Art Möglichkeit war, Leute dahin zu karren. Dabei war es ja auch einfach ein, oh, du hast einmal einen Ladendiebstahl begangen, wir brauchen da zufällig Leute für diese Kolonie, zack, ab mit dir nach Australien. Okay. Aber nicht alles Mörder. Trotzdem viele Leute in Australien inzwischen nach so an, sag mal, habe ich nicht doch vielleicht irgendwo so Uropa oder so, der vielleicht ein bisschen was gemacht hat? So, oh, ich habe einen, aber der hat mal Pferde geklaut oder okay. So. Also da gucken Leute mal gerne in den Stammbaum, ob da nicht irgendwo ein bisschen doch was drin ist. Die meisten Leute sind ziemlich enttäuscht. Ja. Also es gibt eine schöne Geschichte bei DLF Kultur von einer Nachfahrin von Christian, die jetzt da so ein bisschen versucht, auf Tourismus zu machen auf dieser Insel. Ja. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr abgelegenes Ding. Ja. Die haben irgendwie Satelliteninternet und versuchen Souvenirs, Seife und Honig irgendwie zu verticken. Ja. Honig? Ansonsten sind die sehr stark abhängig von EU-Subventionen. Also die kriegen irgendwie im Jahr 2 Millionen Euro, dass die überhaupt über die Runden kommen. Wo sind die? Das ist irgendwo Australien. Aber warum ganz groß. Das ist ja lustig, dass es EU-Subventionen gibt, ja. Das ist ein interessanter Punkt tatsächlich. Entweder, nee. Hast du dich wieder verlesen, ich hab, ja? Ich habe von, nee. Ja, Barbara, gut, aber Hashtags Barbara Streisand. Naja, das ist aus dem Commonwealth wahrscheinlich entstanden. Vielleicht ist es einfach noch so. Naja gut, es gibt ja auch ganz viele noch Frankreich zugehörige Staaten, und die wirklich nicht in Frankreich. Die EU zahlt ja Entwicklungshilfe auch an Staaten außerhalb der EU. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nochmal so. Also ich gerade vor, wie einfach nur diese Familie 20 Millionen kriegt im Jahr. Zwei. Voll das geile Leben. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich es falsch notiert habe, aber ich meine, ich hätte was von EU. Nee, ist es ja, es ergibt ja total Sinn, dass du auch sagst, du hilfst gewisse Entwicklungen voranzuschreiten. Und also ich meine, da entwickelt sich nicht viel auf dieser Insel. Da fährt alle 3 Monate mal ein Versorgungsschiff hin und ab und zu hält man ein Kreuzfahrtschiff im Vorbeifahren kurz an. Das klingt schon so, als wenn man das mal überprüfen könnte, ob diese 20 Millionen auch vernünftig investiert sind. Zwei. Ich wollte gerade sagen, 2 Millionen sind halt auch einfach, glaube ich, in dem Größenordnung einfach nichts. Es gibt mal einen spektakulären Prozess wegen sexuellen Missbrauchs und Kindesmissbrauchs auf dieser Insel. Da kamen dann einige Leute ins Gefängnis, das sie erst noch bauen mussten. Das fand ich jetzt fast noch spannender als die Meuterei selber. Es gibt unzählige Filme, das wisst ihr ja, und Musical über die Bounty, die sich oft aber in essentiellen Details unterscheiden. Also der mit Mel Gibson und Anthony Hopkins, der deutet zum Beispiel eine homoerotische Beziehung zwischen dem Kapitän und dem Meuterer an. Klingt absolut spektakulär. Ja, also also die haben alle so ein bisschen eine andere Auslegung der Dinge. Aber es ist so die bekannteste. Platz 3. Die homosexuelle. Oder nein, Nummer 3. Dazu kommen wir in einer anderen Folge. Ich habe hier die russischste aller Meutereien. Oh, das klingt nach meinem. Denn ein kurzer Auffrischer, 1904 begann der russisch-japanische Krieg, an den ihr euch ja sicher erinnert. Ich habe fantastische Erinnerung. 1905 war die Schlacht, an die ihr euch sicher noch erinnert. Und danach gab es ja direkt die russische Revolution. Und irgendwo inmitten von diesem ganzen Tohuwabohu schippert der Panzerkreuzer Potemkin durchs Schwarze Meer vor Odessa. Mhm. Auch wenn der überhaupt kein Panzerkreuzer ist, sondern nur ein falsch übersetztes Linienschiff. Aber doch unter genau dem Namen ist ja auch dieser Film bekannt, oder? Ja, genau. Aber das ist ein Übersetzungsfehler. Das ist kein Panzer. Nein, doch. Wie geil. Das ist ja abgefahren. Das wusste ich nicht. Das ist ja witzig. Der Kommandant Golikow, der von den Matrosen der Drache genannt wurde, macht seinem Namen alle Ehre und ließ Fleisch servieren, das von Maden durchsetzt war. Mhm. Obwohl der Schiffsarzt es für genießbar erklärte, weigerten sich die Matrosen, es zu essen. Wie können sie es wagen? Der Drache stellt seine Leute jetzt vor die Wahl, Essen oder Strafe. Und sie weigern sich weiter, also lässt der Kapitän erstmal den Rettungsführer schießen. Was, weil er das madige Fleisch nicht essen wollte? Ganz genau. Das ist ja ein Arschloch. Wenn das jetzt mal nicht ein Grund ist zu meutern. In der blutigen Auseinandersetzung, die jetzt dann folgte, standen sich mehr oder weniger dann so der Pöbel und die kaiserlichen Offiziere gegenüber. Wobei ich jetzt zum ersten Mal am heutigen Abend das Gefühl habe, dass das eine absolut gerechtfertigte Meuterei ist. Das ist jetzt auch eine sehr verkürzte Darstellung, aber darauf läuft es hinaus. Und in diesem blutigen Schusswechsel sterben auf Seiten der Offiziere, also 7 der Offiziere. Also das ist jetzt schon so der Aufstand des Volkes quasi auch so ein bisschen auf diesem Schiff. Mhm. Die Meuterer brachten das Schiff in ihre Gewalt und zusammen mit dem Torpedoboot Ismail steuerten sie dann Odessa an, wo sie den erschossenen Rädelsführer am Fuß einer Marmortreppe in der Stadt aufbahren. Boah, es ist dramatisch. Es ist auch eine dramatische Szene, die dann in dem Film zu sehen ist. Der Film handelt auch von dieser... Ja. Das ist ein Stummfilm, glaube ich, ne? Also es ist super, super alt. Ja, super. Ja, ich weiß, also der ist nur sehr bekannt, weil der, glaube ich, inzwischen aus diesem regulären Copyright rausgefallen ist. Ja, also 70 Jahre nach dem Tod des Autors und so weiter. Das kann und so fort. Die Stadtbewohner erwiesen dem Toten zu Tausenden die Ehre, bevor dann ein Tumult losbrach. Ich meine, wir sind inmitten einer Revolution, ja. Und irgendwann taucht also die russischen Truppen auf und richten da ein regelrechtes Massaker an. Die Seemänner zogen daraufhin Leine und sich aufs Schiff zurück, wurden dann aber von der ausgesendeten Schwarzmeerflotte der Russen gestellt. Doch die Soldaten, also nee, die Matrosen eigentlich, das sind die Soldaten, die Matrosen, die brachten es nicht übers Herz, dann auf ihresgleichen zu schießen und schlagen sich mehr oder weniger auf die Seite der Meuterer. Also die lassen den Panzerkreuzer passieren. Also das sind tatsächlich sehr viele Movie-Moments. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, aber kriegen die dann nicht auch wieder und dann... Ja, wir sind in einer Revolution, da ist es schwer, die richtige Seite gerade so, ja. Ist dann auch die Frage, ob du als Leiter des anderen Schiffes dann sagst, so was, ihr schießt nicht auf eure Kameraden, jetzt haue ich euch die Strafe auf die Nase und denkst dir, dann geht der Spaß nochmal von vorne los, aber bei mir... Also für 11 Tage schippern die jetzt mit diesem falschen Panzerkreuzer unbehelligt übers Schwarze Meer, bevor sie dann in Rumänien anlegen und das Schiff einfach aufgeben. Das ist das, was ich meine. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die du bei sowas hast dann. Irgendwo auf Bord und weg. Jetzt siehst du dann auch, was passiert. Viele der Aufständischen bleiben dort im Exil. Naja, klar. Die überleben es. Die anderen kehren irgendwann nach Russland zurück, wo sie knallhart gejagt, aufgespürt, gestellt und exekutiert werden. Das Schiff wurde nach dem Vorfall in Panteleimon umbenannt, um die Erinnerung an die Meuterei aus dem kollektiven Gedächtnis zu drängen. Das ist so richtig russisch, ne? Das klingt richtig russisch. Das ist richtig russisch. Oder vielleicht auch kommunistisch. So. Das könnte ich mir in anderen sozialistisch-kommunistischen Staaten auch vorstellen. Naja, aber du hast doch auch Umbenennungen von Städten, auch in Deutschland und überall. Ja, ja. Also. Aber trotzdem finde ich, das passt. Passt ins Bild. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, so, ich müsste echt Tschernobyl, die Sendung, alle gucken. Habe ich geguckt. Und das ist, ja, aber ich spreche jetzt auch an das Publikum. Ach so. So, das ist halt dieser Moment, wie halt jeder halt an diesem großen Tisch irgendwie die Wahrheit schönt, weil sich niemand traut, Gorbatschow halt die Wahrheit zu sagen, so was passiert ist. Das ist absolut fantastisch. Also das mit dem aus dem kollektiven Gedächtnis entfallen hat auch nur mittelmäßig funktioniert, wenn man bedenkt, dass die Meuterei insgesamt großen Einfluss auf die Revolution an sich hatte und ultimativ dann auch damit dazu beigetragen hat, 1917 die Sowjetunion zu begründen. Also es ist jetzt nicht ausschlaggebend, aber war in diesem ganzen Ding sicherlich ein Baustein. Das fand ich sehr schön bei dem Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Habt ihr den schon gesehen? Nein. Nein, aber der ist in irgendeinem der Netflix acht Streaming-Dienste, die ich und also abonniert habe. Es ist, ohne zu viel zu verraten, aber es kommt, beim Ende ist für mich sehr gut nachvollziehbar, wie Bewegungen entstehen. So. Mhm. So. Ja, genau. Auf und ab die Arme. Jürgen flattert mit den Armen. Philipp zählt weiter. Nummer 5. Die modernste aller Meutereien. Die zur wohl letzten Meuterei der Seefahrtsgeschichte kam es in Großbritannien im Jahr 1931 bei Invergordon. Seitdem kein nix mehr? What? Mich wundert es eigentlich, dass da noch so spät. Ja, wobei so im Krieg hätte man sich schon vorstellen können. Ja, andersrum, du brauchst doch bloß irgendwo einen Land haben, das eine Militärmacht in irgendeiner Form hat und ja, vielleicht ist es dann auch irgendwo eine Frage von irgendwelchen Labels. Dann werden die Leute halt überworfen oder dann überwerfen die, weil an Land die Regierung schon nicht mehr stabil ist, die Leute auf See oder ähnliches. Ja, ich glaube aber auch, dass mit dieser ganzen Modernisierung in der Seefahrt, dass da einfach auch irgendwie diese alten Traditionen einfach wegfallen. Naja, und dass dieser Wahnsinn und diese Expeditionsgelüste und dieser Größenwahn und dass das alles nicht mehr so. Ja, und du hast auch ganz andere Kommunikationsmittel heute. Das auch. Also infolge der großen Depression waren die Solde der Soldaten und Matrosen um 10% gekürzt worden. Für junge und neue Soldaten. Das ist auch nicht so viel vergleichsweise. Auch um 25, also für manche davon um 25. Die Frage wäre, was macht die Inflation gleichzeitig in dem Moment? Okay, ja. Also, naja, und oder zu Lebenshaltungskosten und so. Es gab auch noch ein paar andere politische Bewegungen, aber es hing sich dann schlussendlich hauptsächlich an dieser Soldverringerung auf. Und als die Matrosen der britischen Atlantikflotte das bei einem Landgang aus der Zeitung erfuhren, organisierten sie sofort einen Streik, bei dem sie dann sozialistische Lieder sangen und Reden hielten. Und insgesamt war es ein friedlicher Protest, der einige Tage auch da dauerte und dann so langsam von Land auch wieder zurück auf die Schiffe und sich da auf so auf die vor Ort liegenden Kriegsschiffe verteilt hat. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja eine Sache, die bis heute sich durchzieht, wenn du eine Sache erfährst, die für dich negativ ist. Über deinen eigenen Arbeitgeber, aber erfährst es aus der Zeitung, da kommst du dir schon voll nicht gut vor in dem Moment. Ne? Dass du auch nicht das Gefühl hast, so, oh, die kommunizieren mir das im Vorfeld oder zumindest gleichzeitig mit der Zeitung und der Öffentlichkeit. Ja. Nee, ich erfasse dann sozusagen so hintenrum. Und es geht jetzt los, dass auf den vier größten Schiffen der Flotte einige Matrosen anfangen, Befehle zu verweigern und sich aber noch um das Nötigste kümmern. Ja, also irgendwie schauen, dass alles sicher ist, Verpflegung, dass alles funktioniert, aber jetzt nicht mehr irgendwie Manöverübungen fahren wollen und so. Also insgesamt ist es ein halbwegs friedlicher Protest. Okay, die Zeit der Meuterei ist nicht mit einem großen Bang zu Ende gegangen. So. Da möchte ich eine Sache einwerfen, was ich total bemerkenswert finde, dass es in Japan so Dinge gibt wie einen Busstreik, dass zum Beispiel die Leute in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die bedienen, streiken. Dass die dort aber nicht sagen, ja, wir fahren halt keinen Bus mehr, sondern dass die sagen, ja, wir kassieren einfach kein Geld mehr und wir kontrollieren keine Fahrkarten. Mehr, damit sozusagen das öffentliche Leben nicht massiv drunter leidet. Oh, das ist sehr japanisch. Aber der Arbeitgeber, und da haben wir gedacht, es ist natürlich kulturell, muss man das alles ja einsortieren, das ist auch nicht ohne Probleme und alles, aber die Idee dahinter finde ich bemerkenswert, absolut, dass du sagst, du leistest weiter deine Arbeit, aber sozusagen du schadest schon jemand und du verweigerst da eine gewisse Sache, aber nicht auf Kosten der Bevölkerung, weil das ist ja eine Sache, die insbesondere den Lok- und Zugführer- und Lotsen-Gewerkschaften immer gerne vorgeworfen wird. So ein, auf ja, die bin ich noch nie gekommen, tatsächlich einfachen so. Einfachen Leute sozusagen verhindert ihr, dass Züge gefahren werden und Co. Ich meine, beim Zug funktioniert das jetzt auch wieder nicht, also eins zu eins, aber so die Idee dahinter finde ich gar nicht so doof. Das ist eine geile Anekdote, ja. Sie schleppen jetzt aufs Deck der Rodney ein Piano und singen da. Ich liebe es, dass das ein Klavier ist. Oh. Und auch die Royal Marines schließen sich da irgendwie an, obwohl die eigentlich dann diejenigen wären, die so einen Streik brechen müssten. Oh, die hätten noch ein Schlagzeug. Obwohl es eher eine ein Ungehorsam ist als so eine richtige Meuterei. Heute würde man, ja, vielleicht ist es eher ein Streik dann, wenn du heute sagen würdest, Streik, hättest du früher vielleicht gesagt Meuterei und es wäre sofort eskaliert. Ja, also vielleicht gehst du auch heute anders um. Naja, aber ich glaube, das ist auch immer eine Betrachtungsweise der herrschenden Riege. Ja, ja, ich glaube nämlich, dass du sozusagen, ich sag mal, guck dir mal Deutschland Paron 30, Paron 40 an, wenn da Leute demonstriert haben, dann war das, glaube ich, sehr anders gesehen, als wenn du heute sagst, die IG Metall macht mal einen Warnstreik oder so. Also, obwohl das eigentlich eher friedlich war, gab es trotzdem dann einige wenige Verhaftungen und unehrenhafte Entlassungen. Mhm. Einer ist sogar in die UdSSR übergelaufen dann. Und das Ganze hat zu einem gewaltigen Börsencrash an der Londoner Börse geführt. Okay, aber da war die große Depression ja schon. Das ist noch weiter. Naja, das war so alles irgendwie da so zusammen. Aber das war noch so ein Müh an Unsicherheit und das hat irgendwie alle nochmal irgendwie auf die Barrikaden getrieben und dann den. Aber es sind ja dann oft so die. Das Pfund auch beeinträchtigt. Die Industrien und die Militärs einer gewissen Zeit, die sehr prägend sind, die dann auch wahnsinnig viel Bewegung an der Börse bedeuten. Es gab ja auch so, dass Börsenspekulationen zu Zeiten der großen, wie heißen sie, so Eisenbahnbarone in den USA, also diese großen Railroad Tycoons meinst du? Genau die. Können wir auch spielen im Kino? Oh, da hätte ich so Lust drauf. Dass die durch eine, ich glaube Goldspekulation, die dann schief ging, haben die auch so einen Black Friday ausgelöst. Das Ende vom Lied ist jetzt, die Matrosen werden letztendlich dann im Sold etwas hochgestuft und dann werden ihnen flächendeckend die 10% abgezogen. Also es ist dann so ein bisschen so Kuhhandel, ja. Mhm. Ah, ja. Diese 25% Grenze wird dann, glaube ich, Gesichtwahn auf beiden Seiten entfernt und es wird dann so eine Art Mittelweg. Ja, es ist tatsächlich so Gesichtwahn. Nummer 6. Du hast vorhin mal, glaube ich, eine 4. Du hast die 4 ausgelassen. Dann sage ich jetzt Nummer 4, die holen wir jetzt nach. Die folgenträchtigste aller Meutereien. Okay. Das hatte ich jetzt kurz, aber auch am Ende des Ersten Weltkriegs kam es zu einer Meuterei. Mhm. Nach der größten Seeschlacht der Geschichte im Skagerrak, wo 1916 fast 100 deutsche und über 150 britische Kriegsschiffe in den Kampf gezogen sind, danach gab es ziemlich viel demolierte Schiffe und alle mussten erstmal nach Hause und sich die Wunden lecken. Die Briten hatten zwar größere Verluste hinnehmen müssen, aber die Deutschen saßen jetzt irgendwie in ihren Häfen fest. Und Kaiser Wilhelm II. Will jetzt seine Matrosen losschicken mit Zitat, aus moralischen Gesichtspunkten in einen letzten Kampf. Und das ist eine Order, die die Matrosen verweigern. Ja? Also wo sich die Leute sagen. Geht so ein bisschen nach Kanonenfutter. Genau. Mhm. Er lässt aber dann sofort einige Dutzend verhaften und in Kiel internieren, woraufhin dann in Kiel ein Matrosenaufstand losbricht, ja, dem sich dann auch schnell nicht nur Matrosen, auch die ganzen Arbeiter und alle möglichen anschließen. Und klar ist der Kaiser irgendwie bestrebt, es schnellstmöglich niederzuschlagen, aber es schlägt alles fehl. Und die Seeleute greifen dann ihrerseits die Waffen und bringen Kiel komplett unter ihre Kontrolle. Und wie gesagt, da sind auch viele Arbeiter mittlerweile mit dabei und diese Bewegung greift dann schnell auf andere Hafenstädte, auf alle größeren Städte und irgendwann so mehr oder weniger aufs ganze Deutsche Reich über, sodass es dann auch Straßenkämpfe vom Berliner Schloss gibt und so mit allem drum und dran. Na gut, weil da war es ja alles schon gekippt oder genau. Die Leute wussten, das ist jetzt rum. Und mit diesen Unruhen endet der Erste Weltkrieg direkt in der Novemberrevolution von 1918, 1919. Und was dann ja schlussendlich auch das Ende der Monarchie in Deutschland bedeutet und den Beginn der Demokratie. Mhm. Wusste ich aber nicht, dass da auch, eine Meuterei so eine große Rolle spielt. Auf nach Kiel. Platz 6. Die Meuterei mit dem größten Pech. Okay. Im Jahr 1970 spielte sich die einzige amerikanische Meuterei ab, von der ich weiß jedenfalls. Hast du nicht gemeint, die letzte wäre 1931 gewesen? Stimmt. Das stimmt. Habe ich behauptet, ja. Ja. Siehst du, dann behauptest du immer, wir passen nicht auf. Das habe ich behauptet. Warum habe ich denn das behauptet? Aus dramaturgischen Gründen. Warum habe ich denn das behauptet? Künstlerische Freiheit. Ist doch egal. Das ist deine Ausrede für alles. Na, ich möchte wissen, warum ich das behauptet habe. Vor allem haben wir noch lang und breit darüber geredet, ne? Das war nicht der Punkt, sogar die letzte. Vielleicht war es auch wirklich europäisch. Second oder so, to none. Oder Großbritannien, kann auch sein. Vielleicht mal so lange wieder ein Podcast von mir. Ich vermute, ich habe eine Einschränkung vergessen. Wahrscheinlich war es nur die letzte, kurz vor Schottland. Ja, diese über einer nackten Kanone, 33 1/3, der beste Nebendarsteller in einem Columbus-Film. Das finde ich jetzt echt spannend. Da schreibe ich die letzte und dann habe ich noch eine, die 40 Jahre später ist. Im März 1990. Ist es denn die allerletzte? Die ist die allerletzte. So Version 2, final. Ja. Jetzt wirklich. Oh Gott. Leute, lernt Versionsmanagement. Wahrscheinlich stimmt dann auch nicht, dass es die einzige amerikanische ist, aber ich möchte gerne an diesem Gedanken festhalten. Wollen wir das nicht einfach glauben? Es wäre die einzige amerikanische. Das ist wie meine Fünfjährige und ich, die einfach an den Osterhasen glauben wollen. Deswegen habe ich dahin geschrieben, von der ich weiß. Die einzige amerikanische, von der ich weiß. Das ist nicht gelogen. Zwei Matrosen der Handelsmarine, Clyde McKay und Alcon Klatowski, kaperten mit gezogener Waffe die SS Columbia Eagle, die Nachschub für den Vietnamkrieg liefern sollte. Ist der gelandet? Jetzt noch nicht, nee. Sie schickten einen Großteil der Crew in Rettungsbooten weg und setzten Kurs auf das neutrale Kambodscha. Im Hafen von Sihanoukville angekommen. So spricht man das also aus. Wahrscheinlich. Meldeten sie sich den dortigen Behörden. Also die marschieren rein und sagen, hallo Leute, wir haben hier einen Igel, der ist gelandet. Und im Bauch des Igels haben wir 10.000 Tonnen Napalm. Alter. Boah. Alter, das würde ich überhaupt nicht kapern wollen, so ey, voll Schiss. Tun so ein Staatsgeschenk, aber das, hier ist Napalm. Also es klingt jetzt wie eine Drohung, ja, aber eigentlich ist es eine Protestaktion gegen den Vietnamkrieg. Also eigentlich sind es Hippies, ja, und sie wollen jetzt okay, ich sehe da auch einen Film. Sie wollen ein Protest gegen den Vietnamkrieg einfach, einen Status setzen. Nee, wie sagt man, ein Exempel statuieren. Das ist, glaube ich, hier auch nicht das, was ich meinte, aber egal. Und eigentlich alle sind da in Kambodscha, ist jetzt nicht wirklich da groß involviert, also die sind eigentlich neutral bis happy, was aber dumm ist für die Meuterer, sie kommen in Kambodscha an, gerade als dort ein Bürgerkrieg anrollt. Sehr doof. Und obwohl sie dort Asyl bekommen, schafft es in dem Bürgerkrieg dann die pro-amerikanische Khmer-Republik an die Macht oder Khmer-Bewegung. Mhm. Das heißt, also als sie da anlanden, ist alles cool, aber dann kurze Zeit später sind sie quasi sie werden sofort ins Gefängnis dann gesetzt quasi. Und das Napalm wieder zurückgebracht. Wobei, als Gefängnis ist ein dehnbarer Begriff, ja. Sie wurden in einem alten rostigen US Landungsschiff im Mekong-Delta irgendwo festgehalten, von den Wachen mit Marihuana versorgt. Und sie gaben immer mal wieder auch Statements an die US-Presse raus. Also okay. So ganz hochsicherheitsgefährdend. Könnte schlimmer sein. Aber ich glaube, trotz allem, richtig geil ist das ja auch nicht. Schau dir auch an, so ein Edward Snowden. Ey, nein, selbst wenn der noch so toll irgendwo in einem Hotel wohnt, dass er irgendwie da gut leben kann und so, will der irgendwann mit dem tauschen. Aber wenn ich sage, die sitzen irgendwo in einem Gefängnis in Kambodscha fest, ja, dann habt ihr andere Vorstellungen, als wenn ich sage, die hocken in einem alten US-Kreuzer und kiffen. Ja, da bin ich bei dir. Also sie sprechen mit der US-Presse, einmal, weil sie sich auf die Seite der Manson-Familie schlagen, glaube ich, einmal, weil sie offen den Sturz der US-Regierung fordern. Also sie geben weiter laut Kritik, was man halt so macht. Okay. Der Klatowski, der wurde dann später freigelassen, der sucht erst noch Asyl in der chinesischen und der russischen Botschaft, liefert sich aber schließlich selbst an die US-Behörden aus. Ich wollte gerade sagen, ich finde erstmal so den Gedanken, so echt so Vernichtungswaffen, die halt echt übelste Wirkungen, insbesondere auch auf Zivilbevölkerung und Co. haben können, die irgendwie unbrauchbar zu machen oder irgendwie wegzukarren, finde ich ja sympathisch, aber irgendwie dann so Manson-Familie und die komplette Stürze-Regierung zu fordern, das dann so, das müht so weit, wo ich sage so, wir hätten vorher irgendwo abbiegen können und noch Freunde werden, weil ich glaube, hier wird es schwierig. Naja, zu viel kiffen macht blöd. Ne? Also der liefert sich quasi dann den Behörden selbst aus und kommt dann auch vor Gericht und wird schließlich schuldig befunden, Meuterei, Fahnenflucht und noch ein paar andere Sachen und sitzt 7 von 10 Jahren dafür tatsächlich auch ab. Mhm. Der McKay, der brach dann gemeinsam mit einem US Army Deserteur aus dem Knast aus in Kambodscha und sie schlagen sich zu zweit nach Norden durch, um sich dem Widerstand anzuschließen, wo er dann aber 1971 von Guerillas exekutiert wird. Der hätte es aber auch wirklich wissen wollen, oder? Naja, ging gut, zu fies oder so, aber der wollte halt nicht nach Hause ins Gefängnis. Naja. Und der andere hat gesagt, egal was, Hauptsache ich komme wieder nach Hause. Und naja. Der hat gesagt, okay, ich will nur nicht nach Hause ins Gefängnis. Naja. Das war's. Allmächtner. Auch wenn sie schon gestorben sind und so. Aber wir sehen sonst noch heute. Ich muss auf jeden Fall das Wort Schaluppe dringend im Text unterbringen. Ich habe vor, das nochmal mit einem angeschlossenen ähnlichen Thema nochmal in diese Richtung zu gehen. Also wenn sich jetzt jemand wundert, warum ich jetzt keine vollständige Erklärung zu den Themen hier habe. Es gibt da mindestens noch ein großes Thema, das da vielleicht mal irgendwann noch kommt. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, ob ich einen Zweiteiler daraus mache. Ich finde es schön, dass du meinen Traum erfüllt hast, das einfach abrupt aufhört. Fand ich super. Und das nächste Mal reden wir dann über die berühmtesten Schokoriegel. Aber es kann ja nicht abrupt aufhören, weil wir haben ja noch das Ernte-Dank-Fest. Wir haben das Ernte-Dank-Fest. Dafür nehme ich wieder Haltung an. Ja. Wir bedanken uns recht herzlich bei was hat es denn mit den Leuten auf sich? Die sind ja unterschiedlich geschrieben. Ja. Einfach alle? Ja, die Vornamen. Also da ist es nur, weil da manchmal E-Mail-Adresse hinterlegt sind. Ach so. Wir bedanken uns recht herzlich bei dem fantastischen Andreas, der unglaublichen Anne, dem super Benjamin. Bin ich mal gespannt, ob er das durchzieht mit den Adjektiven. Dem beautiful Bernhard, dem rassistischen Richard. Bernhard. Na, die R überlässt er dir wahrscheinlich. Dem bescheidenen Bertram, dem charmanten Christian, dem Charmeur Christoph K. und dem anderen Charmeur Christoph L. Okay, er hängt schon. Sind wir mal ehrlich, er hängt. Dem traumhaften David. Traumhaft. Okay, alles klar. Dem Dirk, den Dominik. Das spricht man sich ja auch nicht so. Aber es heißt ja nicht Dominik, sondern Dominik, aber mit E. Deswegen wollte ich es deutlich machen. Das ist ein stummes E, meinst du, oder? Okay, dann Dominik. Margit, Felix, Gail, Gero, Harald, Henning. G, Henning, S, Henning, T, Irina, A, Jana, G, also diese Jens, unnatürliche K, Häufung an Hennings, Jörg, die finde ich auch echt immer wieder spektakulär. Jörg P, Juliane B, Lena S, CH, Lena S, Lukas E, Marco S, Maria A, Maria L, Mario Hesse, Markus. Also Leute, das ist eine Wertschätzung gegenüber den Leuten, die uns Gutes wollen. Du machst Witze, wenn ich da schöne Alliteration mache. Und dann wollte ich was Nettes machen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei dieser Person. Also Markus habe ich noch vorgelesen. Der Markus, der Matthias, der Michael, die Miriam mit Y, auch sehr cool. Die Natalie, die Nicole, die Nora. Jetzt geht das wieder los. Der Oliver. Der Peter, der andere Peter, der Reinhard, die Sabine, die Sabrina, der Sebastian, der andere Sebastian, die Sibylla, übrigens in Castlevania, die hieß, glaube ich, auch so, der Thomas, der andere Thomas. Die nächsten fünf gesungen. Der Thorsten, der Timothy, der Tino, der Tobias, mein Udo. Die nächsten fünf wie ein Eunuch. Nein. Die Ulrike, die Vanessa und die Vera. Na, es waren gar keine fünf mehr, deswegen. Ja, fantastisch. Vielen herzlichen Dank euch allen und vor allen Dingen auch dir, mein lieber Philipp, derst du es einmal mehr mit meinen Avancen hier auf dieser Couch ausgehalten hast für 2,5 Stunden. Kein Problem. Und auch dir, mein lieber Jürgen, für eine weitere formidable Folge. Das war wirklich ganz. Wir applaudieren. Oh, jetzt aber. Jetzt müssen sie sich wieder einschleimen. Ja, nachdem wir digressten einmal mehr am Anfang, aber nur am Anfang. Das ist ja tatsächlich, du musst einfach, wir sind wie Welpen, die zum ersten Mal von der Frühlingssonne geküsst werden. Haben ihre Gliedmaßen nicht unter Kontrolle, stolpern über alles. Lecken sich gerne an Stellen, wo sich Menschen nicht lecken. Genau, du stellst dir einfach vor, dass ich mit meinen viel zu großen Schlappohren ständig stolpere, weil ich so freudig bin. Wegen der Hut. Ja. Ich bin mal gespannt, wer jetzt mir diese 5,50 Euro gibt. Ja. Aber vielen, vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörende, an der Stelle natürlich fürs Zuhören, fürs Unterstützen und so weiter und so fort. Wir freuen uns auch über so iTunes-Gedöns und vielen Dank an die Person, die mir eine Reibe geschickt hat. Leider war keine Notiz dabei, wer das war. Von daher vielen Dank an unbekannte Person. Ich bin auch mal hier voll Zwietracht sehen in dieser Gruppe. Vielen Dank an denjenigen, der mir den alten Porsche zur Verfügung gestellt hat, der das Wochenende auf den Bahamas finanziert hat. Nee, das ist einfach schon echt lange her. Also das ist bestimmt schon 3 Monate oder ein halbes Jahr oder so her. Aber da war nichts dabei gestanden. Und ich habe erst eine Person im Blick gehabt oder gedacht, das wäre von einer Person, aber war es nicht. Und aber das ich vermute, dass es jemand Hörendes war. Aber ich meine, wir sprechen immer von der Achterrasse, aber tatsächlich, glaube ich, muss man das immer wieder betonen. Wer auch immer uns jemals unterstützt hat oder aktuell unterstützt, sei es durch Geld und oder andere Dinge oder was gekauft oder hat von unserem T-Shirt, Mail. Der darf gerne uns eine E-Mail schreiben. Oder wir einfach lieb dazu ist. In jeder einzelnen Folge nunmehr. Und der kann in unsere Community. Oder wer Interesse am Dominik hat. Im Discord. Ja. Das wäre auch extrem interessant. Hallo, ich habe Interesse an Dominik. Ich würde gerne auf die Achterrasse kommen. Dominik. Also wer Interesse an mir hat, soll mich bitte direkt auf Twitter anschreiben. Also Dominik ist der einzige Mensch, den ich kenne, der schon mal so einen riesigen Scheck bekommen hat. Das ist tatsächlich richtig. Tschüss. Tschüss. Schlaf gut. Gute Nacht, Josh. Nacht, Josh. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kennt ihr das, wenn man ein Problem hat, gern so IT-Zeug oder irgendwas vor sich hin entwickelt und man kommt nicht drauf, wie das funktioniert? Und dann irgendwann erklärt man es jemand und dann kommt man allein durchs Erklären auf die Sache. Nein. Also it's a thing. Sei dir das, lass dir das gesagt sein. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das vorstellen, vor allem, weil sich in dem Moment, wo du Dinge erklärst, in deinem Kopf ein Schalter umlegt. Genau, genau. Deswegen gibt es auch. Programmieren her kenne ich es nicht, aber manchmal kapiert man es dann einfach. Total, es gibt ja auch so dieses Ding, das nennt sich Rubber Duck Programming, dass du es immer so eine Quietscheente erklärst. Also du musst nicht mal einem echten Menschen das erklären. Und heute hatte ich. Das ist ja geil, Rubber Duck Programming. Ist ein Begriff. Das ist ja also großartig. Kommt aus einer Firma, da haben wohl immer, da war immer die Ansage, wir programmieren immer zu zweit an irgendeinem Wochentag oder dauerhaft. Und wenn dabei halt ungerade viele Leute da sind, dann kriegt halt eine Person die Quietscheente und muss der Quietscheente erzählen. Das ist ja absolut. Aber allein das hilft schon. Also wenn du einem nicht. Wir sprechen ein Objekt, was erklärst. Yeah. Und heute hatte ich das Absurde, ich hatte das nicht mit Software, sondern ich hatte es mit einer Schraube. Ich versuche seit, ich glaube, fast einem Monat eine Schraube aus meinem G-Band rauszukriegen, die einfach völlig verkantet und der Kopf ist kaputt. Und jetzt hast du es deiner Quietschente erklärt und dann ging es. Habe ich sie versucht aufzubohren, das ging nicht und rauszudrehen und alles hat nicht gefruchtet. Und irgendwann denke ich mir, das gibt's nicht, mir fällt nichts mehr ein. Ich schreibe jetzt in zwei Gruppen, mit denen ich halt kommuniziere, mal rein, so, Leute, habt ihr noch eine Idee, wie ich diese blöde Schraube rauskriege? Und dann, zum x-ten Mal, nehme ich eine Zange in die Hand, versuche das Ding aufzuschrauben und in dem Moment geht's kinderleicht. Als ich die Sache abgeschickt habe, noch keine Antwort gelesen oder irgendwas, zack, plötzlich geht's kinderleicht raus. Wenn mir jemand erklärt, wie man die Aplarö-Stühle von der Ikea vernünftig einklappt, bin ich auch sehr dankbar. Das klingt wie Durchfall. Aber es klingt tatsächlich wie Durchfall. Es wäre super lustig, wenn du einfach seit Wochen so Stühle immer zusammenklappst, die überhaupt nicht zum Zusammenklappen gedacht sind, so komplett kaputt sind. Diese Couch hier. Ja, also, ich klapp die immer zusammen, aber irgendwie knarzt es immer so. Das sind noch gar keine Klappstühle. Oh. Ich geh jetzt nach Hause. Ja. Ich sag's, wie es ist. Ja, das ist schön. Und vorher werde ich noch Lebensmittel entsorgen. Ja. Ich finde. Klingt wie eine Drohung. Ja. Wisst ihr, was mir eigentlich aufgefallen ist? Ich habe nämlich Ablarö. Oh, du Arme. Da kann man doch was machen. Schreib dich nicht ab. Was mir aufgefallen ist, ist. Du riechst unglaublich gut. Auch das. Aber. Außer du trinkst Red Bull. Dass uns. Der riecht halt Red Bull nicht gut. Aber. Dass uns Leute auf der Achterrasse manchmal Sachen sagen, wo ich mir immer denke, das haben wir doch schon 100-mal erklärt. Und dann sagen sie so, ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass wir manche Sachen, die wir, glaube ich, gefühlt 100-mal vor uns machen und uns selber nicht mehr hören können, dass, glaube ich, manche Leute, die einfach nicht so genau wissen. Weil blöd gesagt, bei so einer Folge, die auch 3 Stunden geht, erinnerst du dich nicht an jede Anekdote? Ich glaube, dieses Wiederholen uns ist gar nicht so schlimm. Die Hörbücher der Känguru-Chroniken, also jetzt Känguru-Chroniken sind ja nur das erste Buch, aber halt im Prinzip halt diese Känguru. Reihe, die Apokryphen und So. Ich höre die zum Einschlafen zum Beispiel, so, das ist so eins meiner Go-To-Comfort-Content-Listenings. Und ich habe immer wieder Stellen, die ich noch nie gewusst. So, ich habe da, wo ich richtig realisiere, du hast da noch nie richtig zugehört, was in dieser Story vorkommt. Ja. So, entweder weil du eingeschlafen bist, weil oder du schon nie so aufgepasst bist hast oder in dem Moment, oder weil du es nicht kapiert hast und drüber hinweggegangen bist. So. Und das finde ich total faszinierend. Und keine Ahnung, das bei unserem Schaffenswerk gibt es ja kaum jemanden, der das mehr als einmal gehört hat, wobei ich das unglaublicherweise wieder erfahre, dass es tatsächlich Menschen gibt, die das doppelt und dreifach gehört haben. Ist es bedenklich, wenn mir das beim Hören von unserem Podcast so geht? Nein. Nee, ist aber, ja, also ich habe da halt, glaube ich, ein anderes Verhältnis, weil ich höre halt die Folgen x-mal durch den Schnitt vorher schon. Wobei, wenn eine Folge dann wieder einen Monat her ist, ist sie für mich wieder auch wieder wie neu. Ja, aber ich stand jetzt, keine Ahnung, 15 Stunden am Schreibtisch für diese Folge, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel. Na klar. Und denk mir beim Lesen schon, also ey, Moment, was habe ich mir da? Naja. Und dann höre ich es nochmal, dann ist es schon wieder zwei Wochen später, habe ich schon wieder die Hälfte vergessen und denke mir, das habe ich doch nie, habe ich das. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist auch manchmal ganz geil, wenn du Sachen schon kennst. Ich höre im Moment ganz viel einen Podcast, einfach weil ich einen Kopf freikriegen will oder abends zum Einschlafen tatsächlich inzwischen. Grüße an Josh, ich mache das jetzt auch. Aber das sind oft Podcasts, die ich schon kenne, wo ich genau weiß, was kommt. Oder ich so grob den Inhalt schon kenne, weil dann ist es auch eher so, nur irgendwie das könnte man, das ist Team mein Food Kopf nicht. Und ich habe tatsächlich die, da wehrt sich mein Kopf gegen was auch so, Dinge, die ich schon kenne. Was auch so Comfort Listening ist, ist von Conan O'Brien Needs a Friend. Needs a Friend, und da gibt es drei Folgen, unter anderem mit Jeff Goldblum, die Folge, die ich auch immer und immer wieder hören kann. Die von Bill Hader, die von Jeff Goldblum und tatsächlich von Russell Brand. So, das sind meine drei Go-To-Folgen. Ach, aber wo Conan O'Brien, habe ich dir ja schon mal Smartless empfohlen? Nein, was ist das? Kennst du nicht Smartless? Das ist der Podcast von Jason Bateman, Will Arnett und Sean Arnett. Irgendwas. Die Folge mit Will Arnett ist auch super übrigens. Und da gibt es auch eine Folge mit Conan O'Brien. Aber es ist immer so, die machen das wie bei uns, nur dass die keine Geschichte mitbringen, sondern immer einer bringt einen Gast mit und die anderen wissen nicht, wer es ist vorher. Und die haben aber halt wirklich die Who is Who aus der Unterhaltungsbranche, ja, von Jennifer Aniston über Conan O'Brien, ich glaube, es war auch Michelle Obama war auch schon da, also der wurde jetzt auch für 70 Millionen an Amazon verkauft, glaube ich, der Podcast. Das heißt ja nichts. Boah. Aber der ist wirklich tatsächlich, ja, nee, das heißt nichts, weil ich höre ihn trotzdem. Das ist außergewöhnlich. Ich habe jetzt wirklich einige Folgen nachgehört mit Leuten, die mir sympathisch sind, zum Beispiel Rob McElhenney. McElhenney, was du mir die Tage empfohlen hast. Wo du gesagt hast, du kennst ihn gar nicht. Aber den habe ich bei Mystic Quest auf eine weitere Empfehlung, die du auch anschauen solltest. Tatsächlich? Nee, ernsthaft. Da geht es um eine. Die sind ernsthaft. Nee, da geht es ernsthaft um eine Videospiel-Company, die irgendwie halt so ein Online-Rollenspiel am Laufen hat. Und um den größten wahnsinnigen Lead-Designer und so. Ich habe übrigens schon 10 Likes von dem Twitter-Post von diesem Riesenscheck. Das ist, nähert sich jetzt schon meinem Top ever. Was ist dein Top? Ich habe mich die Tage erst beschwert, dass nie irgendjemand auch nur also es stimmt nicht. Es sind tatsächlich ein paar wenige, die interagieren mit meinem Content auf Twitter. Der Photonzähler zum Beispiel, auf den kann ich immer zählen. Das finde ich total super. Wahrscheinlich hat er den Namen deswegen gewählt. Der Thomas Scholz ist auch so jemand, der gerne mal Antwort gibt, was ich auch schön finde. Weil manchmal hat man das Gefühl, man redet einfach ins Leere. Und das ist echt extrem frustrierend, finde ich. So, der Glaskocher, den mag ich tatsächlich an dieser Stelle, auch erwähnen. Und die Netti, kennt die irgendjemand von euch? Die ist nett. Die habe ich ja auch ultra abgefeiert, die Tage. Die, da habe ich. Oh ja, euer Austausch war sehr herzlich. Eins der wenigen Male, wo ich irgendwie instant jemanden gefolgt bin. Aber ich habe die Tage, ich suche es mal kurz raus, wenn ich es finde. Weil tatsächlich hat das meine Interaktion auf Twitter echt ganz gut zusammengefasst. So, Moment. Blub, blub, blub, blub, blub. Was war das? Genau. Auf mich hört ja keiner, aber wem erzähle ich das? Hat Hauke und Bauer getweetet und habe ich geretweetet mit, das ist die Hymne für meine Twitter-Aktivität. Ja, das habe ich gesehen. Das fand ich tatsächlich sehr witzig. Ja, es ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich frage mich, warum auf dieser Klimaanlage tatsächlich Virusdoktor steht. Famous last words. Dr. Mario war schon weg. Ja, aber hängt die erst seit Corona da? Ist das wirklich hier, ist da irgendwie Filter irgendwas drin? Na gut, aber ich glaube, filtern wolltest du vorher doch auch schon. Ja, aber sowas ordentlich. Doktor auf eine Klimaanlage. Das ist schon lustig, ja. Von Samsung. Hm. Total verrückt. Ja, sollen wir irgendwie mal einpacken oder wollt ihr euch noch ein bisschen Tweet vorlesen? Wenn dein kleiner Jürgen raushängen würde, also, soll man langsam mal einpacken. Also ich habe nichts mehr. Ja, dann geh mal, Hammer. Ja, dann machen wir hier zu. Gute Nacht und tschüss. Tschüss. Ich kann noch einen ganz gräuslichen Witz loswerden. Haupt dann hau raus. Einen grauslichen Witz. Steht eine Frau in der Supermarktkasse, legt eine Zitrone aufs Band, eine Flasche Wein, eine Packung Mangerie, Taschentücher, eine Packung Zigaretten. Und dann sagt der Verkäufer, Ah, sie sind Single, hä? Dann sagt sie, oh, woran haben sie denn das jetzt erkannt? Na, sie sind hässlich. Das ist hart, oder? Okay, das schneiden wir auf. Den kannte ich schon. Den kannte ich schon? Ja. So, nee, den kannte ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, so. Und das ist hart. Der hat feingeistiger Humor. Feingeist. Nicht mehr. Feingeist mit dem Flammen. So, dann. Und tschüss. Tschüss.